Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir uns in den vergangenen Tagen und Wochen hingesetzt und des Öfteren mal ein bisschen gecastet. Darunter auch der oft gewünschte Spiele 2011 Podcast. Wer sich ans letzte Jahr erinnern kann, da haben wir in vertrauter Viererrunde zusammengesessen und knapp 4 Stunden über so ziemlich alles geredet, was 2010 rausgekommen ist. Das wollten wir dieses Mal wiederholen, haben es diesmal aber nicht ganz in 4 Stunden geschafft. Wir haben tatsächlich 6,5 Stunden gebraucht. Also mit wir meine ich Trant, Wolf, Chris und mich. Was ich dann noch nicht geahnt habe, ist, dass trotz dieser 6,5 Stunden tatsächlich bei viel mehr Mitgliedern unserer Redaktion tatsächlich Redebedarf über das Thema besteht. Und deshalb bin ich in den letzten Tagen nochmal rumgegangen und habe ein paar der Mitglieder, die nicht am Podcast beteiligt waren, nochmal speziell zu ihren Highlights befragt. Und da die eigentliche Bearbeitung der 6,5 Stunden doch ein wenig länger dauert, als ich es mir erhofft habe, wird der vollständige und komplette Cast dann gegen Silvester folgen. Deshalb gibt es hier als kleine Vorschau und Weihnachtszupfer sozusagen Teil 0 des Spiele 2011 Cast und ich würde sagen, lass uns gleich mal ohne Umwege starten. Bin ich nochmal ein bisschen rumgegangen und habe mir hier 2 weitere Kollegen dazu geholt, die ich natürlich auch gerne über ihre persönlichen Highlights des Jahres befragen würde. Zu einem wären das der Simon. Und zum anderen wäre das der Daniel. Und wir haben beide genervt, dass der Gregor uns noch irgendwie mit reinnimmt. Also wir wollten auch was sagen. Ja, ich sag nur Maschinenpistolen. Wir versuchen uns kurz zu fassen. Ja, kurz halten, das schaffen wir ja eh nie alle. Ja, nur in der Form, Trant, Chris, Wolf und ich haben uns fast schon über die Spiele, die rausgekommen sind, wirklich weit über 6,5 Stunden unterhalten. Und man hat mal wieder gesehen, dass da eine Masse, wirklich wie immer, es ist immer eine große Masse, aber es wird mit jedem Jahr auch mehr und dieses Jahr ist ohne Ende Zeug über uns hereingebrochen. Und ich denke einfach auch in dem Jahr hat jeder für sich seine Highlights wieder rausgesetzt. Gibt es etwas, wenn wir mit dir kurz anfangen, Simon, irgendwas von den Spielen 2011, was dir jetzt so als erstes ins Gehirn poppt, wo du sagst, hey, das war vielleicht das Spiel, auf das ich am meisten Bock hatte, auf das ich mich gefreut habe? Wenn du jetzt sagst, gefreut hast, ist es tatsächlich für mich, und es ist ein bisschen lame eigentlich, Battlefield 3, weil für mich einfach klar war, ich bin jetzt auch teilweise nicht ganz zufrieden mit dem Spiel und da könnte man ja später nochmal drüber reden, aber ich seit der Ankündigung habe ich mich darauf gefreut und wenn ich ehrlich bin, ist Battlefield Bad Company 2 das Spiel auf jeden Fall, was ich letztes Jahr am meisten gespielt habe, weil ich dann eben vergleichbar mit Daniel und Modern Warfare wahrscheinlich, dem letzten 2 Teilen, die in der Zeit rausgekommen sind. Wenn wir zu Daniel gehen, kommt er gleich zu Modern Warfare. Ja. Ich weiß nicht, ist mein Mikro an? Ja. Sag mal was. Ich sag mal was. Ja. Ja, okay. Schlägt aus, gut. Du kannst dich gerne mit reinbringen, also, Daniel. Ich wollte dich jetzt auch nicht direkt auf dich überleiten. Ich wollte nur sagen, also für mich ist es eigentlich das, aber es ist halt eigentlich nichts Überraschendes, weil, also das werden viele nennen und es ist jetzt nichts Exotisches. Es muss ja aber auch nicht exotisch sein. Ich bin also dieser Fan ganze von Bad Company und Scheiß, das hat für mich Halo komplett aus meinem Universum rausgeworfen, was den Multiplayer angeht. War für mich Bad Company 2, ab da gab es nur noch das so. Ich habe Reach dann immer wieder mal eine Chance gegeben und ich finde das alles cool, aber es geht einfach nichts über Bad Company 2. So, und Battlefield 3 ist dann halt, wie gesagt, man könnte drüber meckern, mache ich vielleicht gleich noch, aber das ist schon das Ding, wo ich wusste, ich werde am meisten Zeit, und so ist es auch, damit verbringen. Mm. Du sprichst natürlich, also das hast du schon rausklingen lassen, natürlich der Multiplayer von Battlefield 3. Singleplayer, den habe ich nicht mal zur Hälfte ich den durchgespielt, der interessiert mich offen gesagt gar nicht so sehr. Ich meine, es war ja auch mehr, Daniel hat ja auch beide Spiele auch im Singleplayer und im Multiplayer sehr, sehr ausführlich gespielt und alles, was ich habe den Singleplayer von Battlefield 3 auch kurz angefangen, um da mal reinzuschnuppern. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das haben mir auch alle dann bestätigt, dass es ein bisschen so wie eine Pflichtübung bei Battlefield 3 gewirkt hat. Also es ist schon cool, es ist nett, wie es gemacht ist, aber es ist das erste große Battlefield, was einen Singleplayer-Modus hat. Die anderen waren ja wirklich reine Multiplayer-Spiele und jetzt kannst du eben kein Konsolenspiel mehr rausbringen, kein Shooter in der Ära von Modern Warfare, der keine Singleplayer-Kampagne hat und ich denke, es soll einfach nicht, und du hast ja gesagt, du spielst und es ist dein Titel des Jahres oder einer deiner Titel des Jahres, natürlich am meisten. Ich das nächste Jahr weiter spielen werde. Ich werde es so lange wirklich spielen, bis vielleicht in Bad Company 3 rauskommt, was ich immer noch vermute irgendwann, oder halt Battlefield 4. Also in diesem Segment der Spiele werde ich nur das zocken, also glaube ich. Weil du wirst Battlefield 3 zocken, Daniel tendiert eher zu Modern Warfare, was die Multiplayer-Geschichten also angeht. Also wenn du mir jetzt dieselbe Frage stellst wie Simon, ja, welches Spiel, also das war, auf das ich mich am meisten gefreut habe, muss ich halt auch echt sagen, ja, Modern Warfare 3. Hast du gleich den typischen Glaubenskrieg direkt am Anfang. Unglaublich, unglaublich. Aber, wie die Werbespots. Ich bin Modern Warfare, ich bin Battlefield 3. Ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte eine ähnlich große, okay, gefreut habe ich mich wirklich am meisten auf Modern Warfare 3, weil ich halt Call of Duty jetzt wirklich schon lange spiele, seit dem zweiten Teil irgendwie. Und von dem Multiplayer seit dem vierten eigentlich echt süchtig bin. Und natürlich, da war das Spiel das, worauf ich mich gefreut habe. Und es ist halt eigentlich übertragbar wie bei Simon. Ich werde das Spiel jetzt auch fürs nächste Jahr mit am häufigsten spielen. Ja, ich spiele das, bis ich genau das Prestige-Level erreicht habe, das ich haben will. Das ist in meinem Fall das neunte. Ja, und, neunte Pforte der Hölle. Und das Spiel wird auf jeden Fall immer wieder in meiner Xbox landen. Ja, dazwischen natürlich bestimmt noch jede Menge andere Spiele. Aber das Spiel, worauf ich mich am meisten gefreut habe, ist dann wirklich Modern Warfare 3. Aber das Spiel, in das ich meine meisten Hoffnungen gesetzt habe, muss ich dann sagen, war Battlefield 3. Weil ich hab's ja schon zugegeben, ich bin ja eher der Modern Warfare 3 Spast oder Modern Warfare Spast, der Close Combat Fast Food Action Idiot. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, dass Battlefield 3 mich derartig packt, dass ich wirklich von Modern Warfare wegkomme. Ja, dass ich eine Alternative im günstigsten Fall und im schönsten Fall einen Ersatz habe. Aber warum? Du hast das doch bekommen. Ja, was wolltest du denn? Würdest du mehr mit mir spielen, würde ich dir alles beibringen und zeigen. Ja, das will ich auch noch machen. Vielleicht sind die Gelüste ja von ich will mal was anderes ein bisschen probieren. Okay, ich bin satt, ich will wieder das, was ich gehe wieder zu McDonald's. Das Lustige ist, dass der Daniel und ich ja wirklich auch eine Historie haben, weil er hat mir geholfen bei Modern Warfare für Game One und ich habe ihm so ein bisschen geholfen bei Multiplayer von Battlefield 3 für Play. Und das ist lustig, dadurch hat man sich dann so, okay, du hast mir geholfen, ich hoffe jetzt dir und erkläre dir so ein bisschen was. Und dann haben wir zusammen Sachen aufgenommen, alles. Also wir haben schon versucht, das ist so muss es sein. Der eine Fan versucht dem anderen sein Spiel zu zeigen, man ist respektvoll so, wobei manche Videos dann vielleicht anders so gewesen. Aber ich muss dennoch sagen, ich glaube, wir sind ein wirklich guter, schöner Beweis dafür, dass auch beide Lager miteinander klarkommen können. Geht. Ja, es geht. Also ich habe absolut nichts gegen Battlefield 3. Ich finde, Battlefield 3 ist ein wirklich deutlich realistisch anmutender Multiplayer, der genau darin seine Qualitäten besitzt. Aber es ist halt für mich als, sag ich mal, dann doch eher der Popcorn-Fanatiker irgendwie, ist es dann halt doch immer noch mal reizvoller, wieder zurück zum, ja, zu dem schnellen, geilen, anzugreifen, was man halt schon Jahre gespielt hat. Aber Simon, ich bin gerne bei den Lernphasen dabei. Also ich möchte gerne tiefer in diese Materie eintauchen. Ich nehme dir das Versprechen ab. Ich plane ja eh diverse Battlefield 3 Videos, sobald man mal auf der Gegenseite würde ich halt gerne halt mal so schöne Redaktionsmatches irgendwie in Modern Warfare 3 auch ausführen. Ja, vielleicht machen wir das. Wir motivieren die ganze Redaktion und spielen halt ein Wochenende von mir aus das eine und das andere Wochenende das andere, nehmen das alles auf, kriegen noch irgendwas bei raus. Keiner hat Wochenende, super. Fall gelöst. Willkommen bei Game One, keiner hat Wochenende. Keiner hat ein Wochenende. Apropos, es ist Samstag gerade. Oh ja, mittlerweile. Das stimmt, ja. Mittlerweile schon. Nee, ich find's gerade faszinierend in der Richtung aus, dass ihr so friedvoll auf zwei verschiedenen Seiten von zwei Spielen steht, in dem es darum geht, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen. Ja, das ist schon wahr. Gut, das ist halt, wir sind der beste Beweis. Genau, ja. Wenn wir von einem Meisterwartenspielen des Jahres gesprochen haben, gibt's irgendwas, was in eure Augen dann reinkommt, was als Überraschung zählt? Würde ich gerne mit dir anfangen, Dali. Poppt irgendwas auf, wo du gesagt hast, ich habe gar nicht erwartet, dass ich so Spiele an diesem Titel haben werde und dann auf einmal war es doch ein echt cooles Spiel. Jetzt, Du weißt doch, was ich hinaus will. Ich glaube, du willst auf irgendwie auf ein mir völlig fremdes Genre. Ja, ich komme rein und sag, du machst den Beitrag. Ja. Welches Spiel hat dich vom Positiven überrascht? Also ja, ich meine, ja, gut, wirklich eine richtig riesengroße Überraschung war für mich Anno 2070. Ich muss es ehrlich gestehen, weil Kollege Gregor mir diesen Titel aufs Auge gedrückt hat. Du machst es jetzt. Oh, ist das dein Ernst? Und ich dachte mir nur, Alter, was will er von mir? Ich bin doch eher hier die Ego-Shooter-Idioten-Fraktion. So. Ich weiß, was ich da kann und was man da erfüllen muss. So. Wie soll ich an so einen, sag ich mal, lahmen, in Anführungszeichen, Titel wie 2070 rangehen? Ja. Aber ich muss sagen, ich fand früher SimCity und so, fand ich geil. Ja, das waren meine Ausflüge in dieses Populus und so Sachen habe ich auch gespielt. Ja, also ich fand es schon cool damals, ja. Es war halt nur für mich jetzt in auch Zeiten der Next-Gen-Konsolen, klar hat man sowas noch nicht geboten bekommen, beziehungsweise bekommt man da das Sensationellste in Sachen Action geboten, so, ja. Aber nichtsdestotrotz, Anno 2070, ich habe es angefangen, es hat fast 2 Tage gedauert, bis wir dieses Spiel zum Laufen bekommen haben. Oh ja, die Odyssee auf deinem Rechner mit Uplay, mit der Preview-Fassung. Es war wirklich, das liegt tatsächlich aber auch in der Preview-Fassung, weil das dann nochmal extra kompliziert ist. Es soll kein Diss gegen den Hersteller sein. Doch, es soll ein Diss sein, weil in Richtung PC-Version, liebe Leute bei Ubisoft, wir werden eure PC-Version als Gamer einfach nicht mehr spielen wollen, wenn ihr den Kopierschutz so macht, dass selbst ehrliche Käufer des Spieles kaum das Ding anfassen können. Ja, also es war wirklich, und dann auch mit dem Grafikkarten-Hack-Mack und hin und her. Es hat zwar gedauert, aber ehrlich, ich war am Ende, nachdem ich halt wirklich die Sachen da eingespielt habe, nachdem ich das kurz angerissen habe, nachdem ich so ein Endlosspiel angefangen habe, ich war wirklich so weit, dass ich das Spiel lieber spielen wollte, als es irgendwie zusammenzuschneiden. Ja? Also nicht so von wegen, okay, komm, ich krieg das jetzt hinter mich. Nee, ich wollte einfach nochmal ein bisschen weiter hier ausbauen. Echt angefixt, sehr gut. Und das muss ich sagen, das hat dieses Spiel geschafft. Mhm. Ja. In unserem Berufszweig bist du froh, wenn du mal das Material zusammen hast, aber dass dein Spiel dich wirklich physisch noch drängt, okay, ich will eigentlich noch weiterspielen. Was aber eigentlich auch zum Beispiel mit der zweiten Überraschung meinerseits war, einhergeht, beziehungsweise so eine logische Schlussfolgerung ist, weil ich auch schon zuvor im Sommer echt begeistert von From Dust war. Ich habe wirklich, wirklich exzessiv From Dust gespielt. Ja, ich habe fast alle Herausforderungen dann noch später gemacht, ja, den Zyklus dadurch geholzt. Es war super. Es hat mir wirklich gut gefallen. Und dass mir dadurch wahrscheinlich Anno 2070 auch auf Anhieb leichter gefallen ist, oder will ich jetzt nicht unbedingt behaupten, ja, das ist schon eine sehr komplizierte Angelegenheit mitunter, aber sie war zugänglich. Also sie hat mir nach dem dritten Anlauf quasi, habe ich das gerafft, worum es geht und was ich hier machen muss, damit es irgendwie halbwegs gut funktioniert und so. Ja, klar, gab es dann immer noch Fragen, die ich nicht so ganz gerafft habe, aber die hätte mir das Spiel auch erklärt, wenn ich einfach nur diese komische Wikipedia-Tussi da angeklickt hätte. Ja. Eve. Und, ja. Ah, nee, falsches Spiel. Also, das waren so die beiden Überraschungshits für mich oder Überraschungsspiele des Jahres. Also, From Dust, wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet, ich fand nur den Trailer damals geil und dass es mich so packt, dass ich das wirklich echt von vorne bis hinten komplett durchspiele, hätte ich nicht gedacht. Und dann halt Anno 2070. Also wenn du sagst Überraschung, kann ich vielleicht an der Stelle, weil ich habe jetzt gerade auch nochmal, man guckt ja gerne nochmal nach, was war eigentlich dieses Jahr, weil das ja auch gerne mal verschwimmt. Es und fließt gerne mal alles so ineinander. Viel. Ich glaube, es ist wirklich, wir könnten auch jetzt nochmal 6 Stunden reden, aber... Könnten, nicht müssen. Nee, auf jeden Fall nicht müssen. Aber was wollte ich sagen? Ich war bei Überraschung. Was hat mich überrascht? Eben gerade hatte ich es doch noch. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Nee, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken. Ich hatte es gerade. Hat eigentlich einer, apropos was anderes, hat einer von euch Minecraft gespielt? Weil das ist ja eigentlich, zählt es glaube ich noch zum letzten Jahr, aber so richtig abgegangen ist es ja irgendwie, glaube ich, erst in diesem Jahr. Ja, ich meine, es ist ja immer noch Beta-Status offiziell, aber es ist ja explodiert wie sonst was. Ne? Und wir haben es nochmal im Cast ein bisschen vorausgeführt, als wir über Little Big Planet gesprochen haben. Das ist eben so der kommerzielle Versuch von dem Spiel, was als erste Version 2019 ganz gut funktioniert hat, aber ich glaube, die Welt ist mittlerweile komplett auf Minecraft umgestiegen, wo sie mitspielen, inspielen, irgendetwas basteln wollen und Little Big Planet quasi haben liegen lassen. Ich habe leider nie die Zeit gehabt, mich zu investieren, und ich mag eigentlich gerne solche Baukästen-Sachen, speziell nicht nur ich baue mir jetzt ein Spiel oder ich baue mir jetzt ein Level, sondern ich habe damals ja auch noch Werbespots oder sowas gemacht mit Little Big Planet und kleine Szenarien und kleine Gags und kleine visuelle lustige Sachen dort erstellt. Und ich glaube, speziell Minecraft, was die Leute, wie sie sich dort austoben, wenn ich die Zeit finden würde, mich dort reinzufuchsen und vernünftig was zu machen, glaube ich, hätte ich Bock drauf. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert durch, guck mal, da sind die haben schon die komplette Enterprise nachgebaut und da ist die Welthalbkugel mit exakt allen Staaten drin. Ja, man fühlt sich wirklich eingeschüchtert, es schreckt einen ab, aber es ist ja das Simpelste vom Simplen. Du bist halt das Mannequin, läufst da rum und kannst verschiedene Sachen bauen. Ja. Sollte man eigentlich annehmen, da hat man Spaß dran. Ja. Hast du dich da ein bisschen vertieft? Nee, aber ich hab mir fest vorgenommen, mir das wirklich jetzt mal genauer anzugucken. Es kommt mir bald auf 360. Also ja, genau. So endlich mal ein Grund. Bei mir ist es wirklich die Plattform, einfach, dass ich mein PC zu Hause nicht zumülle und den zum Schneiden benutze und zum Aufnehmen und dann einfach den nicht zumüllen will mit Spielen und Mods und Tools und Beta-Sachen und dazu deswegen keinen Rechner habe. Aber das auf jeden Fall für die Xbox zum Beispiel zucken werde. Oder wenn ich mal einen richtigen Gaming-PC kriege. Aber hat denn das jemand erwähnt bei den Spielen 2011? Wir haben drüber gesprochen in Richtung auf jeden Fall bei LittleBigPlanet, aber jetzt nicht groß separat, weil das ja eigentlich schon ein älteres Spiel ist. Ja, ich hatte nur das Gefühl, dass es eigentlich erst in diesem Jahr mir überhaupt bewusst wurde, dass es dieses Spiel gibt. So. Du hast schon recht. Das ist auch eine Sache, die natürlich bei uns ein wenig unterrepräsentiert ist, weil wir so im Durchlauf sind mit, da kommt das aktuelle Spiel, da kommt das und das und das. Und Minecraft ist so eine Art Dauerbrenner eigentlich, der wirklich auch erst richtig zum Köcheln kommen muss, was er dieses Jahr dann eben getan hat. Und da müssen wir uns natürlich erst redaktionell irgendwo dahin bewegen, dass wir auch dort mit dem Spiel machen können. Also wir vernachlässigen Minecraft nicht mit Absicht oder sowas hier, aber wir werden ihr müsst uns nur genug Zeit und Möglichkeit lassen, uns da vernünftig reinzufuchsen. So ein, zwei Jahre vielleicht. Ja, weil es bringt ja nichts, dass wir einfach das Spiel anmachen und dann zwei Leute davor sitzen und eine Stunde mit Minecraft, das ist ja Schwachsinn. Kennt ihr diese Gonk-Videos? Welche? Gonk oder Gonk? Gonk meinst Gronkh. Du? Der Let's Player. Achso, der dort. Let's Player meinst du? Ja, der hat auch einen ganz komischen Vornamen. Sein Name ist doch Gronkh. Gregor heißt er. Ach, Nein, das ist ein bekannter Let's Player. Ich gucke mir seine Sachen jetzt nicht persönlich an, weil ich eh zu viel zu tun habe, leider. Aber der ist recht bekannt und recht beliebt, soweit ich es gehört habe. Also der hat richtig viele Klicks mit seinen Videos. Da war auf der Gamescom ja wohl auch einiges los, als er wohl da war, so wie ich das erzählt bekommen habe, dass sich da so eine richtige Traube gebildet hat und da halt in der Mitte Gronkh stand. Ja. Er spielt Videospiele, yay! Ja, das ist ja wirklich, das ist ja auch nicht anders als unterhalten mit einem anderen Medium als Basis. Ist ja völlig es freut cool. mich, wenn jemand das Talent hat, jemand mit sowas zu unterhalten und auch den Spaß an sowas vermitteln kann, dann umso mehr, umso besser. Wie kommst du denn darauf? Naja, weil ihr über Minecraft gesprochen habt und der hat auch Minecraft, viele Minecraft-Videos dann dazu. Der hat ja nicht nur Minecraft-Videos. Ach, der nicht nur, was ich heute gesehen habe. Ach so. Weil ich habe gerade heute ein Video von ihm gesehen. Und der hat so eine Seite, wo nur Minecraft drauf ist. Okay, der hat noch schon seit 700 Folgen oder so. Der spielt noch viel mehr anscheinend. Ja. Aber vielleicht hat er das Geschäftsmodell, er kann nur spielen. Das Ding ist, der hat im Grunde den Output von komplettgame.de so. Ja. Der hat halt echt, ich habe halt da nur diese Minecraft-Videos gesehen. Und ich habe halt in der Liste geguckt und da sind halt Videos, die sind alle 100.000 Mal angeklickt und so, ja, also wie gesagt, das ist schon eine Größe. Ja, wollte ich jetzt nur mal kurz so... Absolut, beliebt, also Let's Player wie der Gronkh sind beliebt, Minecraft ist sehr beliebt und ich kann mir vorstellen, Minecraft ist ja wirklich dadurch, dass es so ein Baukastenspiel ist, auch wenn leichte Gameplay-Elemente mit vorhanden sind, wo du erstmal deine Rohstoffe dann sammeln musst, bevor du was bauen kannst und so weiter und so fort. Da muss es schon viel an Alleinunterhalter-Talent oder sowas dann benötigen, dass du aus einem Baukastenspiel ein interessantes Video machst, was 100.000 Mal geklickt wird. Und es so interessant ist, dass das nächste Video auch nochmal 100.000 Mal geklickt wird. Ja, ich fand es jetzt halt nicht so interessant. So. Ja, war nicht so dein Ding? Naja gut. Du bist ja nicht in diesem Universum dann drin. Er kloppt da halt seine Steine auf und ab und erzählt halt irgendwie dazu. Es gibt doch 20 Millionen League of Legends Spieler irgendwie. Also für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Sprich nicht dagegen, dass Leute da riesig Spaß dran haben. Ist das hier diese Dota-Geschichte? Dota, LOL. Ja, Heroes of New Worlds. New Worlds, genau. Ja, ich komm in die Redaktion und sage, hey, du spielst StarCraft 2, Heroes of New Worlds. Oh, sorry, Chris. Ja, es tut mir leid, ich bin leider in dem Genre nicht wirklich Noob. Drin, ne? Aber ich bin ein Noob, was es angeht. Es sah aber auch aus wie StarCraft gemixt mit Warcraft. Keine Ahnung, ich habe nur dieses Base Hunter Lied gehört und das hat mir schon gereicht. Ja. Nee, das kenne ich schon wieder gar nicht. Für deine persönlichen... Ich weiß meine Überraschung nicht mehr. Ich hatte sie vorhin, als du erzählt hast, hatte ich sie im Kopf und dann redest du noch weiter und dann wusste ich es nicht mehr. Aber ein Highlight in meinem Spieljahr ist auf jeden Fall Deus Ex. Auch wenn ich zwischendurch immer wieder mal so weit war, dass es mir wieder nicht gefallen hat, dann habe ich so ein bisschen, man muss dazu sagen, vielleicht als Erklärung, wir haben halt das für den Piloten genommen und das heißt, also in meinem Fall hatte wirklich für 2 Monate lang hatte ich nur verschiedene Versionen von Deus Ex vor mir und verschiedene Preview-Versionen und dann hatte ich irgendwie dreimal schon bis zu einem gewissen Punkt, wo die Preview halt, die man kriegt, aufhört, gespielt und dann kam endlich die fertige und dann muss wieder von vorne anfangen. Ich erstmal eine Pause, so, weil das ja auch irgendwie nervt sonst, man will ja mit Spaß ran und dann habe ich die halt weitergespielt und alles und habe wirklich lange Zeit damit verbracht und fand es dann irgendwann am Anfang ein bisschen öde so, dadurch, dass man es halt schon alles gesehen hatte und irgendwie hat es mich dann immer mehr doch gekriegt und ich war dann doch am Ende ein ziemlicher Fan von dem Spiel, auch wenn ich jetzt ich wollte Budi vor kurzem, wollte ich spoilern, wollte ihm kurz erzählen, was am Ende passiert, und ich hab's nicht mehr so zusammengekriegt, weil natürlich da unendlich viel gelabert wird. Charaktere, die er gar nicht kannte, die man dann erst nochmal erklären muss. Und es ist schwer, irgendwie jemanden das schmackhaft zu machen von der Story her oder so, oder auch zum Beispiel eben das Ende zu erzählen. Deswegen kann ich hier gar nicht spoilern eigentlich, ja. Das ist schon mal gut. Aber es wird gegen Ende halt einfach echt nochmal, zieht nochmal an, es gibt noch viele geile Entscheidungen und Sachen zu bedenken. Und es ist halt Deus Ex am Ende. Es ist allerdings auch nicht so geil, wie ich am Anfang gehofft hatte, also bevor es rauskam. Also die Sache ist, Wolf hat es auch durchgespielt, hat sich darüber im Cast ausgelassen. Bei mir liegt es auf dem Haufen jetzt drauf, damit ich endlich mich da reinfange. Es ist schon interessant zu hören, dass du, selbst wo du 1000x-fach mit den Prü-Versionen angefangen hast, dass du da noch die Muße oder den Bock aufs Spiel gehabt hast, mit der Riddle-Version anzufangen und es durchzuspielen. Und jetzt kommt's, ich bin super enttäuscht, weil ich habe das durchgespielt mit im Stealth-Mode, habe dann erst versucht, auch mit Alarm. Oh, hast du aus Versehen einen Kill gemacht? Ja, ganz am Ende. Ich kann da jetzt nicht spoilern, aber da ist wirklich eine Geschichte im Level, wo man theoretisch jemanden killen kann und ich das irgendwie nicht gecheckt habe. Und das wirklich so, da passieren 1000 Sachen und du hast wirklich gar keinen Kopf dafür und später merkst du, das war vielleicht ein Fehler. Und dann habe ich halt weitergespielt in der Hoffnung. Einem dann. Und ich glaube, es ist der letzte. Also jeder, der das Ende kennt, weiß, was ich meine, aber es ist nicht, ich will es nicht erzählen. Ja, ohne dazu spoilern, Wolf hat es auch durchgespielt, ja. Er meinte, er war enttäuscht vom Ende. Sehr enttäuscht, weil irgendwie eine gewisse Wahl dir gegeben wird und die einfach irgendwie ihm das madig gemacht hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, was dort passiert, bei mir liegt es auf dem Arm, ich will es auch nicht wissen. Es ist Deus Ex, mit, was die Wahlmöglichkeiten angeht, mehr nicht. Also ich weiß nicht, was man da erwartet hat. Man hätte, finde ich, wie bei Metal Gear Solid, so jeden Pfad mit seinen Entscheidungen nochmal schöner zeigen können, mit Videomaterial, Sachen, die sie für die Trailer benutzt haben, all diese real gefilmten Sachen, das fehlt mir am Ende. Es gibt ein bisschen was, es ist mir zu wenig, es hat nicht den Impact von einem Metal Gear Solid Ende, wo immer noch so mal wirklich noch einer drauf und noch einer drauf. Aber mein Gott, ja, ich fand's okay. Für mich war da wirklich der Weg das Ziel und diese Challenge, keinen zu töten, war wirklich anstrengend genug. Das war für mich Deus Ex. Gut, dass du im allerletzten Moment gar nicht dann belohnt wurdest, ne? Außer mit dem Spiel an sich, ne? Weil das hat schon dein Spielerlebnis dann beeinflusst. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Vor allem diese Momente, wenn man jemanden mit dem Gewehr betäubt und der fällt über den Balkon und es fällt einfach runter und du weißt nicht, zählt das jetzt als Betäuben oder hast du den getötet, ja? Und du weißt es in dem Moment nicht, ja? Naja. Sehr interessant zu hören. Habt ihr noch was? Oder? Waren das jetzt, aber das waren jetzt nicht die Highlights, oder? Ja, wir reden immer noch über die, also es gibt auch noch hier oder Batman Arkham City. Also okay, ja. Wir könnten natürlich über die Highlights auch noch reden. Ich hab, Überraschung ist schwierig, mir fällt jetzt keine ein gerade. Okay, wir haben die Meister, wir haben die Überraschung. Dann würde ich sagen, lass uns wirklich zu den Highlights dann dort rüber gehen. Also, Daniel, du kannst wenn gerne. Wenn mir meine Überraschung noch einfällt, während ich hier rumgucke, genau, was eigentlich dieses Jahr alles rauskam, da ist doch, mal im Ernst, was ist denn da? Sind ja keine Überraschungen. Killzone 3, dass das gut ist, ist doch keine Überraschung. Dass Homefront ein bisschen doof wird, war für mich jetzt auch keine Überraschung. Ich guck mal, ob ich Crysis 2 ist eigentlich keine Überraschung. Ich guck mal, ob ich die Spieleliste hier finde. Aber Crysis 2 fand ich zum Beispiel echt enttäuschend. Ja, ein bisschen enttäuschend, aber deswegen also, war es ja keine Überraschung. Wir wollten ja eigentlich über die guten Spiele, dachte ich jetzt, reden und nicht über Sachen, die ein bisschen enttäuscht haben. Daniel, dann hast du im Kopf, was sind deine Highlights? Oder erzähl mir mal deine zwei, drei Highlights auf, wo du sagst, dass meine das Top sind meine, drei? Deine Top 3. Ah, das ist so eigentlich so ganz, ganz arm eigentlich. Nee, ey, selbst wenn es konventionelles Spiel Nummer 1, 2 oder 3 ist. Ja, es ist halt wirklich, das sind so die obligatorischen Sachen. Wir müssen keine Connoisseure, wir müssen hier kein Arthouse Arzi-Fazi hier Druck, sein. Irgendwelche Geheimsachen, die kein Mensch bisher gesehen hat, auszugraben. Ich spiele nur mal gerne gute Spiele. Fertig, aus. Nee. Wie viele Leute auch. Also selbst mein, sag ich mal, außer der Reihe Tipp mit der Toten Insel oder beziehungsweise... Das wollte ich sagen. Das war und dann durfte ich ja den Titel nicht sagen, dann hatte ich es irgendwann wieder vergessen. Genau, deshalb sagst du den Titel auch nicht, aber so hat mit Toten und der Insel zu tun. Kann man sich zusammenreimen. Einfach im Schulenglisch. Also das würdest du zu deiner Top dazu zählen? Jein, also das ist nicht zu den Top 3, ja, weil es da doch irgendwo, ich bin kein RPG-Experte und hab Fallout 3 jetzt auch nicht wirklich, Fallout 3 nicht wirklich tief und lang gespielt, aber ich kann sagen, dass Fallout 3 zum Beispiel doch irgendwo in der ganzen Mechanik und Präsentation und so einfach deutlich besser ist als dieses. Weshalb ich quasi ja schon Spaß damit hatte und es auch gut finde, aber es nicht die zu den Top-Dingen gehört. Findest du aber erstaunlich, du bist der Zweite, der ganz genau diesen Fallout 3-Vergleich bringt, weil wir darüber auch schon vorhin mit anderen Leuten gesprochen haben. Also ich hab's bisher noch nicht spielen können, das Spiel in der Frage, ich bin sehr, sehr großer Fan von... Was ganz Besonderes. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Fallout 3 und das speziell Fallout 3 eben genannt wurde mit der Art, wie es verbaut ist, mit, ich meine, du hast in Fallout 3 ja auch die Untoten, die Ghule, oder gab es einen speziellen Namen nochmal dafür? Im Spiel ja. Ich glaube Ghule sind es gewesen. Echt? Na, die Untoten, die da rumlaufen und so weiter, dass da visuell wirklich einiges ist mit der Zerstörung, die man dort drumherum sehen kann. Man glaubt doch gar nicht, was eine Insel als Setting einfach so ausmacht. Plötzlich ist das Spiel so wie man es erwartet hat, einfach schon, nee, nicht wie man es erwartet, sondern wie man es kennt, mit Zombies und so, ist einfach ganz anders. Und ist so bizarr, fröhlich und du klopfst da auf die Jungs ein mit allem, was irgendwie die Umgebung hergibt. Und trotzdem denkst du, ist eigentlich ein schöner Tag, könnte ich jetzt auch irgendwo einen Cocktail trinken. Ja, die Sache ist bei dem natürlich, wir haben natürlich alle gewusst, dass es nichts mit dem fertigen Spiel zu tun haben wird, aber dieser wirklich echt gute Trailer, der dazu gekommen ist. Das kommt natürlich auch noch dazu, die haben richtig Preise sogar abgesandt und irgendwie Anrufe aus Hollywood bekommen. Genau, es war ein echt schöner Mood-Trailer sozusagen, super, der Stimmung transportiert und die eigentlich aber im richtigen Spiel, so wie sich das gerade anhört, eher konträr geht. Und obwohl vom Spiel, der Anfang echt geil ist. Ich finde auch, als Einstieg war das eigentlich schon okay. Dann haben, ich habe nur ganz viel, das Intro hat sehr gehypt und danach habe ich zumindest, bevor das Spiel rauskam, nur gehört, es ist gar nicht so gut, irgendwie die ersten Kritiken sind voll mau und war dann schon wieder enttäuscht, weil das ja eben auch direkt danach klingt, ja okay, Trailer war geil, der Rest ist ein Stuhl. Gut, es haben genug und Leute war echt überrascht dann wieder, dass es doch nicht so war, wie ich befürchtet. Also vor allem im Koop-Play, finde ich, macht das echt Spaß. Ich habe leider, bist du hier PS3 Benutzer? Nee. Dann guck, da könnte ich jetzt mit, wenn du eine PS3 hast, würde ich gerne mit dir spielen, das meine ich. Ja, ich habe eine PS3, aber ich habe das Spiel für Xbox. Ich bin immer ganz allein, renne ich auf der Insel rum und habe Angst. Und sie sind immer wieder neu da, die Zombies. Ja, du denkst immer, was ist denn das für ein Online-Modus? Nur ist PSN wieder da. Wie so oft in diesem Jahr. Nee. Lustigerweise das Spiel gemacht von den gleichen Leuten oder aus der gleichen Firma, wahrscheinlich das Büro nebenan, die Call of Juarez, der Kartell gemacht haben. Oh. Techland in Polen. Eins der schlechtesten Spiele des Jahres. Habe ich aber auch nochmal ausgeführt. Ey, was die sich da alles erlaubt haben. Oh, das war so schlecht. Aber also Moment, dieselben Leute, die Insel gemacht haben, genau, also Techland, Entwicklerstudio aus Polen. Da fragt man sich schon, wie kann das sein? Also es ist das gleiche Studio, ich würde mal sagen, es ist nicht exakt genau die gleichen Personen. Hätten sie alle Kräfte abgezogen von The Cartel, um es einfach überhaupt nicht zu machen und dann stattdessen dann auf die Insel geschickt, das wäre, glaube ich, ein richtig fettes Spiel geworden. So ist es ein fettes Spiel geworden, aber... Ja, stimmt, man hätte wirklich auf Kartell wirklich scheißen können. Und sagen, nee, komm, wir machen das, war nix. Ja, also so haben die es dem Spieler überlassen, drauf zu scheißen. Aber es ist, nee, ich will auch gar nicht so, wir müssen ja nicht ewig drüber rumreden jetzt, aber es ist wirklich ein Spiel, wo du irgendwie merkst, da ist irgendwie, da ist einfach was. So, das extraordinär. Hat, ja, das gibt's so schnell auch nie irgendwie nicht mehr wieder, es sei denn, sie machen ein Sequel. Aber, was wahrscheinlich sogar ist, oder? Irgendwann. Ja, da heißt es wahrscheinlich anders. Was, tote Halbinsel. Oder Fallout 4 Spiel aus der Sicht eines Zombies. Oder? Es ist alles möglich. Ja. Ey, okay. Dark Souls spielst du als Zombie. Also. Das ist übrigens ein Spiel des Jahres, was ich... Moment, Dark Souls, welches ist der zweite? Demon's Souls ist das erste, Dark Souls ist das zweite. Was dieses Jahr wollte kam, ich jetzt, ja. Weil da, ich will ja direkt nicht den Hass auf mich ziehen. Ich habe das bei mir liegen und warte nur noch darauf, bis diese Spieleflut abebbt und ich mal wirklich Zeit dafür habe. Also, weißt du, ich will es unbedingt spielen. So, hast du es gespielt? Also, ich weiß dass mir das echt gut gefallen wird. Ich hab ein bisschen reingespielt. Im jetzt Grunde nicht ist so. Es ist ein Spiel des Jahres für mich. Aber es ist für viele ein legitimes Spiel des Jahres. Kollege Aaron, der den Beitrag bei uns gemacht hat, hat das Spiel wegen des Beitrags angefangen und dann so weit gespielt, dass er 100 Stunden insgesamt auf dem Buckel hatte. Trant hat es ja auch parallel gespielt und eingespielt und er spielt es immer noch auch ein bisschen. Also ich spiele momentan Skyrim natürlich ein bisschen mehr, weil das aktueller ist, aber er hat auch so viel Zeit in Dark Souls und damals auch Demon's Souls versenkt, dass es als Spiel, das Motivation durch Bestrafung quasi generiert, was du mittlerweile in wenigen Spielen hast, wo du schon ja abgefuckt bist, weil du so konditioniert bist, dass wenn der Checkpoint nicht richtig greift, du schon sagst, ach scheiße, jetzt habe ich 2 Minuten umsonst gespielt. Na? Es funktioniert anders und ich glaube, weil diese Herausforderung bei vielen Leuten doch mal einen Nerv trifft, der schon seit langem nicht mehr gekitzelt wurde. Und nicht nur als Rollenspiel mit einem guten Design und einer interessanten Open World und auch welche, die dir nicht sagt, geh nach links oder rechts, sondern dich verarscht, sagt, geh nach vorne durch und dort stirbst du auf einmal, weil da 1000 harte Monster sind. Das wissen viele zu schätzen. Ne? Ich habe es bei mir da liegen, ich habe auch nicht die Zeit gehabt, mich zu... Du wartest also auch noch drauf? Ich warte effektiv auch noch, nachdem wir eure Highlights als Abschluss sagen, wir dann die Spiele, die auf unserem Haufen liegen. Ehrlich, es ist wie Skyrim. Ich versuche sie eigentlich echt zu meiden, weil ich genau weiß, ich könnte mich da reinfuchsen und ich könnte davon abhängig werden, aber das will ich gar nicht riskieren. Ja, ist halt schwierig, weil speziell mit so einem Bethesda-Spiel wie Skyrim, wo wir bei Fallout 3 gewesen sind. Fallout 3 habe ich kurz vor der Weihnachtszeit 2008 eingelegt und dann bei Neujahr auf einmal. Ich habe mich das nächste Mal umgedreht, da war auf einmal 2 Wochen weg. Hingeschmolzen. Ne? Einfach weg. Und das haben die Spiele nun mal an sich. Deshalb sollst du da das auch nochmal. Das könnte ich, glaube ich, nicht mit meinem Alltag integrieren momentan. Ja. Highlight, das, Daniel? Anderes Highlight? Ja, Highlight. Ganz profan, Arkham City. Weil es echt. Also, ich fand es nicht besser als Asylum, aber es war auf jeden Fall genauso geil. Ja, also ich hatte meine Punkte, die mich ein bisschen gestört haben, unter anderem was die etwas sehr flach oder beziehungsweise sehr höhepunktlose Story angeht, aber alles in allem mit dem geilen Finale, mit den Challenges, mit den Sidequests, die wirklich auch echt schön erzählt waren und der Atmosphäre und drumherum und auch wieder mal das Kampfsystem, was ja echt Bock macht, du fühlst dich ja geil, wenn du den da richtig schön in Kombos da auf die Fresse haust. War es ein geiles Spiel. Ja. Also ich habe auch schon ich habe auch schon eine Stunde mit Nils gezockt und auch schon meine Meinung und alles und also ich sehe es genauso, einfach fantastisch. Ähnlich ein Spiel auch, was einem fast durch die Lappen geht, weil man es halt jetzt gar nicht mehr auf dem Plan hat, wie eben Batman Arkham City jetzt, weil es einfach so gut ist und selbstverständlich ist, Dead Space 2. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr des Jahres. Hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, weil auch im Januar es kam. Das wäre jetzt mein zweites Highlight. Ja, also das Dead Space 2. Wahnsinn. Es ist ein gutes Spiel. Ey, es ist so ein gutes Spiel. Ja. Er hat es mir gegeben und meint, oh, das ist jetzt schon mein Spiel des Jahres. Ich meine, so ein bisschen, nicht ein bisschen früh. Vor allem im Januar. Ich habe schon im Januar gesagt. Mein Spiel des Jahres. Ja, er meint, mein Spiel des Jahres. Ich habe das Spiel, keine Ahnung, ich habe es vielleicht eine halbe Stunde gezockt. Ich war schon, und das ist ja das, was mich am ersten Teil so geil gemacht hatte, war ja, dass ich so innerhalb von 5 Minuten drin war. Dass man wirklich, bam, bam, die Atmosphäre echt sofort aufgenommen hat irgendwie. Und das hat der zweite Teil auch geschafft. Und dann kam dieses geile Bahnlevel, wo er dann am Ende dann irgendwie kopfüber dran hängt und du dann an dem Ding hängt. Oh. Plus die Inszenierung mit der Explosion danach. Ich fang's noch mal an. Gedacht hab, Januar. Ja, super geil. Also, und auch immer noch von der Intensität. Ja. Von der Nachwirkung. Also, ich kann jetzt noch genauso fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe. Ja, zweites Highlight. Absolut, wir haben es ja groß ausgeführt eben damals. Ich meine, es hatte nicht mehr den Gruselfaktor per se, den du aus Dead Space 1 gewohnt bist, einfach weil du einmal die Machination, wie die Monster auftauchen, du weißt es mittlerweile. Ne? Im ersten Teil war dir das noch unbekannt und es hat viel mehr gewirkt und natürlich wurde der Fokus mehr auf diese Set-Pieces gelegt, auf diese Action-Sachen. Also alleine an jeder Ecke findest du etwas, dass du vor lauter Adrenalin eigentlich keine Zeit hast, wirklich Angst zu haben. Und ich finde, inszenatorisch hat das Spiel so viele, ich will es nicht Magic Moments nennen, weil es so ausgelutscht klingt. Die Augenszene. Es hat alleine, wo man nochmal zusammengezockt hat. Die Augenszene. Die Augenszene ist für mich immer noch großartig. Aber auch, ich fand auch Sonnensegel ausrichten zum Beispiel. Auch dieser Flug durch den Weltraum. Das fand ich super geil. Gut. Also es gibt an allen Ecken und Enden, und es ist beileibe kein kurzes Spiel. Es hat 15, 16 Kapitel. Du sitzt deine 12, 13 Stunden dort dran. Hat ein paar Sachen gehabt, die ich beim ersten, weil ich so konsequent fand, dass dort nie mit der ersten Person gebrochen wurde. Dadurch, dass du jetzt einen sprechenden Helden mit Isaac hast und du klassische Cutscenes per se hast, also eine andere Story, die du anders verfolgen kannst und nicht alles so immersiv, als ob du so eine Art Half-Life-mäßiges Spiel eben spielst. Also Isaac war ja schon fast wie Gordon Freeman, nur aus der Third-Person-Perspektive, wie alles funktioniert hat. Dass damit ein bisschen gebrochen wird, ein bisschen schade, aber ich habe dieses Action-Ding wirklich geliebt. Das Design der einzelnen Szenen, das Sound-Design alleine, wie beim ersten Teil, beim zweiten, super. Noch geiler. Eigentlich, dieses Spiel zieht dich so rein, es sieht so gut aus und als Sci-Fi-Horror-Fan, ich mag auch, wurde schon gesagt, alles, was mit Sci-Fi und Horror zu tun hat, wie im Dead Space als Spiel oder die Alien-Filme oder Event Horizon oder ich liebe alles in der Form. Und Dead Space ist speziell im zweiten Teil, es ist damals mein Spiel des Jahres gewesen, es ist jetzt noch mein Spiel des Jahres. Tut mir leid. Ist ja legitim. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ja, aber ich meine, ich spiele es jetzt nicht mehr. Dadurch nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Für mich Battlefield 3 passt schon, aber das ist auf jeden Fall ein geiles Ding gewesen. Wer es noch nicht gespielt hat, muss es jetzt wirklich nachholen. Ich hoffe, dass es in den ganzen Wert- oder Jahres-Awards zumindest eine Erwähnung findet. Ne? Und nicht einfach nur, weil es lange her ist oder weil es kurz, ich hatte es damals besser gesagt, also es ist im Januar rausgekommen, aber ich hatte die Preview-Version damals bekommen über Weihnachten. Und das war quasi mein Kontrast zu den Weihnachten, die ich sonst mit Shenmue oder Zelda verbringe. Ne? Und dieses Jahr wird es auch nicht, weil ich Zelda schon vorher durchgespielt habe. War mein Weihnachten bestand aus Necromorph-Schnetzeln. Ja, fröhliche Weihnachten. Säg. Geil, ne? Du hast auch, oder? Die Säge hast du auch ausgebaut. Immer die Säge ausbauen. Ich hab mich auf zwei Waffen beschränkt, weil das war der Clou an dem... Ich hab die Säge gar nicht benutzt. Ich hab den Plasma-Cutter ausgebaut und die Line Gun habe ich als sekundäre Waffe benutzt. Ja, genau, den Plasma Cutter macht man ja wirklich immer auch, ja. Obwohl, genau. Line Gun war mir zu langweilig. Sehr schon, genau dasselbe. Ja, hast aber ein schönes Gebiet damit abgedeckt. Ja, das ist strategisch, ne? Aber nicht auf Effekte. Aber dieser Elektroschocker, den fand ich auch cool. Hier den Stabber. Direkt an die Wand. Wo du schön an die Wand nageln kannst, ja. Weil da hast du nämlich echt gut Munition auch gespart. Genau, ich habe auch viel, aber nicht nur mit der Knarre, sondern du kannst ja auch so mit der kinetischen Energie. Ich habe teilweise mit abgetrennten Körperteilen der anderen Monster aufgespießt. Gibt ja Erfolge für, ja genau, wenn du einem quasi die eigene Kralle durch den Körper jagst und er daran stirbt, dann kriegst du den Erfolg. So als Beispiel. Absolut, die haben echt viel, also Ideenfeuerwerk, fängt man gar nicht an, das damit dann zu beschreiben. Es gibt echt schönes Zeug. Viele Fortsetzungen, die dieses Jahr, die man so selbstverständlich hinnimmt, so wie Uncharted 3, Killzone 3. Na, das ist so da. Sachen. Ach, so das wäre jetzt halt mein drittes Highlight, ist halt Uncharted 3. Ja, wie gesagt, auch eins meiner Highlights. Wir sind eh, glaube ich, alle ähnlich. Mhm. Hast du das denn, Gregor, gar nicht gespielt? Uncharted ist so geil. Ich hab mich jetzt aktuell wegen der Beiträge und der Sendung, die ich gemacht habe, ich habe Zelda durchgespielt. Jetzt momentan, Skyrim lag noch auf dem Haufen dementsprechend, aber ich habe jetzt... Ja, Skyrim. Ja, für meine Weihnachtszeit habe ich jetzt Batman und Uncharted 3. Da liegen. Das sind, glaube ich, zwei Sachen, die kann ich entspannt und gut und in Ruhe dann durchspielen, kann sie auch dementsprechend genießen. Also ich will es jetzt einmal nicht mit dem großen 400-Stunden-Epos dann dort angehen. Und ich hab schon sehr, sehr viel gespielt, sehr, sehr viel spielen müssen, viel Spaß gehabt, aber die werde ich jetzt sagen, ich mache mal ein bisschen Blockbuster-Weihnachten. Ich habe ja da tatsächlich das zu Hause ein bisschen gespielt, angefangen und dann habe ich mit Nils für die Seite gespielt, 2 Stunden und dann haben wir irgendwann entschieden, okay, wir machen es weiter und wir spielen es halt beide jetzt quasi nur für die Seite dann immer zusammen und keiner spielt zu Hause weiter an Uncharted 3. Also deswegen, ich bin so bei der, weiß ich, ich bin noch vor der Wüste zum Beispiel, wo jeder sagt irgendwie, da geht's ab so. Oder da bricht das Spiel, sagen wir so. Weiß nicht, du? Daniel, ich hab's durch. Du hast durch, gell? Ist da ein Bruch bei der Wüste? Habe ich das richtig erzählt bekommen? Ich kann mich wunderbar rausreden damit, dass ich es eben für die weiterspiele. Genau, du darfst eigentlich nicht weiterspielen. Ich darf es gar nicht weiterspielen, privat. Deswegen weiß ich es einfach nicht. Aber ich hätte voll Bock. Also ich liebe das Spiel. Ja, also mach's auch. Wüste ist positiv. Ich weiß jetzt nicht, was ab Wüste gemeint ist. Es würde da wohl langweilig werden und dann würde es nochmal so werden wie vorher. Ja, und dann ist es vorbei. Das Pacing ist eben anders. Du kannst ja gerne ein bisschen ausführen. Ja, also das kann ich schon verstehen, warum man das sagen kann. Da gibt es eine Phase, nachdem der Trailer quasi endet, wo man sich fragt, okay, was mache ich jetzt hier? Ja, aber ehrlich, das fand ich schön, also dass sie es damit eingebaut haben, weil es macht halt dieses ganze Ding noch filmnäher, als es ohnehin schon ist. Ja, ich habe auch gedacht am Anfang, oh, das baut sich ja echt ruhig auf, ist ja hier die Kneipenschlägerei, ich fand's witzig. Hat mich ein bisschen an Bourne erinnert am Anfang, also sogar an das Bourne-Spiel. Und an Bond, also dass der Bulle ihn da irgendwie in das Klo rein boxt. Ja, irgendwie. Ja. Oder Splinter Cell oder. Das ist auch wie die auf kleinstem Raum so eine geile Schlägerei, die wirklich Impact hat, wo du merkst, der eine haut den anderen zu Klump, weil der eine halt viel größer ist. Und ich meine, auch die Animation, da kommt so viel zusammen, die Kameras und so, wie das aussieht in dieser Enge im Klo. Super geil. Und das schon am Anfang, weißt du, und dann... Und das ist eigentlich nur eine vermeintlich kleine Szene. Und, weißt du, wenn du mal überlegst, wenn ich jetzt nochmal zum Vergleich nehme, wir hatten ja echt schon gut auch gemeinsam auf Gears of War 3 abgefeiert. Weißt du? Wo du dann in der ersten Szene oder in dem Auftakt hast du dieses monsterfette Vieh, was irgendwie den halben Bildschirm einnimmt und so, ja. Und Uncharted 3 geht da halt den anderen Weg. Weißt du, du hast eine Kneipenschlägerei irgendwie, aber die ist so cool und so genauso visuell gut, ja. So irgendwie schön effektiv rübergebracht, ja. Und von da an geht's eigentlich nur noch aufwärts so, ja. Und dann klar, dann kommt halt mal irgendwann ein Bruch. Ja, wo man halt nichts passiert und so weiter. Und beziehungsweise kommt auch sogar eine Erinnerung an den zweiten Teil. Aber auch sogar, da muss man den zweiten Teil dann aber auch ankreiden, dass der ja den ersten Teil auch dann nur kopiert. Ja, ich weiß nicht, darf man das sagen jetzt mittlerweile beim ersten Teil? Ich meine, da waren die. Beim ersten, also du meinst den Bruch, der später mit der Art von Gegnern gekommen ist, die du dann bekämpfen geschickt kannst. Umgang. Ja, lass es uns so aussehen. Ja, vielleicht gibt es ja noch die ein oder zwei, die es spielen wollen. Den Bruch, den gab es auch schon mal, ja, und das hat der zweite auch nochmal gemacht. Ja, aber davon gab es den bei Halo zum Beispiel. Ja, also ich sag nur, also ich finde, das ist nicht so ein Argument, mit dem man das Spiel irgendwie den Saft abdrehen kann, ja. Also. Und nee, sehe ich auch nicht so. Und das Spiel ist um Dialog und um irgendwie die Hauptcharaktere genau das, aufgebaut. Genau das ist das Geile. Diese Figuren sind dir mittlerweile so ans Herz gewachsen. Sie sind so sympathisch, sind so cool. Und sie immer noch, und so langer Zeit. Es gibt Computerspiele, klar, witzig, hahaha, lacht nochmal drüber. Aber so wirklich richtig schön herzhaft, wie mit Filmcharakteren gelacht, habe ich bei Uncharted 3. Ja, das ist so eine Mischung, also es hat wirklich was Indiana Jones-artiges, so von den Dialogen. Ich habe mich gefühlt, so, als hätte ich Indiana Jones 3 gerade zum ersten Mal wieder gesehen. Am Ende gibt's da eine Szene und wirklich, wenn du sie siehst, du wirst sofort sagen, welcher Indiana Jones-Film es ist. Und du wirst sofort sagen, Alter, Indie, geil. Ah, sehr schön. Ja, und das ist das, was Uncharted für mich so wirklich gut und zum Highlight gemacht hat, dass ich mich wieder wie ein Kind gefühlt habe, dass ein Abenteuerfilm dieses Abenteuerding, es lässt sich ja gar nicht los. Es zerrt so an dir die ganze Zeit, jetzt komm mit, so, wenn du mal ein Riesen nicht raffst, weiß nicht, dann gibt es ja auch irgendwelche Hilfen und alles. Die bubbeln auf easy, bubbeln dir so schnell irgendwelche Hinweise hin. So. Also. Wie wär's denn damit? vielleicht sollten wir. Guck doch mal da hin. Stell dich doch mal hier zu mir. Ey, ich saß neben Nils. Hallo, ich bin dahin, weiß ich leuchte. Ich saß neben Nils und hab ihn versucht, darauf hinzuweisen, dass er irgendwie diese Autoscheinwerfer imitieren soll mit seiner Lampe. Und er leuchtet wirklich an der bewussten Stelle, leuchtet er wirklich so kreisrund immer dran vorbei. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich muss sagen, jetzt nach rechts. Uncharted 3, da kann man offenbar lang drüber reden. Wir sind so Kommerzhuren, immer nur die größten Highlights des Jahres. Ja, aber sie wären nicht so groß, wenn sie nicht so gut wären. Ja? Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Liste an Spielen, die alle hier rauskommen sind und guck, ich scroll die immer so runter und da sind so viele Sachen dabei. Und ich meine, ich habe ja auch echt scheiße gespielt. Test Driver Limit 2 sehe ich da gerade. Ich meine, ehrlich, da kann ich nicht sagen, dass das ein Highlight war. Ja, also Resistance 3 zum Beispiel war auch cool. Es sind nicht nur die Highlights hier drin. Es sind, du hast sehr, sehr viel natürlich viele, viele Highlights, aber da kommt auch jede Menge an Mittelmaß und auch teilweise auch Spielen oder Fehlschlägen. Ich hätte mich eigentlich gefreut auf Test Drive 2. Gefreut. Wir bleiben Freud. Hätte ich mich drauf gefreut auf Test Drive 2 und dann kam am Ende so ein möchtegern Mischmasch, Jersey Shore, Prollo, ich weiße mir die Zähne und gehe in die Disco und mache mir eine neue Nase Spiel. Child of Eden. Muss ich ja sagen. Musst du in unserer Wunde bohren. Ey, hat mich auf jeden Fall eine Zeit lang echt süchtig gemacht. Ich habe Kinect daheim mir tatsächlich direkt aus der Redaktion geklaut. Die eine Person, die wir haben, die habe ich. Ja, ich habe sie. Hat sich keiner beschwert bisher. Gut, ich hab's hier aber leider kein Kinect, weil es bei mir in der Wohnung nicht funktioniert. Ey, dann gib mir doch mal das Spiel heute mit. Weil du bist ja ein netter Kerl, der Comments-Bereich wird mir bestimmt beipflichten. Gib dem Simon doch ruhig mal das Spiel. Ja. Du kriegst es auch wieder. Ich krieg es auch nicht wieder. Doch, hätte ich gerne, weil ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe es noch nie gespielt mit meinem Kinect. Ey, du kriegst es auch echt wieder. Oder du wirst es eher mit Patch spielen. Dann spielst du erstmal und dann gehst du mir zurück. Cool, ich habe gerade noch was abgestaubt, super. Du wirst lieber mit Patch spielen. Nein, aber du kannst doch hier so wabern. Nein, ich glaube, Child of Eden, es ist präziser mit dem Pad, wenn man spielt, es ist effektiv Rest 2. Die Sache ist aber bei Child of Eden ähnlich wie auch wenn es kein gleiches Spiel ist, aber Mario Kart auf der Wii, du spielst präziser mit dem Gamepad, aber ich habe mehr Stoff, wenn ich einfach das Controller in dieses scheiß Plastiklenkrad mache und rumwedel. Ja, und so macht es wesentlich mehr Spaß, wenn du dann, auch wenn es nicht so präzise ist, dass du dich da hinstellst und mit der Musik mitgehst. Bei Shadowin ist, glaube ich, auch nicht entscheidend, wie man steuert, sondern einfach, wie sehr man sich in dieses, dieses Farbenspiel fallen lassen kann. Und das erkunde ich ziemlich gut. Ja, für die einen ist es ein Skill-Shooter, für die anderen ist es ein Chill-Shooter. Sehr gut. Ja. Aber ich habe eine Minute gewartet extra, bis ich den anbringen kann. Ich findet man ja keine Atempause. Hier, wenn ich das dann sehe, hier, Duke Nukem Forever, habe ich auch gespielt. Aber ist das weder eine Überraschung noch ein Highlight, oder? Nein, worüber wir uns unterhalten hatten im längeren Cast, ist es gewesen einfach, es war ja eigentlich zu erwarten, dass Gearbox nichts anderes machen wird als ein Spiel, wo wir gesehen haben, dass Versatzstücke von 13 Jahren Entwicklungszeit zusammenkommen, ist nochmal zusammenzupacken und zusammenzuschnüren und rauszubringen, damit die Entwicklerkosten eingespielt werden. Und sie wurden es ja auch. Die haben sogar ein bisschen Gewinn gemacht, auch wenn es jetzt nicht die Wahnsinnszahlen gab. Was es natürlich gemacht hat, es hat viele Illusionen zerstört. Ne? Und vor allem hat es dir auch gezeigt, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, Duke Nukem Forever ist in der Entwicklung seit 97, also das Jahr, in dem ich 17, 18, 19 gewesen bin. Und viele auch damals in der Mentalität so Teenies und Richtung Erwachsenwerden sind. Da haben die Witzchen, glaube ich, noch eher gezündet und ich fühle mich da teilweise, dass ich in der Zwischenzeit bin ich 13 Jahre gewachsen, aber der Duke ist nicht 13 Jahre lustiger geworden oder interessanter. Das ist auf jeden Fall nicht. Nee, ich glaube, und das ist völlig okay, es ist einfach nur die Daseinsberechtigung für Duke Nukem Forever ist, damit es in Zukunft von Gearbox Spiele gibt mit dem Duke Nukem Logo und das ist okay. Ja. Also da habe ich gar kein Problem mit. Ich würde es sogar dafür kaufen, auch wenn ich es doof finde, wenn ich weiß, dass ich in Zukunft perfekt ausgearbeitete, wirklich geil inszenierte, wo man sich denkt, da hat man sich von Anfang an Gedanken gemacht und es war nicht so ein Hack-Mack und bla und so ein Ego-Kram und Geldrumschieberei. Dieses egal. Ja. Es ist jetzt bei einem Team, die vielleicht da was Cooles bei rausholen. Eigentlich haben sie alle Möglichkeiten. Also niemand ist sauer, wenn das nächste geil wird. Sagen sie alle, ja, dann das war halt die Übung. Also weißt du, oder? Ich meine, machen doch auf jeden Fall noch einen Teil. Die werden uns nicht sagen, wir hören auf. Nee, die klar, wissen ja klar, selbst, dass das doof war. Die Marke ist jetzt eben wieder aktuell, sagen wir so, was es angeht. So. Und ich hoffe, dass es Gearbox nicht nachgetragen wird durch die Qualität, die Duke Nukem Forever hatte. Ich hatte zu gewissen Teilen meinen Spaß daran. Ich bin letzten Endes froh gewesen. Ich habe dieses Kapitel abgeschlossen. Ich habe Duke Nukem Forever gespielt. Objektiv gesehen ist es nicht wirklich ein gutes Spiel. Es wäre vielleicht ein gutes, passables Spiel gewesen, wenn es rausgekommen wäre auf dem Stand, auf dem es ist, so ungefähr 2003, 2004, weil für so eine Art Shooter kommt es mir dann ungefähr vor. Für die Zeit wäre es, glaube ich, ganz okay gewesen. Aber im Jahr 2011, wo du konkurrieren musst mit einem Call of Duty, mit einem Battlefield 3, das wirkt eher, als ob es nicht zwei, mit einem Gears of War, als ob du in zwei oder drei Spielegenerationen dahinter bist. Es ist ein eigenes Museum. Visuell mit einem Rage. Es ist wirklich, ist so. Selbst mit sowas wie Red Faction Armageddon. Ja. Ja. Daran wurde kein gutes Haar gelassen. Okay, du, scrollen wir weiter runter. Ja. Also Shadow of the Damned fand ich ganz lustig, würde ich aber auch nicht als Highlight jetzt abhaken. Ja, habe ich jetzt hier gerade, ich spiele das gerade, also ich hab Bock Captain drauf. Captain America. Ich hatte es extra reingeschrieben, ich hatte den Leuten gesagt, ich habe es hier reingenommen, Daniel hat es in seine Top 10 reingetan. Ja, ehrlich, was ist das? Ey, das ist das Franchise-Ding zum Film. Ja klar, aber was ist da an so toll? Batman mit Captain America. Ja, das ist ein Arkham Asylum-Klon, aber der gar nicht mal so verkehrt ist. Okay. Also ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Spiel. Ich habe da 860 Gamerpoints oder so rausgeholt. Ja, nee, ehrlich, weil ich halt Bock drauf hatte, 860. Das zu machen. Das war easy, das war irgendwie unterhaltsam, das hatte schöne Moves irgendwie. Da hat's, wie bei Batman hast du so Finishing Moves gehabt, musstest irgendwie 1000 Sachen einsammeln, musstest mal hierhin, musstest mal dahin. Ich fand's cool. Und am Ende hast du so. Ja, mir ist halt Captain America komplett unsympathisch. Aber ich meine, das neue Franchise, der Restart und so, vielleicht ist es ja alles Captain cool. Captain Pan-Europa. Ich habe den Film nicht gesehen. Also. Es ist, wie gesagt, es ist kein über großartiges Spiel, aber ey, für das, was es ist, hat's echt viel Spaß gemacht. Also mir jetzt auf jeden Fall. Ja, und es ist funktioniert in seiner kleinen. Aber Moment, ganz kurz, fällt mir noch ein, der Film ist noch gar nicht da, oder? Doch, natürlich. Der ist kurz nach dem Film rausgekommen. Okay, habe ich total verpasst. Ja, er ist rausgekommen, als wir auf der Gamescom gewesen sind in Köln. Also im August. Das ist ja sogar schon richtig lange her. Ja. Okay. Ist schon seit einiger Zeit lang dort draußen auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch? Hier ist so eine Menge. Eine Menge. September ist es dieses Jahr losgegangen. September, Oktober, November sind prall gefüllt. Ja, Resistance 3 kann ich wirklich nur sagen, ist eine Serie, die mir immer so 70% Spaß macht. Und meistens höre ich dann leider vorm Ende auf. Es sei denn, ich muss den Beitrag machen, dann spiele ich es meistens halt durch. Du darfst den Beitrag machen. Auch weil... Du darfst den Beitrag machen. Man muss natürlich. Das haben wir wirklich, sagen wir wirklich immer, gell? Ja. Nein, du darfst den Beitrag zu einem Scheißspiel machen. Nein, aber nicht, dass Resistance 3 scheiße ist. Nein, Resistance 3 ist eigentlich cool, doch. Nö, ja. Kann man nichts sagen. Nur, was soll ich sagen? Wir haben sogar eine Sendung drüber gemacht, so es wurde alles fast gesagt. Es wurde alles gesagt, ich hatte eine Menge Spaß damit, aber dann ist es auch gut und man vergisst es halt auch schnell wieder. Bis zum nächsten Teil. Also, ja, kein schlechtes Spiel. Oder hast du noch was? Hast du es gemacht? Du bist auch der Shooter. Wir gehen aber jetzt auch nicht die Liste 1-1 durch mit Spielen, die man irgendwie mal von denen mal was gehört hat. Das ist halt, was mich ein bisschen verwundert hat. Das habe ich ja schon recht weit gespielt. Was mich ein bisschen halt auch verwundert hat, ist Gears of War 3. Wie, war was verwundert? Was naja, ich hab's, also wirklich, da waren dann andere Spiele, die haben doch mehr Eindruck hinterlassen als Gears of War 3. Ja, aber was willst du mal? Es ist der dritte, ich finde, der dritte Teil ist dann immer, der ist für die Leute, die das Franchise wirklich geil finden und für alle, die die Story wissen wollen und so. Und ansonsten kannst du dann dich nicht jedes Mal neu erfinden. Das ist einfach, oder? Uncharted funktioniert mit den Charakteren, Gears of War 3 funktioniert primär eigentlich, finde ich, wegen der Action und dass es eben over the top ist und immer mehr wird. Und da hast du dann wirklich irgendwann gelitten, oder? Ja, irgendwann kennst du alle schon. Ich glaube absolut, dass das Level ein Riesenwurm. Das ist doch alles gesagt dazu. Und ein Mac und du kriegst direkt bam, bam, bam und danach geht's genauso weiter. Also es muss sich immer mehr steigern. Das also die Aussage, dass speziell Fans davon angesprochen werden, man sieht es sehr, sehr stark am Gürns, dem sehr, sehr großer Fan von Gears of War 3 ist. Speziell ich mag's auch. Also im dritten Teil und nicht davon aufhören kann, von wie toll die Story und wie toll die Charaktere und wie toll dann alles ist. Vom dritten Teil? Ja, die sind halt in ihrer Flachheit sind die sympathisch. Ich finde die auch nicht schlecht. Nur er musste weinen. Was? Ja, ich weiß auch, was er meint. Ich weiß ja auch. Also ich meine, die Szene ist schon geil, aber sie ist halt auch verdammt plagativ. Ja, das ist wahrscheinlich wie die Frau-Szene in Teil 2. Ja. Also so. Sagt er auch noch, im Best, oder ich kopiere jetzt einmal rein, das Audio von der Best Bromance Ever, die Daniel zusammengeschnitten hat. Er hat zwischen den beiden Hauptcharakteren die markantesten Sprüche zu so einem kleinen Video zusammengepackt. Die Bromance, die ist echt gut geworden. Ja. Also nichts gegen euer Ding, also wirklich... Was? Nein, ach komm. Aber die halt auch so ein bisschen kürzer ist irgendwie und es funktioniert, aber das hat so schön, dass ich. Wer war es bei dir? Mit bei dir hast du quasi so die beiden Sprüche aufeinander getimed. Als ob die beiden miteinander sprechen würden und für Sleep Tight. Sleep Tight. Come on, Dom. Okay, let's get this over with. I'll get the popcorn. Let's do it. Dom! Hi, Marcus. Dom and. Damn it! Dom! God damn it! Dom. Sleep tight, sweetheart. Hier, habt ihr mal in GoldenEye Reloaded reingeglotzt? Leider nicht. Da liegt, auf der Arbeit liegt irgendwo eine Version. Das und ist ich wollte sie schon klauen. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe letztens hier im Vierer-Screen, bei mir zu Hause gespielt. Das war lustig. Das war echt lustig. Ja, aber das erwarte ich auch. Ich meine, es ist ja eigentlich dasselbe in flüssig und schön. Schön. Also mit Vierer-Split, was kann da schiefgehen eigentlich? Ich weiß, dass der Trant ein ganz großer Fan ist von GoldenEye Reloaded. Darf man das sagen? Ja, ist ja mittlerweile... Ist ja Reloaded. Ja, davon, aber der Reloaded-Teil ist natürlich auch völlig safe. Ja. Okay. Ja. Der ist völlig safe. Der ist ab 16. Ja, man sieht Oktober, November vollgeknallt mit Zeug. Ja, Skyrim zum Glück habe ich noch nicht so angefangen, dass ich darüber reden muss. Wir haben, glaube ich, alles gesagt. Oder? Es wurde zu Skyrim alles gesagt, was man sagen muss. Ich will von Skyrim auch nichts mehr hören. Ja, okay. Ich hatte Halo. Ja. Trant hat es ja auch nochmal komplett durch. Der hat den Beitrag ja für die Sendung dann dementsprechend gemacht. Und ich meine, bei diesen, wie bei Monkey Island, ihn hat es, glaube ich, gebockt, einfach mal immer zu switchen zwischen der alten und der neuen Grafik, um zu sehen, es erinnert einen eben dran, dafür, dass das Spiel eigentlich den modernen Shooter und den modernen Konsolenshooter miterfunden hat, dass es immer noch einigermaßen frisch und gut spielbar ist, trotz der, auch selbst wenn einige Sachen ein bisschen veraltet sind, auch mit einem neuen Anstrich. Immer noch besser als manche aktuelle Spiele vom Game Design. Du merkst einfach, da ist Genietum am Werk. Es ist wirklich so. Halo 1 ist ein Geniestreich, was die der damalige Verhältnis von KI zum Spieler und der Level und wie dich das alles freudig einlädt, es zu zerstören. So. Also ich finde das super. Mhm. Ihr guckt beide ein bisschen gelangweilt. Ich will jetzt auch nicht mit Halo anfangen, aber ich habe es leider nicht gespielt. Ich hatte viel Spaß mit Wolf, als wir es für die aufgenommen und dann leider alles kaputt gegangen ist und wir es nie gesendet haben. Aber wir haben wirklich 2 Stunden richtig Spaß gehabt und waren so die ganze Zeit begeistert, wie einen das immer noch fesselt. Der erste Level ist immer noch ein bisschen Käse, so einfach ein bisschen langweilig. Du läufst auch viel durch irgendwelche dunklen, weißt du, diese Luftschächte. Während und bei die Flat Half-Life. Ist die Flat eben und die Library. Also. Ja, genau. Das ist schon okay, aber das es macht Spaß, dieses Wechseln ist einfach fantastisch und es erinnert dich, wie du zu Recht gesagt hast, immer daran, wie dass es zwar alt ist, aber doch gar nicht mal so alt ist in seinem Gameplay, weil so viel hat sich auch nicht geändert. Das ist schöner inszeniert heute mit Call of Duty, aber im Grunde hat das, was die Gegner angeht, du kannst gleich reden, Gregor, was die Gegner angeht, keiner mehr so schön gemacht wie die Halo-Serie, behaupte ich, weil du auch dieses Zusammenspiel hast aus Schild, aus kleinen Gegnern, die dumm sind, großen Gegnern, die Sniper-Gegner mit ihrem Schild, die ohnehin vorsichtiger sind, jeder hat da so seine feste Rolle und die wenigsten Spiele achten auf so eine Platoon-Geschichte, ja, in einem echten Platoon gibt's auch einen Sniper, einen Munitionstypen für irgendwie weißt du, um Druck zu erzeugen und einfach mal loszuballern und die normalen Schützen mit M16 und so, das gibt's überall. Also, und das meine ich, das gibt's in den vielen Spielen nicht. Bei ein Beispiel, damit ihr mir glaubt, Crysis 2 hat nur diese komischen Aliens, die vielleicht mal ein bisschen unterschiedlich farbig sind, stimmt. Und dann haben sie die Mechs und das war's. Und das nervt mich, weil ich will irgendwie das Gefühl haben, die sind organisiert, weil sonst habe ich das Gefühl, das sind zwar hochtechnisierte Gegner, die aber einfach nur stinkblöd sind, wie bei Crysis 2. So, wenn die so hochtechnisiert sind, warum haben die dann keine Form von Befehlsstruktur, wo man das Gefühl hat, das ist der Anführer und der leitet die Leute oder so? Ja. Naja, ich finde sowas cool. Also das ist eine endlose Welle an Gegner, die immer gleich sind. Und bei Halo hast du eben, ob da 5 Grunts sind oder 5 von diesen ganz fetten, ist natürlich schon ein Unterschied. Ja. Ein Spiel, was Halo, das mittlerweile ja auch zusammen mit der Xbox One die 10 Jahre auf dem Buckel hat, so viel nicht nur in der Richtung festgelegt hat, dass ein Spiel wie Crysis 2 eben in der Richtung, dass du schon fühlst, als ob dort was fehlt und nicht nur schau dir an, Grafik, ne, dass es da ausreicht, das spricht schon für das Spiel. Ich meine, die Legitimation, dass man Halo, speziell das erste Halo nochmal neu auflegt, obwohl es Teil 2, 3 und bald 4. Das wird aber kommen, also das wird natürlich so sicher kommen, wie es am Kirche. Ja, aber alleine, ich meine, ich hatte in den Game One Comments sogar einen ganz lustigen Kommentar gelesen, der das eigentlich wirklich auf die Spitze gebracht hat, was das dann bedeutet. Die Taste zum Umschalten ist nicht für die neue Grafik, sondern du schaltest darum, wie du dich an die alte Grafik erinnerst. Ja, das Spiel nämlich mit der neuen Grafik spielt das so aus, wie ich mich an das Spiel von damals erinnere. So ist es auch. Ja, und da finde ich das wieder total legitim, da wieder mal so einen Auffrischungskurs zu bekommen. Ne? Ja, ich mochte das auch bei Monkey Island, bei den beiden Teilen, dieses Special Editions. Ja. Ich finde das schön, man wird so versöhnt mit der etwas hässlichen Grafik, weil man kriegt so, wie es aussieht, und dann aber trotzdem, so war es wirklich. Geil. Vor allem bei dem... Hätte ich bei anderen Spielen gerne auch. Also dieses Instant-Umschalten. Ich auch sehr gerne. Ich finde, es ist ein tolles... Weil man macht es dann ständig. Es ist ein tolles Feature, nicht nur, weil es so ein... Eigentlich, es könnte nur ein Gag sein, der sich dann bald durchgenudelt hat, wenn du den oft dann machst. Aber ich finde speziell, viele Leute sagen Remakes, ja, okay, das ist ein tolles Remake, aber die haben ja die Spielbalance leicht verändert gegenüber dem Original und das wirkt nicht anders und so. Dadurch, dass du es automatisch switchen kannst auf die alte Version, bedeutet, du bekommst das Spiel, was du damals bekommen hast. Ja, du hast wirklich nur einen komplett neuen Anstrich drüber, der einfach mit einer Taste drüber gelegt werden kann. Bedeutet also, du kriegst auch ein authentisches Remake, obwohl das ist anders aussieht. Das ist, glaube ich, für viele auch sehr, sehr wichtig, die dann sagen, das ist ein Remake, aber die Balance ist halt, nee, das ist scheiße. Spiel das Original. Metal Gear Solid Twin Snakes ist kacke, so in der Form. Ja. Na gut, aber jetzt haben wir auch wirklich genug. Ich glaube fast schon, ich kann den separat online stellen und ich brauche den nicht mal reinstellen. Das ist bestimmt schon eine Dreiviertelstunde. Es tut mir leid. Es braucht euch nicht lange zu tun. Wir sind aber hier so im groben Durchscrollen auch bei Dezember angekommen. Und so viel ist nicht Portal 2, haben wir vergessen. Aber das habt ihr sicher auch schon gehabt. Ja, Portal 2, wir haben uns darauf gar nicht, kann ja sagen, in unserer Runde hatten wir die Highlights unseres, also was unsere persönlichen Spiele des Jahres gewesen sind, jeweils genannt. Und jeder hatte ein anderes Spiel genannt, außer Portal 2, aber letztens hat er gesagt, aber das Spiel des Jahres für uns alles eigentlich Portal 2. Ne? Was hatte Wolf? Ich will das noch nicht spoilen. Ich glaube, ich stelle den vorher online, bevor die andere Cast dann da ist. Aha. Ja, ich piepe es einfach. Ne? Wolf hatte es. Piep! Na gut. Echt, Alter, echt? Piep! Mhm. Wundert mich nicht. Er war wirklich begeistert davon. Gut, er hat auch lange drauf hingearbeitet. Begeistert zu werden, oder? Ja, und vor allem, er kann sich jetzt auch nicht erlauben, er kann sich nicht erlauben, da was Negatives drüber zu sagen, weil dann hat er ja sich umsonst ein schlechtes Spiel gehypt. Ist und, das deine Interpretation und davon? Das ganze Jahr über Leuten irgendwie erklärt, dass ich bin lange Internetforen unterwegs, deshalb Urlaub gehen wird, sobald dieses Spiel erscheint. Genau, genau. Und manchmal musst du dich vom eigenen Hype anstecken. Das, aber das soll ja nichts heißen, dass es... Aber das kann ja auch Spaß machen. Also, absolut, man, absolut. Ich meine, das Spiel, da hast du gerade das Spiel, wo Trant die meiste Zeit reingestellt hat. Dynasty Warriors Gundam 3, 200 Stunden. Du hast die Platin-Trophy bekommen, nachdem er schon weit über 100 Stunden in Dynasty Warriors 7 im gleichen Jahr reingepackt hat. Dieser Trant. Oh Mann, dieser Trant, wirklich, er hat ein Herz für Randgruppenspiele, auf jeden Fall. Trant-Gruppenspiele. Trant-Gruppen. Alter, super, ich bin Trant-Gruppe. T-Shirt, zweite T-Shirt-Idee heute. Und Trant-Gruppenspiele. Trant-Gruppenspiele, finde ich auch sehr gut. Ich habe tatsächlich, ich höre jetzt auf, ich werde nicht alle durchgehen. Eleanor ist zum Beispiel auch so ein Ding. Aber Eleanor haben wir vergessen. Wir haben ja. Ich spiele das tatsächlich auch im Moment gerade wieder. Ich habe lange gewartet, mir wollte keiner seine Version ausleihen, bis ich dann, was heißt ausleihen, halt geben, weil dann kriegt er sie ja nie wieder, so wie du dein Child of Eden niemals wieder kriegst. Und du kannst doch gerne Triple Pursuit nehmen, dann gebe ich da einen Child of Eden, dann bekomme ich es auf jeden Fall zurück. Und jetzt spiele ich tatsächlich das so nach und nach, ja, und so, es macht mir Spaß. Es ist tatsächlich ein bisschen simpel, aber ich liebe es für das, was es ist. So diese ein Film Noir, nee, Noir nicht mal, aber diese alte Oldschool-Schule. Ja, das ist wie Western von gestern. Western von gestern, ja. Exakt. Ja, also nur Krimis von gestern. Wir beide speziell als Adventure-Fans, das ist eben was Adventure-Fans primär anspricht. Ich bin gespannt darauf, wenn du da ein bisschen weißt, können wir uns gerne irgendwann mal darüber unterhalten. Einfach, Mass Effect hat zum Beispiel mehr Auswahlmöglichkeiten in dem ganzen Entwicklungsding. Und das fehlt mir schon. Aber es hat diese Gesichter und es ist... Es war wohl ja auch für alle ein Riesenstress. Und ihr habt schon drüber geredet, deswegen will ich da gar nicht weiter. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass da noch so einen zweiten Teil geben wird, oder? Nee, also ich habe meinen Spaß mit dem Spiel gehabt und vor allem, ich fand auch die Technik nochmal ganz geil dort. Ich finde ein bisschen, ich find's immer gut, wenn jemand sowas vorantreibt. Ich kann es nicht mehr so genießen, das Spiel, weil rausgekommen ist eben, unter welchen Voraussetzungen es programmiert wurde, weil da sind ja teilweise Sklavenzustände entstanden, wo Leute dann sprichwörtlich an die Tische gekettet haben, kaum Geld bekommen. Und jemand bricht vor deinem Haus. Guten Tag, ja, das ist die beste Gegend Hamburgs eben. Jemand bricht vor meinem Haus. Und wir hören hier alles. Nein, aber die Zustände bei Team Bonder, das mittlerweile zerschlagen wurde, waren wirklich nicht, es ist unter sehr viel Blut und Schweiß dann entstanden, dieses Spiel. Und wenn ein weiteres dann rauskommt, dann wird es wahrscheinlich direkt von Rockstar selbst gemacht, was dann wieder, glaube ich, ich als positiv empfinden könnte, wenn die dann mit dem nächsten Red Dead oder mit dem nächsten GTA 5 dann durch sind, könnte ich mir ein neues LA Noir 2 oder ein San Francisco Noir oder was auch immer. Schade, dass man auf der Technik so im Grunde nicht aufbauen kann. Sondern dass du immer diese Arbeit hast, die sie da hatten mit dem Aufzeichnen der Gesichter zu dem gelaberten Text, weil wenn das eine Technik wäre, irgendwas, dann könntest du es einfach draufpacken und so, aber man kann das hoffen, wird dass jedes die, Mal dieser ganze Klotz am Bein sein. Ja, man kann hoffen, dass die Erfahrungswerte mitgenommen haben, dass es irgendwann möglich ist, nicht diese Doppelperformance machen zu müssen, wo du einerseits das komplette Motion Capturing einmal machst und dich nochmal genau hinsetzt und alles nochmal mit dem Gesicht in diesem Schraubstock dann sitzt, dann machst, damit du nochmal die Performances drauf machen kannst, weil es ist schon sehr flashig, ne? Und flashig vor allem in dem Sinne, wir sind mittlerweile, haben wir, was Grafik und Technik in Videospielen angeht, sehr, sehr viel gesehen und diese Effekte, die du dann hast, wenn du das erste Mal ein Dreamcast-Spiel siehst oder das erste Mal einen Model 2-Automaten in der Spielhalle gesehen hast, wo dir die Augen übergelaufen sind und gesagt, hey, das habe ich seit langer Zeit endlich mal wieder mit LA Noir gehabt, wo du die Gesichter siehst und sagst, wow, ne? Auf selbst jeden Fall mir abgestumpften Alten und dafür danke ich dem Spiel. Ja. Das muss ich auch sagen. Also ich hatte, was war davor? Davor gab es Enslaved. Enslaved, was sehr, sehr von dem Realismus der Figuren wirklich echt das mit Beste war, was ich seit langem gesehen hatte. Ja, und dann kam L.A. Noir. Und jetzt Uncharted 3 muss ich auch sagen, da haben sie es auch teilweise echt gut hingekriegt, die Gesichter und die Augen zu animieren. Also muss man... Aber Enslaved wirkt fast noch ein Ticken besser. Muss ich auch sagen. Wenn ich überlege. Enslaved wirkt im Vergleich zu Uncharted 3 auf jeden Fall besser. Ja, ich will es nur sagen. Aber nur was die Gesichter halt angeht und bla. Ja, Augen sind echt so gut. Ja, bei Enslaved siehst du... Oder hast du damals eindeutig gesehen, dass da eben Andy Serkis dahinter stand, der das auch als Director und wirklich Schauspieler, die Leute, die dann dahinter standen. Dadurch bei L.A. Noire, da, mit der ganzen Riege, die die rausgezogen haben, es wirkt eben mehr wie so eine HBO-Serie, weil da auch eben der Haupt, alle der Darsteller von Mad Men, als der Andrew Staten, als der Cole Phelps dann dort unterwegs ist. Und während das eben wie so eine HBO-Serie wirkt, mit inklusive den Gesichtern und den Schauspielern, wirkt eben Enslaved mehr wirklich wie so ein Fantasy-Film. Und du hast eben mit Andy Serkis jemanden, der wirklich auf Mimik und speziell die Augen sind fantastisch bei Enslaved. Und der weiß aber genau, was er machen soll. Ja. Genau, das war genau, eine das der sind schönsten so Liebesgeschichten des letzten Jahres. Aber es kam doch letztes Jahr raus, oder? Also, ja, es kam 2010 Jahr raus, ja. Einfach okay, nur als den Vergleich jetzt hier herangezogen. Aber Enslaved fand ich wirklich geil. Ja. Nee, es ist wie jedes Jahr komplett jede Menge Zeug rausgekommen. Ich habe mich persönlich noch mal ein bisschen reserviert zurückgehalten, weil jeder hype gerne, weil da so viel geiles Zeug in jedem Jahr rauskommt, immer mehr rauskommt. Das war jetzt das beste Spielejahr, was wir bisher gesehen haben. Ne? Und ich hätte, obwohl viele geile Sachen dabei gewesen sind, ist glaube ich dadurch, dass wir alleine Mindcheck zum Beispiel. Mindcheck, das allerbeste Spiel aller Zeiten. Ja, auch. Ja, wir haben übrigens auch, es gab ungefähr wirklich 7 oder 8 Spiele, wo du deinen Geist in einen anderen Charakter reintransferierst. Ja. Driver, ja, Mindcheck, 3 Millionen andere Sachen, wir sind immer wieder drüber gestolpert. Ja, aber guck mal hier, diese ganzen zweite Reihe Helden wie Bulletstorm oder Brink, wo sie alle irgendwie so auch so ein richtig Ding vorher prophezeit haben, irgendwie, dass die ja so einschlagen werden. Nicht alles schlägt ein. Ne? Und Bulletstorm ist ein bisschen schade, eben sowas. Ich hätte. Der Gunnar war ein großer Freund davon. Er meinte, es hat ihm sau viel Spaß gemacht. Aber er hat auch die nicht deutsche Version. Ja, die gespielt. Deutsche Version ist auch unmöglich. Ich habe die deutsche irgendwann aufgehört, obwohl ich das eigentlich auch okay finde, wenn man was ändert. Aber die macht dann einfach keinen Spaß mehr. Ich finde es okay, wenn es lokalisiert wird da. Aber wenn einfach dann die Gore- und Splatter-Effekte so abgeschaltet werden, dass du Figuren hast, die anstatt zu. Wenn die Story sagt, die Figur explodiert ist, die in der Luft einfach starr bleibt und einfach weg dann ist, dann weiß ich auch nicht, das unterbricht. Was willst du halt machen als Entwickler? Es ist keiner ist der Böse eigentlich. Es geht einfach nicht. Ja, aber es ist so lieblos, super lieblos, einfach das in der Form zu machen. Ich habe akzeptiert, dass ich deutsche Spiele hier angepasst bekomme von mir aus. Wenn ihr das vernünftig sinnig einbauen könnt, aber dort einfach den Schalter von Gore auf Off zu legen und Körperteile, die explodieren, dann behalt es doch. Ja, vor allem ist es wirklich unstet. Andere Spiele machen andere Sachen, da geht's dann irgendwie nicht. Ja, vor allem, wenn im selben Jahr ein Spiel wie Gears of War 3 irgendwie rauskommt. Ja, das konnte, glaube ich, irgendwie hat es, glaube ich, konnte keine Ahnung, dass es irgendwie durchkommt. Mich hat es völlig überrascht. Es ist sehr strange. Ja, der Grant meinte auch, es ist mitunter das Härteste von den Sachen, speziell wenn du im Multiplayer dann auf der Seite der Aliens sozusagen spielst, was du da alles anstellen kannst. Allein, dass es ja noch mehr Finishing Moves gibt als vorher, ist ja dann doch schon eine. Der Beast-Modus ist so cool. Das direkt so der Todesstoß, sprichwörtlich. Also wenn noch mehr von dem Bösen. Ja. Wir haben nichts wertend über das Spiel gesagt übrigens. Das letzte, was du erwähnt hast. Nein, ich das letzte, welches Spiel? Genau, ich wollte es nur mal erwähnen. Nichts wertend. Weder gut noch böse. Combat? Portal Wombat. Portal Wombat. Wombat ist doch, glaube ich, so ein Tier. Oder? Ja, genau. Hat das nicht Jay für euch animiert? Das Portal Wombat. Ich habe einmal gesehen, Jay hat sowas animiert. So ein Wombat, was durch Portale immer rumläuft, also anstatt Mauselöchern. Ey, super lustig. Das ist nie rausgekommen scheinbar bei uns. Also wahrscheinlich animiert Jay die Sachen für sich selbst und löscht sie dann wieder. Portal Wombat. Und jetzt lösche ich alles. Das hätte ich ihnen geben können. Ich habe es euch gezeigt. Ey, wir könnten ihn wirklich mal fragen, was mit Portal Wombat passiert ist. Ja. Boah, da haben wir doch noch eine Erkenntnis gewonnen. Vielleicht ist es ja doch irgendwo mal gelandet in irgendeinem Blogbeitrag. Jetzt, also wir haben Trant-Gruppe, wir haben Folge dem Pflaum. Ja, Folge dem Pflaum. Ein anderen Podcast, muss man dazu sagen. Kaffee mit Milf. Portal Wombat. Und Portal Wombat. Ich setze mich nochmal mit dir und Ede wegen T-Shirt-Ideen zusammen. Ich glaube, da haben wir einiges. Wir machen geile T-Shirts. Ich will ein Kaffee mit Milf-Shirt. Für viel zu viel Geld. Ist ja alles viel zu teuer. Ja, warum kostet eine Tasse so viel Geld, Simon? Bevor der Podcast online kommt, nicht, dass euch irgendjemand irgendwie zuvorkommt. Achso, ja. Scheiße. Machen wir. Wir machen das. Wir setzen uns die nächsten Tage mal zusammen. Ich will coole T-Shirts haben. Ja, ey, danke, dass ihr nochmal extra die Zeit genommen habt. Es ist ja nicht so, als ob wir heute schon mal 5,5 Stunden über einen Filmregisseur gepodcastet hätten. Aber schön mal zu hören, auch einfach die Ansichten über das Spielejahr. Ich habe mich eben mit vielen Leuten drüber unterhalten. Jeder hat so leicht andere Titel, auf die er dorthin geht. Natürlich, Blockbuster sind Blockbuster. Warum? Weil das gute Spiele sind. Nicht jeder muss dann den Connoisseur-Spielegeschmack auspacken. Oh ja, und ich habe Indie-Game Nummer 17 gespielt, ja. Weißt du, mein Lieblingsspiel des Jahres ist The Binding of Isaac. Ja? Und ich streiche mir gerade den Hipsterbart oder sowas. Den Hipsterbart, ja. Ja? Es muss nicht so sein. Ne? Und es ist interessant, mal einfach zu hören, weil jeder doch, obwohl es dann Blockbuster sind, einfach mal zu einer anderen Spielerichtung tendiert. Aber wir hatten auch dieses Jahr dann echt Glück, dass ziemlich viele Follow-ups irgendwie auch die Erwartungen erfüllt haben. Ja. Ja, so ja, richtig, die, ja. Ja, die Sache, die Sache. Hat gar nicht so, mir fällt gar nicht aber vielleicht auch, weil man jetzt. Ein paar neue Entsteiger das ist jetzt vielleicht enttäuscht. So, die, weil das jetzt so die dritte Runde ist, da sagt man sich, okay, das wird wahrscheinlich eh nichts Neues sein, sondern immer nur genau das Gleiche wie vorher auch. Und solange es das auf einem, sag ich mal, guten Level erfüllt, ist man schon zufrieden, so. Man erwartet keine Revolution mehr. Wir sind jetzt angekommen. Es ist zu Recht eigentlich Neuland in den ganzen Konsolenzyklen in den letzten Jahren. Jetzt wirst du eigentlich mittlerweile, wenn du rein von den Jahren her hingehst, die Konsolen wurden ausgereizt, aber wir haben vor dem Horizont die Next-Gen-Konsolen, die dann auftreten werden. Und ich meine, diese Generation läuft jetzt seit 6, fast 7 Jahren. Die PlayStation, die Xbox ist Ende 2005 rausgekommen, jetzt haben wir Ende 2011, als wir das hier aufnehmen. 6 Jahre. Welche Konsole hat schon 6 Jahre gehalten? Und es ist noch nicht mal die neue Xbox am Horizont, die wurde noch nicht mal offiziell angekündigt. Ein Großteil der Spiele, speziell die Ende des Jahres gekommen sind, haben eine 3 im Titel. Ja, das wären eigentlich so die Franchise-Ender, sozusagen nochmal das letzte große Hurra, bevor wir uns in die neuen Serien, in die neuen Konsolen dort stürzen. Aber es wirkt ein bisschen eben so momentan, trotz vieler Sachen, die neu dazukommen, wie jetzt ein, mal gucken, was sind es, sehe ich irgendein Nicht-Sequel jetzt hier? Ein Nicht-Sequel? Assassin's Creed? Nee, auch nicht. Das sicher nicht. Warte, lass mal gucken. Irgendwas Spiel. Mario Kart 7 vielleicht? Irgendein Spiel, das 7, das vor allem auch eine 7 im Titel hat. Ja. Eine 7 hat man 12. Ja. NBA 2K12. Guck mal, ich muss, das ist das Jahr. Ja. Aus. Was? Aber Renegade Ops ist ein Download-Titel in der Form. Ich würde... Ja, einfach, Rocksmith, sag du doch mal was zu Rocksmith. Rocksmith habe ich ein bisschen was drüber erzählt. Ach so, hast du schon, okay. Ja, Es kommt in Europa auf jeden Fall noch, und wenn ich mal die Zeitung Gelegenheit finde. Die Erzählung von dir, die kommt noch. Ach so, weil ja, du ja, sagst, du stellst genau, den ich stelle das ein bisschen, ich stelle das vorher. Ne? Die Erzählung kommt dann noch. Werdet ihr euch auf den Cast gedulden müssen, yeah, um Rage. Das dann dementsprechend. Rage zum Beispiel. Rage. Man muss in den Oktober zurückgehen, um dort einen Titel zu finden, der nicht als Sequel oder als unter den ganz, ganz großen Sachen zu sehen ist. Ne? Und speziell Teil 2, Teil 3, Teil 4. Deshalb fürchtet es mich ein wenig vor dem nächsten Jahr. Es werden wieder viele geile Sachen kommen. Ich freue mich insbesondere. Ich kann fast, glaube ich, auch jetzt schon mein Spiel des Jahres, des nächsten Jahres nennen. Wenn ich es nicht komplett verbocken, ist es Mass Effect 3. Ja, ich glaube, das wird auch geil. Also sehr geil. Es muss schon mit dem Teufel zugehen. Ne? Dass sie, yay. Okay, scheiße, es ist EA. Nein, war ein Witz. Also ich weiß nicht, ist es dann soweit, dann sehen wir Uncharted 4, Assassin's Creed 4? Ah nee, da wird es das richtige 3 sein. Sie haben schon angekündigt, dass Assassin's Creed 3 reißen wird im nächsten Jahr. Es kommt Rayman Origins 2, WWF 12+1. Final Fantasy 13 Final 2. Fantasy 13 2 kommt im Februar. Also, den sind selbst die Sequel-Namen ausgesandt, dass sie Bindestrich 2 dahinter packen. Jetzt wird es langsam echt nervig. Aber ich freue mich auf das neue Max Payne. Ja, doch. Da freue ich mich drauf. Trotz ich freue mich auch auf das neue Hitman. Absolut. Hitman Absolution. Die lassen, nachdem sie es mal kurz übertrieben haben mit Teilen, lassen sie jetzt wieder gut Pause zwischen den Titeln, sodass man sich auch wieder drauf freut. Finde ich auch sehr gut. Das letzte richtige Hitman kam Anfang des Zyklus, 2006, 2007. Und aber es gab mehrere hintereinander, das weiß ich noch, so ein, zwei Titel, die relativ nah beieinander Die haben es ein bisschen runtergelegt, also da, wo auch die Inflation mit den Splinter Cell-Teilen richtig angefangen hat, das haben sie auch ein bisschen entschlackt in den letzten Jahren. Es gab ja fast jedes Jahr ein neues Splinter Cell und ein neues Hitman. Es funktioniert einfach auch nicht. Es kauft ja dann auch keiner. Das ist genau das Gleiche so. Eigentlich ein geiles Spiel wie Assassin's Creed Revolution, das ich länger gespielt habe, um da einen Beitrag für die Sendung zu machen. Obwohl die... Hast du tatsächlich Revolution da reingeschrieben? Revelations. Ja. Freudscher Verschreiber. Ja, sehr geil. Freudscher Verschreiber. Revelations. Ein geiles Spiel an sich, aber dadurch, dass es das dritte Assassin's Creed 2 Sequel innerhalb von 3 Jahren das ist. Das dritte Assassin's Creed 2. Es ist halt genau so ist es wirklich. Genau. Assassin's Creed 2, Teil 3. Ja, wie gesagt, wir sind bei Bindestrichteilen mittlerweile angekommen, damit die Zahlen nicht so hoch wirken. Ja, mich wundert, dass Mario Kart auch Mario Kart 7 auf einmal drin hat. Ja, ne? Ist mutig, gell, dass es nicht Mario Kart irgendwas ist schon ziemlich mutig. 7 ist eine coole Zahl eben. Aber dafür, ich bin übersättigt. Und selbst, ich bin übersättigt, obwohl ich die Serie sonst nicht spiele. Ja? Ja? Vom Rhein nur zuhören. Vom Rhein. Ich bin schon erschlagen, Assassin's Creed. Und die Spiele sind geil, aber es ist schade dadurch, dass die jedes Jahr rausgeklatscht werden. Sowas funktioniert meines Erachtens nur bei Call of Duty. Naja. Weil dort. Ich weiß, wir als Gamer, speziell als Gamer-Presse, sind halt wir dem. Multiplayer-Modus, der einfach wie so ein Afterburner nochmal reinhaut. Wenn du die Server abschaltest oder zumindest so das neue Ding da ist und alle weggehen. Das Dreie spielen immer noch Leute, ne? Ja, mit Sicherheit. Nee, und die Sache ist, der Multiplayer, der die Call of Duty-Teile speziell befeuert und selbst der Singleplayer, also so eine Singleplayer-Kampagne, eine neue, und da nicht nur Modern Warfare, sondern auch Black Ops und sowas und auch die ganzen. Ich glaube, die wollen ja Black Ops 2 machen, ne? Es wird sicher, denke ich, auch mal kommen. Also diese ganze Sache Treyarch und Infinity Ward, das zählt echt wirklich nur für Gamer-Presse und Leute, die sich in den Foren dann auslassen, weil kaufst du oder sprichst du mit einem normalen Call of Duty-Käufer, den interessiert es nicht die Bohne, ob es Treyarch oder sonst was, es steht Call of Duty drauf. Modern Warfare 2 hat sich besser verkauft als Call of Duty 5, World at War. Black Ops hat sich besser verkauft als Modern Warfare 2. Modern Warfare 3 hat sich besser verkauft als Black Ops. Es ist stetig hochgegangen und es wird Activision entlohnt, dass sie jedes Jahr quasi ein neues Spiel mit einer neuen Kampagne rausbringen, plus den Multiplayer nochmal dann anfachen für ein Jahr und jetzt mit Call of Duty Elite das dazukommt. Aber das sehe ich als Ausnahme gegenüber. Irgendwann müssen die auch natürlich dann an die Grenze stoßen, wo einfach nicht immer mehr Leute noch mehr Call of Duty kaufen, neue Rekorde brechen. Der Rest kannibalisiert sich selbst. Tomb Raider ging auch eine Weile noch. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ja, auf den neuen freue ich mich auch, aber ich meinte, damit Tomb Raider wurde auch irgendwann einfach überdreht und dann haben sie aufgehört. Dann haben sie ihn rebootet und dann wieder überdreht, nachdem sie gesagt haben, jetzt haben sie es akzeptiert, jetzt wieder 10 Spiele. Komm. Nein, doch nicht. Okay, wir warten nochmal. Ja. Und Bioshock. Auf Bioshock freue ich mich auch. Bioshock Infinite wird cool. Ja. Ich freue mich tatsächlich auf Rainbow Six auch. Bin großer Fan von der Rainbow Six Reihe. Revelations? Nicht von gehört. Also die gehen diesmal schon sehr in diese. Wir nehmen verschiedene Perspektiven ein. Wir nehmen die Perspektiven des Opfers ein. Also es ist im Grunde so, dass Patrioten storytechnisch jetzt. Ja, es ist im Grunde Rainbow Six, oder heißt es Rainbow Six? Raven Shield? Wie heißt der neu? Nee, Raven Shield ist schon ein bisschen her. Nein, ist der alte, ich weiß, aber das ist quasi die Serie. Ja, das aber es hat irgendeinen so lustigen Subtitle. Weiß ja nicht mal welches. Aber es kommt nach langer Zeit wieder ein neues Rainbow Six raus, was doch nach dem ganzen Vegas-Spin-Offs endlich mal wieder interessant ist. Ja, Vegas fand ich nicht so schlecht. Nee, die waren ja auch ganz cool. Damit hat das ja auch so ein bisschen angefangen. Dann war aber nach Vegas 2, das zähle ich schon eigentlich zu dem Vegas-Ding so, da war dasselbe Spiel auf zwei Spiele aufgeteilt. War auch ein bisschen inflationär, Rainbow Six. Und dann, ich habe Ghost Recon immer durcheinander bekommen damit, auch wenn es ein bisschen visuell anders war. Aber ja, aber das ist ja ein anderes Franchise. Da soll aber auch nochmal eins rauskommen, ne? Ja, aber das mit, wo du die Waffe in Kinect zusammen. Ja, also. Ghost Recon Advanced. Ja, gut, du machst ja nur diese Auseinanderbewegung wahrscheinlich. Aber was ich sagen wollte, die Story ist interessant, weil du nämlich, da sind also Patrioten, die irgendwelche Leute quasi kommen in deren Heim und sagen, ey, du kriegst jetzt hier die Bombe, zieh die mal gefälligst an und geh dahin. Ansonsten lynchen wir deine Familie. Und du hast vorher als Spieler aber so ein bisschen Zeit mit denen verbracht und weißt so ein bisschen, okay, da ist eigentlich eine unschuldige Person. Der Selbstmordattentäter gerade. Und dann wechselst du aber in das zu dem Team und weißt halt eigentlich, dass das jetzt nicht irgendein Terrorist ist, den du da jetzt gleich als Mission kriegst. Und so wechselt es immer hin und her. Und es gibt wohl auch Möglichkeiten, wo du nur die Wahl hast zwischen einer schlechten Entscheidung und einer noch schlechteren und quasi nicht so wirklich die Wahl hast, jetzt eine gute Entscheidung zu treffen. Und diese moralischen Entscheidungen sind wohl sehr wichtig. Und da verspreche ich mir tatsächlich endlich mal einen ordentlichen Ansatz zu dieser ganzen schäbigen Gewalt. Wie viel Blut und bla kann man zeigen? Und das ist vielleicht wirklich mal ein anderer Ansatz. Vielleicht reicht es nur fürs Tutorial, aber vielleicht ist es auch ein geiles Ding. Neben einem abgefahrenen Taktik-Shooter, auf den ich mich echt freue. Weil wir gerade so die nächsten Spiele anreißen. Auf jeden Fall. Wollen wir es hoffen? Ja. Wollen wir es hoffen. Bin gespannt. Also, was ich gelesen habe, gesehen habe, hat mich auf jeden Fall heiß gemacht. Also, wenn sie es wirklich schaffen, irgendwie auch mal das, was ja den anderen Spielen da abgeht, die Beklemmung irgendwie rüberzubringen. Ja, diese Modern Warfare-Momente, dass man die einfach mal smarter irgendwie betrachtet, dann hätte man auch nicht so ein Problem, immer das zu argumentieren. Verargumentieren, ja. Beziehungsweise könnte man halt mal einen Gegenbeweis liefern. Also, ja, es geht. Es kann auch gut gehen, ja. Ja. Aber wir sind trotz alledem guter Hoffnung, ne? Wie es also es ist das Potenzial da, dass wir auch sehr viele spannende Spiele im nächsten Jahr sehen werden und nicht in der Ultra Sequelitis. Sequelitis. Ja, sie haben Sequelitis. Ob ich Mass Effect 3 auch spielen kann, wenn ich die anderen beiden nicht gespielt habe? Warum solltest du die ersten beiden überhaupt nicht spielen? Das ja. ist doch ich habe dir doch Mass Effect 2 sogar geschenkt. Ja, ich aber die sind doch Der ändert sich grafisch wirklich nahezu nichts. Also warum nicht beim ersten anfangen? Ey, ich kann dir sagen, du musst Mass Effect 3 trotz diese ganzen Koop-Geschichten, die dort sein werden, werden nichts... Guck einfach nicht auf die Uhr. Oh, na ja. gut. Jetzt ist es egal. Jenseits von Gut und Böse. Das sag ich dazu, verstehst du? Also... Okay, es ist schon verständlich. Der Tag hat leider nur 24 Stunden. Er könnte auch der Freitag. Meinetwegen 28 haben. Ich sage aber nur, du kannst die beiden Mass Effects, wenn du dich nicht in Sidequesterei dann dort ergibst, beide in zusammen 25 Stunden durchspielen, die ersten beiden. Und ey, da passiert immer was Schönes. Es geht auch, wirklich die Story ist das Spiel. Es lohnt sich einfach nicht, den dritten anzufangen, finde ich. Weil dann guckst du dir diese Videos an, du kommst nie in dieses Feeling rein, ja, weil du eben einen Film guckst und dann geht das Spiel los. Speziell wie bei vielen BioWare-Spielen, dieses Spiel oder diese Serie funktioniert, weil die Charaktere ans Herz wachsen und in der Richtung das Interesse wird geweckt und du musst mit diesen Charakteren wohnen. Ist ja gut, ich mach. Allein, dass du deinen Charakter wirklich mitnimmst. Du musst nicht, aber dir geht was, wenn du dann nur den dritten spielst. Allein, dass du hier wirklich einen Charakter aufbaust, das ist ja damals, war das ja das Alleinstellungsmerkmal von der Serie, dass man sagt, ey, und der wird auch in Teil 2 und 3 wird der Typ existieren. Und das ist schon geil, wenn du mitkriegst, ey, den kenne ich doch, der war doch genau im letzten Spiel und weiß noch, dass ich damals seine ganze Rasse ausgelöscht habe, aus Versehen, so ungefähr. Was für potenzielle Sachen in der Serie dort losgehen, ich habe beide Teile zweimal durchgespielt, ich habe mir jetzt für ein 2er extra nochmal auf der PS3 meinen Voyager-Run-Through sozusagen gemacht mit meiner eigenen Captain Janeway, die alle kaputt haut. Du bist so ein Kack-Nerd. und natürlich gab es die erotischen Elemente, die sonst nie in Voyager gezeigt wurden. Natürlich, ich habe alle angesext. Ja, ich hatte ja ich mit Miranda auch, sowas von flachgelegt. Ich habe in Teil 2 alle flachgelegt. Geil, also, gleichzeitig. Für den Beitrag musste es natürlich sein, aber ich habe es auch gern getan. Ja, natürlich. Ey, ich war mal Arschloch, damit ich die eine kriegen konnte. Es ist auch so flach in seiner, wie man Frauen kriegt. Aber so die man kann da gerne noch plakativ sein und dann so... So viel. So hey, viele du, Frauen gab's ja hey nicht. Du stehst auf Schläge, ich auch. Da ist ja wirklich die Bitch, die quasi die Sekretärin, die sich anbiedert, schon direkt auf dem. Naja, egal, jetzt sind wir bei Teil 2, aber es ist ja jeder Frauentyp. Nicht vergessen, das ist zu einfach. Nee, ich will auch nicht sagen, als ob nur Frauen so einfach wären. Ich bin gespannt, ob wir sehen, was hinter der Maske von Tali wirklich diesmal steckt im dritten Teil. Moment, hat man das nicht? Man kann doch Sex mit ihr haben. Ja, man kann das Sex mit ihr haben. Aber man nimmt ja auch die Maske ab. Was denn? Man nimmt ja auch die Maske ab, aber man sieht nur das Gesicht von Shepard und nicht ihrs. Also es wird nicht auf sie mehr umgeschnitten. Ah, okay. Oh, what the fuck? Da gibt es doch so eine Rasse, die so einen komischen Helm auf hat. Ja, man sieht das Gesicht nicht. Genau, weil deswegen, aber die sind ansonsten hot. Sie müssen Schutzanzüge dann tragen, weil die Bakterien sie sonst umbringen würden in unserer Atmosphäre. Also beim Poppen. Sie geht ein Risiko ein, indem sie ihren Neoprenanzug, der wirklich hauteng und da gibt's viel, wo es eng anliegen kann, dann es wegnimmt. Wie und Seven die, of Nine so ein ja, bisschen. Genau, der Catsuit von Seven of Nine war ja auch nur, weil er dann die Borg-Implantate zurückgeheilt hat und nicht, weil sie knackig drin aussah. Muss also leider Körper eng sein. Enger Körperanzug des Jahres, das war Catwoman. Habt ihr die mal alle durchgeschaut? Nee, das guck ich nicht. Achso, das Spiel meinst du? Oder Spiel, im Spiel? Im Spiel. Im Spiel hatte sie... In Batman, die hab ich auch nicht. Im Spiel hatte sie... Trailer. Ey, die hat zwei Anzüge, da... Ja, schätzungsweise genauso. Also, wenn ich es im nächsten Jahr schaffe, so gut Mass Effect 3 zu spielen, dass ich mit Catwoman schlafen kann, dann ist es mein Game of the Year. Auf jeden Fall, ja. Hier kommt einfach irgendwann. Es wäre so lustig, ich bin so mit meinem Shepard so ein geiler Stecher, dass ich einfach Spielecharaktere aus anderen Spielen besexen kann. Weil die auf deiner Memory Card sind. Weil ich spiel's gerne. Wieso ist denn die Memory Card voll? Oh, die hat Abkleber gemacht? Habt ihr euch fortgepflanzt oder was ist denn hier? Leute, wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen. Es ist, wenn ihr wüsstet, wie spät es ist und wie lange wir schon hier reden. Ja. Oh Mann. Ich bedanke mich. Ist das jetzt, müssen wir zum Ende kommen? Ich meine, wir wissen, dass es spät ist, aber ja. Willst du denn noch was sagen? Hast du denn noch was? Nö. Wir waren doch schon bei den Spielen des nächsten Jahres. Ja. Daniel, ist das Stockholm-Syndrom? Hast du Trennungsängste deinen Peinigern? Willst du auf einmal gar nicht mehr weg, dann die Leute, die dich hier ans Mikro gekettet haben für so viele Stunden. Ich glaube, jetzt mit dem Sofa verwandt. Ich rede jetzt, bis ich auffalle. Ja, genau. Ja. Und nächstes Mal drücke ich wahrscheinlich auch noch Aufnahme. Ich rede jetzt bis in die Dämmerung. Ich bedanke mich bei Simon und bei Daniel nochmal für ihre extra zusätzliche Zeit, dass wir uns hier nochmal hingesetzt haben. Ich glaube, dieses Jahr wird sich keiner beschweren, dass wir nicht in allster Ausführlichkeit über die Spiele 2011 geredet haben. Und damit haben wir uns auch ausgeredet über die Spiele 2011 und können so frisch und frei ins Jahr 2012 gehen. Been there, said that. Oh Gott, das waren viele THs, was für mich unglaublich schwer ist. Ich habe es trotzdem gewagt und ich bin stolz gesagt, drauf. Gesagt, getan. Ja. So. So, und nach der kurz fünfminütigen Session mit Simon und Daniel, die sich zu 1,5 Stunden hingezogen hat, habe ich mir wieder ein paar weitere Redaktionsmitglieder dazu geholt, die gerne wollten, aber zeitlich bisher nicht konnten, nämlich den Fabian und Olaf. Und Anne. Ich will gar nicht, ich muss ja meinen richtigen Namen sagen, sonst wissen die Leute nicht, nein, wer Olaf, ich bin. Olaf, glaube ich schon. Ja. Oil of Olaf. Bist du dann. Ja, wie gesagt, wir hatten den großen Spiele 2011-Cast ja in mehreren Stunden aufgenommen und natürlich besteht da auch noch ein bisschen Redebedarf. Deshalb habe ich mir die drei Karpaiken dazugeholt, damit sie mir über ihre Lieblingsspiele ein bisschen was erzählen können. Ich habe euch allen mal eine kleine Liste rumgeschickt, damit nochmal die Hirnmurmel ein bisschen ins. Jetzt bin ich gespannt. Die Hirnmurmel. Die Hirnmurmel. Wie willst du da wieder rauskommen? Hirnmurmel magst du gerne, das Wort, oder? Das habe ich eben schon mal gesagt. Ja, ich weiß. Ich wollte es auch nicht mehr benutzen. Deshalb, es ist eigentlich Denkmurmel, aber ich habe Hirnmurmel draus. Aber egal. Ich würde jetzt gerne einmal kurz rumgehen und euch mal kurz ausfragen, so von wegen, habt ihr unter den Spielen, die es 2011 gegeben und die natürlich sehr umfangreich waren, irgendwelche Sachen, die ihr als Überraschung ansehen würdet? Würde dir, Fabian, da was einfallen unter den Sachen, die du gerne sprechen wolltest? Überraschung, also die meisten Sachen, die ich jetzt aufgeschrieben habe, sind eher so Kandidaten, wo man schon gedacht hat, dass sie ziemlich gut werden. Was ich aber eine fette Überraschung fand, war Driver San Francisco. Weil das Franchise war ja wirklich relativ am Arsch, da muss man sich ja nichts vormachen. Also der Dreier war damals so mega überhyped und ist dann riesig gefloppt und ich habe persönlich gedacht, die Serie kommt auch nie mehr wieder. Und dann haben sie jetzt das San Francisco angekündigt und da ist auch, glaube ich, der Hype echt so ausgeblieben. Dann hieß es ja, okay, nächsten Monat kommt's raus und keiner von uns hat es, glaube ich, so auf dem Zettel gehabt. Und dann war das echt oder ist echt ein cooles Action-Rennspiel, was mit 60 Frames läuft, was diese schön beknackte Story hat, man kann den Körper verlassen und in andere Fahrer reinspringen. Es hat eine schöne großes Stadt. Thema dieses Jahr übrigens, auch Körper verlassen und anders so reinspringen. Wir haben 7 oder 8 Spiele ungefähr gehabt, ja, das ist echt, als das Thema ist hatten. Ja. Ohne Ende von Mindjack über, was gab es denn auch nochmal zuletzt? Ich muss mir mal die Liste angucken. Auf jeden Fall waren es 7, 8 Spiele, wie wir sie im Cast dann hatten. Ist das Ghost Trick? War das dann nicht Ghost auch so? Ghost Trick auch nochmal zusätzlich. Es gibt wirklich jeden Monat, gab es eins, wo man, das ist das neue Zweiter Weltkrieg, ja, in andere Leute Körper reinspringen und sie von da aus steuern. Ja, aber absolut, ne? Dieses Feature auf jeden Fall sehr interessant und wir haben uns auch in der anderen Runde darüber ausgelassen. Es ist wirklich eine Überraschung, wie gut Driver San Francisco geworden ist und trotz des hanebüchenen Setups, was finde ich auch sehr gut in den Multiplayer dann gegriffen hat, weil da fand ich es sehr spaßig, ne? Das Feature mit unserer Ede, du hast es ja auch gespielt. Ja. Ich fand's auch gut. Also ich bin ja eigentlich überhaupt kein Freund des Rennspiels, aber das geht ja auch nicht so, das ist ja keine richtige Rennspielsimulation. Nee, nicht klassisch. Und das hat schon Spaß gemacht. Also gerade dieses Feature mit dem Rauszoomen und wieder reingehen und dann Crashs fabrizieren und so, das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, also ich mag persönlich eigentlich auch keine Rennspiele und ich habe das tatsächlich durchgespielt, den Solo-Modus, und ich könnte mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal bei einem Rennspiel gemacht habe. Nee, das war echt cool, kann ich auch jedem irgendwie empfehlen. Ist auch ordentlich lang, so die Solo-Kampagne. Und ja, Multiplayer habe ich persönlich jetzt nicht so viel gespielt, habe ich mal kurz angeschaut, aber ja, also soll auch gut sein und ist echt ein prima Rennspiel. Wahrscheinlich für mich echt so mit das Coolste sogar. Neben so ein paar anderen Sachen, die mich echt enttäuscht haben, wie zum Beispiel Need for Speed, wenn ich das auch kurz mal einwerfen darf als Gegenbeispiel. Welches denn von den Need for Speed? Ich glaube, es gab 3 dieses Jahr. Naja, aber die anderen, also Hot Pursuit kam ja letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr kam Shift 2 Jahr. Shift 2 war dieses Jahr, glaube ich. Aber das war so ja Anfang, ganz gut. Anfang des Jahres, ich persönlich habe ja echt auch auf The Run irgendwie ein bisschen was gesetzt, weil sie es halt so als storybasiertes Action-Rennspiel mit Michael Bay-Unterstützung und fetter Action und geiler Grafik, die von der Battlefield Engine irgendwie angetrieben wird. Und das fand ich im Gegensatz dazu dann super lame. Also bevor jetzt irgendjemand, der das hört, noch den Plan hat, sich vom Weihnachtsgeld Need for Speed zu kaufen, dann vielleicht lieber für wahrscheinlich schon zum kleineren Preis jetzt Driver holen. Ja, also bei mir liegt Need for Speed jetzt für die Weihnachtstage nochmal neben dem Tisch bereit, weil ich eigentlich schon Bock hatte, da mal reinzuschauen, trotz der Quicktime-Events. Ja gut, du bist auch wenn du dir sehr viel Mühe gibst, bist du, glaube ich, auch nach 3-4 Stunden durch. Bist du einmal von der Westküste an die Ostküste gefahren. Das ist okay, super also kurz. Schöner Nachmittag, also im besten Fall. Naja. Oder nicht besonders schöner Nachmittag. Irgendwas von den Sachen, Anne, zu dem du was beisteuern willst? Oder hast du was Cooleres für uns? Ich bin Anti-Rennspiele. Nein. Das einzige Spiel ist Mario Kart oder Formel 1 Rennspiele. So, alle nicken so. Ich bin der Einzige, der wohl den Scheiß dann dementsprechend. Ja, Mario Kart. Stimmt, dann können wir jetzt Mario Kart 7. Muss ich auch irgendwann mal anfangen. Oh, das habe ich auf der Gamescom gespielt. Das fand ich ziemlich süß. Ja. Aber es ist halt immer das Gleiche. Es ist immer süß, weißt du? Auch wenn du jetzt unter Wasser fahren kannst. Aber du kannst jetzt eine Wolke fahren, habe ich gehört. Ja. Oder nicht? Ja, ich habe es schon gespielt. Es ist aber jetzt bewusst auch nicht irgendwie welches auf der... Welches System ist es? 3DS? Oder? Für 3DS, ja. Es ist nicht so auf meiner Spiel des Jahresliste, weil es ist ziemlich cool. Ich finde auch ein paar der neuen Features cool. Eben, dass man unter Wasser fahren kann, weil der Flow irgendwie so ein bisschen mehr erhalten bleibt. Das ist nicht so wie früher, du brichst irgendwo ein und wirst dann erst wieder so langsam hochgehoben und auf die Strecke gesetzt, sondern du bleibst halt mehr immer in der Action drin. Aber es ist natürlich schon das gleiche Schema und das reicht dann echt nicht mehr, dass ich jetzt sagen würde, es ist für mich eins der Spiele des Jahres. Ja, ich glaube einfach dadurch, dass die neue Plattform ist, Nintendo will einfach die Leute weiter mehr dran binden. Ich fand es irgendwie merkwürdig, dass es quasi wie viel? 1,5 Wochen nach Super Mario 3D Land oder sowas kommt, also zwei Wochen nach dem großen Blockbuster, und das war ja ein geiles Spiel, Super Mario 3D Land gewesen, dass du quasi nochmal so einen Mario-Titel gleich mit rein verpfefferst. Weil ich weiß ja nicht, ob dann die Eltern so viel Geld übrig haben, um den Kindern beide Spiele zu kaufen. Ja, ist ein bisschen seltsam getimed. Vielleicht sollten wir auch kurz gleich noch über Mario quatschen. Wenn wir jetzt eh schon dabei sind, dann können wir das Thema 3DS wahrscheinlich nämlich auch schon abhaken. Das war's. Das fand ich ziemlich cool. Also, das ist irgendwie genauso, wie man sich's erhofft hat. Es war so ein bisschen so ein simpleres Galaxy mit lineareren Levels. Es sieht aber echt schön aus. Es steuert sich super. Auch der Umfang hat für mich gestimmt. Ich weiß nicht, hat es irgendjemand außer mir durchgespielt? Nee, oder? Nee, ich bin bei Welt 4, glaube ich, mittlerweile angelangt. Und bei der normalen Welt 4 oder bei den 3? Nee, bei der normalen. Ich auch nicht. Okay, also weil es kommt noch mal eine ganze Menge mehr, wenn man mit den 8 Welten fertig ist. Und ja, es ist mit Abstand das für mich persönlich das beste 3DS-Spiel und das kann man sich auf jeden Fall auch mal holen. Ich weiß nicht, ob es jetzt für mich rechtfertigen würde, mir ein 3DS zu kaufen. Das wahrscheinlich eher nicht, weil dafür ist es auch zu sehr das, was man erwartet. Aber echt geil. Also wenn man 3DS hat, dann auf jeden Fall. Ja, von dem, was ich bisher gesehen habe. Mir kam es ein bisschen so vor wie das alternative 3D Super Mario, wenn es Mario 64 nicht gegeben hätte. Ja, weil es hat schon einen anderen Ansatz. Es fühlt sich eben an wirklich wie Super Mario 3. Ein bisschen mit den kleinen linearen Level. Nur jetzt mit leicht in die Tiefe gehen, die 3D-Rätsel, die ich bisher hatte, die sind ja jetzt, wo wirklich der 3D-Effekt richtig zum Einsatz kommt und nicht nur ein visueller Effekt ist, sondern auch für die Rätsel her, waren mehr so kleine Spielereien, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Da so ein, es aussieht wie so ein Bildpuzzle, wo Mario in die Tiefe springen muss, das war ganz nett, aber hätte ich nicht gebraucht. Aber ansonsten echt schön geworden und ich würde auch fast sagen, das beste Mario Handheld Jump'n'Run, was rausgekommen ist, bis dato. Ja, also so ohne nostalgische Verklärung. So persönlich würde ich jetzt sagen, mich haben damals die Gameboy-Spiele mehr geprägt oder umgehauen. Aber natürlich, wenn du das heute im Vergleich anguckst, ist so ein Super Mario Land 1 nicht mehr so. Das ist eigentlich nicht mehr. Aber du verschießt Gummibälle und du kämpfst gegen die Sphinx in einem U-Boot oder irgendwie so. Ja, aber gerade das ist auch das Problem. Das ist so aus heutiger Sicht eigentlich echt kein Mario-Spiel mehr. Ede, hast du irgendwas, was du als Überraschung für dich klassifizieren willst, wo du jetzt nicht erwartet hättest, dass das Spiel dich so doch anspricht im Vorfeld oder was sie einfach positiv mitgenommen hat? Oder waren alles die Spiele, wo du Bock drauf hattest, auch die, auf die du gewartet hast? Also es ist natürlich als Spielejournalist, also dieses Unwort, ist es natürlich schon schwierig, noch richtig krass überrascht zu werden, weil man verfolgt die Entwicklung eines Spiels von der Ankündigung bis zur Fertigstellung, ist ständig informiert, zockt Demos, Previews, kriegt immer was mit und so. Also es ist echt schwer, dass da mal ein Spiel dabei ist, was einen total umhaut, von dem man noch nie vorher gehört hat oder so. Es ist eher, also die letzte richtig große Überraschung war, glaube ich, bei mir Demon's Souls, was ich erstmal ein Jahr lang gehatet habe und auch wirklich gesagt habe, wie scheiße ich es finde. Ich kann mich erinnern, du hast ich fange das jetzt nicht richtig an, nee. Ich wehre mich. Ich habe ja angefangen, es hat mich so abgeturnt, wie oft man da am Anfang verreckt ist, und ich habe das gesamte Spielsystem hinterfragt und halt so wie alle, die sich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Und dann habe ich es halt nochmal versucht, weil ich so viel Positives darüber gehört habe, dass ich gesagt habe, okay, es muss an mir liegen. Es kann nicht sein, dass so viele Leute, deren Meinung ich normalerweise in Sachen Videospiel schätze, dass die so, so weit mit meiner Meinung auseinander liegen. Und dann habe ich halt mich nochmal durchgezeckt und dann war ich auch dementsprechend überrascht, weil es für mich eines der besten Spiele überhaupt ist, die ich gezockt habe in meiner Zockerkarriere. Und das war so die letzte große Überraschung. Also die kommt, glaube ich, eher, wenn man vielleicht einer Sache abgeneigt ist, weil das Genre nicht stimmt oder weil einem die Grafik nicht gefällt oder so. Ansonsten habe ich eher, ich weiß gar nicht, warum der Fabian so leicht genervt. Du hast gerade 2 Stunden über den 3DS gelabert. Auch wenn wir jetzt hier über unser Lieblingsessen sprechen würden, dann hättest du trotzdem Dark Souls reingebracht. Ja, es ist halt, geht das hier jeden Tag. Super, ne? Das ist so schön. Aber du hast ja Dark Souls gemeint, oder? Weil das kam ja dieses Jahr raus. Ja, ich habe, wenn du zugehört hättest, hast du gesagt, nee, das letzte Mal, als ich überrascht Souls war. Gefallen ist, habe ich sofort abgeschaltet. Ja, weil du keine Seele hast, deshalb. Das führt ja direkt in, glaube ich, eines deiner großen Highlights dieses Jahr dann direkt rein, da nicht jetzt, dass dich der Titel überrascht hat, da eine gewisse Erwartungshaltung vorhanden war, aber natürlich, man hätte sagen können, Dark Souls, natürlich über das wir jetzt sprechen, ist es wirklich dann mehr vom selben, was man bekommen hat, oder konntest du dich wirklich nochmal packen? Also der Punkt ist, nachdem ich Demon's Souls durch hatte, war ich noch längst nicht befriedigt. So, ich hatte da irgendwie fast 100 Stunden gezockt und ich hätte noch weiter zocken können. Also ich war noch nicht fertig und deshalb, ich habe ja das Spiel relativ spät gezockt. Das heißt, zum Zeitpunkt, als ich mit Demon's Souls fertig war, war es nur noch, naja, so 10 Monate oder ein Jahr oder, ja, ich habe es Ende letzten Jahres, glaube ich, habe ich Demon's Souls durchgezockt. Das heißt, der Nachfolger hat sich schon angebannt, schon seinen Schatten vorausgeworfen, was eigentlich ziemlich geil ist, weil man dann sich schon so richtig, man hat dann richtig viel zu zocken. Und die Angst, die ich dabei halt hatte, ist, dass FromSoft ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, Qualitätssoftware abzuliefern. Sind eine Gurkentruppe eigentlich. Ja, eigentlich waren das immer eine recht schlechte Software-Schmiede. Und ich habe dann auch irgendwie so die Befürchtung gehabt, dass vielleicht Demon's Souls einfach Glück war, dass die da gewisse Sachen irgendwie geschaffen haben, wo sie gar nicht wissen, warum das funktioniert, dass das einfach irgendwie entstanden ist, ohne dass die das wirklich genau so wollten und deshalb natürlich die Gefahr so ein bisschen bestand, dass sie bei Dark Souls irgendwie versuchen jetzt darauf aufzubauen, ohne genau zu wissen, wie sie es machen, aber nee, ich war natürlich dann auch wieder positiv, das heißt positiv überrascht, das war genau so, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es mir vorgestellt habe, ungefähr auf dem gleichen Niveau, also kann man sagen, manche Sachen hat das Spiel besser gemacht, manche hat das besser gemacht, aber im Prinzip ist es ja vom Spielerischen her sehr, sehr ähnlich mit einer komplett neuen Welt, die halt größer und zusammenhängender ist und für mich mein Spiel des Jahres 2011 auf jeden Fall, also es gab einfach von wenn, das hat auch nichts mit objektiver Bewertung oder so, sondern rein mit subjektivem Spielspaß und Spielfreude und auf kein anderes Spiel habe ich mich dieses Jahr so sehr gefreut oder nach Hause zu kommen und weiter zu zocken und endlich wieder zocken wie Dark Souls. Deshalb ist es mein Spiel des Jahres. Was nicht heißt, dass es objektiv das Beste ist. Also das absolut nicht, aber es geht ja auch darum. Naja, das würde ich jetzt auch wieder nicht sagen. Rein darum natürlich, was uns dann am besten dementsprechend gefallen hat. In Richtung Dark Souls war auch interessant, also Trant hat auch sich sehr ausführlich darüber geäußert, auch sowieso als der Demon's Souls, schrecklich Dark Souls Präsident. Ja. Was kann man dazu sagen? Und er meinte auch, er hat sich da richtig reingefärbt und er ist natürlich momentan gerade in Skyrim drin und spielt es auch ohne Ende, aber für ihn ist auch Dark Souls mit eins der größten Highlights des Jahres. Also nicht, wo du sagen würdest, dass es komplett ersetzt wurde jetzt, ne, durch Skyrim oder dass man lieber Skyrim und kein Dark Souls spielen sollte. Ja, man kann die Spiele auch eh nicht so gut vergleichen, weil die schon einfach so unterschiedlich sich spielen, aber ja, die haben halt unterschiedliche Sachen, die einem gefallen. Bei Skyrim ist es mehr so dieses, ich kann es nicht erklären, so diese Freiheiten, die man in diesem Spiel hat. Dark Souls ist ja viel linearer im Prinzip. Und diese riesengroße Welt und diese ellenlangen Gespräche und diese, ich weiß nicht, das ist halt einfach vom kompletten Feeling her ein ganz anderes Spiel. Während bei Dark Souls ist es ja auch diese Mechanik, diese Kampfmechanik, die sehr viel von der Faszination ausmacht, dass da jeder Kampf wirklich anstrengend ist und also auch schwer und du in jeden Kampf musst du dich richtig vorbereiten und wenn es nur irgendein Vieh ist oder so und du da wirklich ist eher, ich würde es eher mit Dead Space oder so vergleichen, ja, als mit einem Skyrim. Und Skyrim hat halt das Problem, dass es kein Endlevel-Content hat. Schon das Dead Space den Vergleich, es ist fast schon wirklich Survival Horror, ne, im wahrsten Sinne des Wortes bei Dark Souls. Ja, weil du einfach so viel Schiss hast zu sterben, weil das solche negativen Konsequenzen mit sich führt, dass du halt, und du weißt, überall lauern Gefahren und irgendein Shit, deshalb gehst du halt auch wirklich ängstlich vor in diesen Leveln und anders als bei God of War, wo du einfach durchrast und alles wegpratzt, was dir irgendwie im Weg läuft. Was ich ja noch ganz interessant finde, was jetzt lustig ist, dass ich das sage, weil ich das Spiel noch keine Sekunde gespielt habe. Ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen, dass der Entwickler From in den 90ern zu PS1-Zeiten schon mal genau das gleiche Spiel eigentlich etablieren wollte. Und das hieß damals Kingsfield, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Was das gleiche war, was ein super, also damals war es halt noch super hässlich. Das Problem hat jetzt Demon's Souls und Dark Souls haben das nicht. Aber es war auch super unzugänglich und hat dich in so eine Rollenspielwelt geworfen, wo du nicht wusstest, wo du bist, was du machen sollst, wie du die Gegner besiegen sollst, weil du gleich irgendwie fette Spinnen und sowas hattest, die dich tot machen. Und aber eigentlich war das im Kern, also ich muss euch den Artikel echt mal schicken, weil das super interessant ist. Ich glaube, der war von Eurogamer oder sowas, von der englischsprachigen. Im Grunde genommen war das im Kern echt schon super, super ähnlich, aber irgendwie hat es damals noch keiner so angenommen oder sich darauf eingelassen. Ja, es war, also im Kern war es ähnlich. Ich würde es jetzt nicht auf die gleiche Art wie Demon's Souls oder Dark Souls bezeichnen. Der Zweier ist echt cool gewesen. Den habe ich damals auf der PlayStation 1 noch gespielt. Da gab es teilweise Sachen, wenn du jetzt einmal nach links gehst, fällst du in einen unendlichen Abgrund rein, also lieber nach rechts gehen, wenn du anfängst, direkt am Anfang des Spieles. Hat aber wirklich so eine Open-World-Mentalität gehabt. Ich würde es echt wirklich nicht ganz so als knallhart bezeichnen, wie Demon's Souls und Dark Souls manchmal ist, aber so als Proto kann man es schon mal mitnehmen. Also gegebenenfalls, ich suche den Artikel mal raus und werde ihn nochmal verlinken hier in den Shownotes dazu. Anne, erzähl doch mal was über dein Lieblingsspiel des Jahres, bitte. Das hast du doch aufgeschrieben. Zuerst muss ich sagen, dass ich ja auch eine schreckliche Begegnung mit Dark Souls hatte. Das hatte jeder gesehen. Und ach ja, stimmt ja, eine Stunde mit. Richtig. Und ich finde es aber trotzdem sehr geil, weil ich davor schon 2000 Stunden zugeguckt habe. Und es ist wirklich, und das Fluchen das, über dich ergehen lassen musst. Richtig, ja. Und es ist aber wirklich zum Zugucken ein perfektes Spiel, ja, finde ich. Also das ein Kumpel ist so von geil mir, da. Der Alex sei hiermit gegrüßt, mein bester Freund aus Frankfurt, der kommt mich mal ab und zu besuchen und der will dann immer, dass ich Demon's Souls oder Dark Souls zocke, weil er es total geil findet, dazu zu gucken. Ich glaube so. Ja, weil das ist so, man muss es selber nicht ertragen, genau. Aber man kann trotzdem gucken, wie was so passiert um die Ecke. Es ist wie ein Unfall. Ja. Ein bisschen schön klugscheißerisch noch mal ein bisschen, ja, ich glaube, du hättest lieber nach rechts gehen sollen. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe auch immer gesagt, hier, geh doch mal da lang oder lass doch mal besser da und so, aber selber nicht spielen. Ne? Klugscheißer kannst du bei Dark Souls so ganz schnell abschalten, indem du sagst, ja, nimm einmal das Pad und dann ist ganz schnell das Thema erledigt mit Klugscheißen. Aber drüber hinaus, über die eine Stunde natürlich, Anne, und dem Zugucken des Spiels hat es dich aber jetzt nicht, also du warst nicht so drin, dass du sagst, das möchte ich unbedingt selbst in die Hand nehmen. Wenn ich Zeit finden würde, würde ich es tatsächlich ausprobieren. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, das ist auch so ein Hype immer um diesen Schwierigkeitsgrad und so. Ich persönlich bin wirklich eine Memme, was Schwierigkeitsgrade angeht, weil ich einfach nicht die Geduld habe. Ich werd wahnsinnig, wenn ein Spiel mich zu schnell frustriert. Deshalb habe ich ja damals dann auch Demon's Souls ganz schnell wieder links liegen lassen, entgegen aller Meinungen, die ich geschätzt habe. Aber man muss einfach mal sagen, es ist einfach nur anders, als man heutzutage Spiele gewöhnt ist. Und das ist eigentlich, man muss nur diesen Denkschalter umlegen, dass du weißt, du siehst einen Gegner und du kannst nicht einfach hinrennen und irgendwelche Buttons, sondern du musst es eher sehen wie ein Prügelspiel, wie bei Mortal Kombat, wo du einen Gegner siehst, wo du auch überlegen musst, ducke ich mich jetzt, gehe ich zurück, warte ich, greife ich an und so. Und das einfach nur in einem 3D-Rollenspiel-Setting im Prinzip. Also ich hab schon mal gesagt, es wäre nichts Geileres als ein Dark Souls Arena oder so, wo man einfach nur gegeneinander mit Ausrüstung kämpfen würde, eins gegen eins. Cool, ne? Weil die Spiele haben ja auch einen PvP-Modus, der sehr viel Spaß macht. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also das, man muss einfach nur mal, ja, man muss einfach umdenken, wie so ein Spiel funktioniert und auch das Sterben in dem Spiel einfach als Element des Spiels sehen, nicht als, also ich mittlerweile, bei Demon's Souls habe ich mich aufgeregt, bei Dark Souls bin ich gestorben und habe gedacht, ja, pff. Und wenn ich mit 60.000 Seelen gestorben bin, das hat mich auch nicht mehr so, klar, es gab Stellen, wo ich mich richtig aufgeregt, aber in der Regel war das dann so, ey, ich weiß, das passiert nicht nur mir hier, sondern allen, also muss man halt durch, so, dann hole ich mir die irgendwo anders wieder oder muss ich halt jetzt, ich weiß jetzt, warum ich gestorben bin, jetzt gehe ich hin und schaff's, also das ist halt, weiß ich nicht. Aber es ist auch super unüblich heutzutage. Also entweder stirbst du überhaupt nicht, weil das Spiel dich echt so an der Hand irgendwie da durchschleust. Oder wenn du stirbst, du kriegst zumindest keine Strafe dafür. Also das kennst du heutzutage echt gar nicht mehr. Ich meine, früher war das gang und gäbe. Wenn du Pech hattest, bist du dreimal gestorben, warst Game Over. Dann hast du halt das Spiel im Level 1 nochmal angefangen, wenn du vorher in Level 18 warst. Aber das zeichnet ja genau das Spiel aus, dass du dadurch erst, dass du auch, wenn du verlierst, richtig Schaden nimmst auf eine Art und Weise, also dass es dich richtig ankotzt. Dadurch freust du dich aber auch ganz entsprechend anders, wenn du eine gewisse Szene schaffst. Und das ist ja genau das Geheimnis meiner Meinung nach, warum Dark Souls und Demon's Souls so geil sind, ist, dass du es gibt eigentlich kein anderes, vor allen Dingen kein Rollenspiel, wo du dieses Gefühl der Belohnung so spürst wie bei diesen. Wenn du da wirklich mal was schaffst und du hast Schiss und du siehst den Endgegner und du denkst, oh, schaff ich nicht, und dann packst du ihn und er fällt vor dir hin und du kriegst danach irgendwie geile Ressourcen, mit denen du deine Waffe stärker machen kannst und so. Du fühlst, das ist so ein tolles Gefühl. Alle anderen Endgegner oder Spiele oder Rollenspiele, die sind so designt, dass du es auch theoretisch beim ersten Mal ohne Probleme schaffen kannst. So. Und Skyrim, ey, ich hatte nach 20 Stunden kein besseres Equipment mehr gefunden als das, was ich hatte, und bin rumgelaufen und hab jeden Gegner, ey, und wenn es mal schwer wurde, habe ich vorher abgespeichert, kurz geguckt, ah ja, da sind 6 Stück. Und dann, also es war, da war überhaupt keine große Herausforderung oder auch, weiß ich nicht, das ist unerreicht bei Demon's Souls. Ja, es sind unterschiedliche Designphilosophien natürlich. Ja. Wo ich dann gespannt bin, ist natürlich, jetzt hat die Formel ein zweites Mal funktioniert. Ob es jetzt was ist, weil ich glaube, From Software muss sich jetzt wieder ein bisschen leicht was Neues überlegen, ne, wenn sie jetzt den nächsten Teil rausbringen, wobei jetzt so Super Dark Souls im nächsten Oktober wäre und mit neuen Gegnern wäre vielleicht nicht ganz das Wahre. Doch. Ne? Ja, doch. Ja, ich würde noch mal eine Runde wagen. Ja, und ob natürlich jetzt durch den Erfolg, den Dark Souls speziell hatte, also es hat sich ja mehr als 1-2 Millionen Exemplare weltweit verkauft, jetzt ist es nicht mehr ein Nischentitel, sondern wirklich auch unter Blockbustern zu zählen, dass sich da Elemente aus dem Spiel in die restliche Rollenspielgemeinde sozusagen mit einpflegen, weil man sieht jetzt, das funktioniert auch, ne? dass du auch mit der Art von Spielen Leute dann abholen kannst. Ja, vor allen Dingen, weil auch, ja, wenn man mal ehrlich ist, der japanische Spielemarkt ja ordentlich an Substanz verloren hat, meiner Meinung nach. Also gerade die Entwickler haben gegenüber dem Westen ordentlich verloren. Deshalb freue ich mich auch, dass wieder mal aus Japan was kommt, wo man sagen kann, ey, hört mal her, da ist wieder mal was, wo man hingucken. Also gerade wenn ich oft, ne? Ja, gerade wenn ich Final Fantasy 13 mir angucke, wo ich sag so, ey, ohne Scheiß, ihr seid in die falsche Richtung gerannt. Und dann ist es ja nur schön, wenn FromSoft wieder irgendwie ja, Einflüsse ausüben kann auf westliche Spiele, die das vielleicht wieder, also ich hätte mir gewünscht, dass bei Skyrim die Kämpfe so geil wären wie bei Dark Souls oder so. Also kann ich nur hoffen, dass die Leute sagen, ey, die Spielwelt von Skyrim, aber die Kampfmechanik von Dark Souls und du hast das Überspiel, so ungefähr, ja. Also ich bin mal gespannt, es kommen ja jetzt auch immer mehr Spiele raus, die so in diese Richtung gehen. Nö, auf jeden Fall, der Erfolg ist ja auf jeden Fall da, ob es die Richtung wie Skyrim oder Dark Souls in der Sache ist. Anne, ja, abgesehen von Dark Souls, wo du gerne zugeguckt hast, ja, was hast du gespielt? Spielen? Selber? Das Lustige ist, das hat wahrscheinlich sonst kein Mensch gespielt, ich habe The Blob 2 gespielt. Und es war eigentlich, Wolf wollte mich eigentlich nur verarschen, weil ich habe gefragt, ob was da ist, ob ich was ausleihen kann. Und dann hat mir Wolf das Ding in die Hand gedrückt und meinte, hier, spiel doch das. Und ich guckte so an, ja, okay. Was ist nochmal The Blob? Das ist das mit dem Einfärben. Ja. Ich habe das für die Sendung auch gemacht. Du bist so ein kleiner Ball und musst dann so eine Farbe annehmen, musst dann so eine Stadt, eine Welt neu einfärben, damit du die wieder rettest. Für welche Konsole ist das? Ich habe die Xbox-Version. Gibt's das auch für PS3? Ja, PS3, Xbox, ja. Und ich glaube, es gibt eine Wii-Version auch noch, oder? Ich habe das immer mit A Boy and His Blob verwechselt. Nee, nein, es ist echt ein eigenständiges Spiel. Wir hatten das ja damals, also Fabian hat den von The Blob 2 den Beitrag gemacht. Wir hatten den damals auch für das erste Spiel noch vor Urzeiten in der Sendung gehabt. Und ich fand das so schön. Ganz ehrlich, ich hab das mit nach Hause genommen, dann habe ich das eingelegt und dann saß ich da erstmal so ein paar Stündchen und hab das einfach durchgespielt. Das war so harmonisch, das war so nett gemacht, das sah schön aus und die Musik war toll. Ja, genau. Ja, genau. Ich finde es schön, wenn man das einfärbt, dass die Musik sich dann, dass immer weitere Instrumente dazu kommen. Das hat einfach eine geile Atmung. Aber fandst du nicht, weil ich habe das auch über die Sendung hinaus dann noch ein bisschen weitergespielt, irgendwann fand ich es so ein bisschen anstrengend und es hat sich nicht mehr so spielerisch weiterentwickelt und dann in so einer Welt, ich weiß nicht, ob das so eine Eiswelt war oder sowas, da bin ich dann irgendwie ausgestiegen, weil ich gedacht habe, boah, jetzt kickt's mich nicht mehr, da kommt nichts mehr. Ist das so wie Katamari? Ich fand das gut. Ich habe das einfach gnadenlos bis zum Ende gespielt. Du rollst natürlich ein bisschen ähnlich wie über Katamari, aber primär ist es dann diese weißen Blöcke oder diese weißen Stadtgebiete dann je nachdem einzufärben, in welchem Farbtupfer du drin bist. Ich habe es auch nicht allzu lange im zweiten jedenfalls gespielt. Und selbst der Böse war total niedlich. Es sah alles so knuffig aus und das war irgendwie voll schön. Deswegen. Ursprünglich stammte es ja mal von einem Projekt niederländischer Studenten, die ein Indie-Game für PC gemacht haben, das sich auch kostenlos immer noch downloaden lässt. Und daraus ist dann die Deblob 1 und Deblob 2 dann gewachsen. Ich glaube, was ich ganz hübsch fand, als wir den beide bei uns in der Sendung hatten, visuell hat das speziell auf HD nochmal sowas hergewandelt, dass du ganz, ganz viele bunte Primärfarben dann zusammen hast und der Blob, der immer dann alles so einfärbt und so weiter und so fort. Und ich mag es immer ja ganz gerne, wenn du Spiele haben, die jetzt nicht unbedingt im eintönigen Braugrauen Braugrauen. Eine neue Farbe. Ja. Im Braugraunen. Graubraun, Alter. Ich weiß. Im graubraunen Farbbereich dort sind. Deshalb fand ich das visuell eigentlich recht ansprechend. Aber ich finde es lustig, Eddie, dass das scheinbar so völlig an dir vorübergegangen total. Ist. Total. Das zeigt nicht gerade, dass du so aufmerksam unsere Sendung anschaust. Gucke ich auch nicht. Den Dreck. Ist auch nicht schlimm, Etienne. Ja, aber du hast dich in The Blob 2 ein bisschen verwirklicht. Ich finde das total... Ich gucke vor allen Dingen keine Fabian-Beiträge mehr. Ich würde ja gerne mal einen Eddie-Beitrag gucken, aber ist leider auch nicht. Oh, seid lieb, es ist Weihnachtszeit. Nein, eben. Ich mag den. Ja. Ich mache mit Eddie immer die liebsten Podcasts. Ja, genau. Nachher knutschen wir noch alle in der großen Runde. Ohne mich, das ist viel interessanter. Was, du musst ja, du gehst weg, bitte. Ja. Nee, was wollte ich noch sagen? Genau. Und zwar ist es leider echt ein Ladenhüter gewesen. Es hat keinen Arsch gekauft. Vielleicht lag es daran, dass zu langweilig war für die... Sind wir immer noch bei The Blob? Ja. Achso. Für die Zielgruppe oder vielleicht, weil die Leute den ersten Teil schon scheiße fanden. Keine Ahnung. Weißt du genau, wer die Zielgruppe natürlich letzten Endes gewesen ist, weil ich glaube... Es hat mehr so Kinder angesprochen. Eigentlich schon, ne? Und da glaube ich, als typischer PS3-Besitzer willst du nicht unbedingt deine 60 bis 70 Euro dann für The Blob 2 ausgeben. Für mich, wenn das Ding so für 30... 35 ja, ne? Oder so rauskommen wäre, also, was glaube ich so ein nettes Ding, was man mitnehmen kann, oder? Hätte auch ein Download-Spiel sein können, ehrlich gesagt, so von der Wertigkeit her. So für 20 Euro. Download-Spiel, ja. Dann hätte es sich, glaube ich, ziemlich gut verkauft. Download-Spiel ist mittlerweile schon so ein Prädikat für... Nee, eigentlich nicht, aber ich finde so von der Anmutung her, also es ist schon mutig, dass, also gerade auch, wie du schon sagst, PS3, und ich sehe es noch stärker bei Xbox-Spielern, die fühlen sich, glaube ich, da im Kern, die Leute, die Call of Duty, Battlefield und Gears of War 3 zocken, die fühlen sich von einem Deblob nicht angesprochen und kaufen das nicht. Ja, es ist natürlich der Wert mittlerweile, da eh wirklich jedes neue PS3 und Xbox-Spiel zwischen 60 und 70 Euro kostet. Einfach der Wert, den Gefühl, dass da, nehmen wir als Beispiel sowas wie Rayman Origins, was natürlich sehr, sehr wertig und sehr, sehr hochqualitativ aussieht. Das ist auch schön. Ich habe genug Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, okay, so Vollpreistitel für so ein Jump'n'Run, egal wie gut das aussieht, so ein Download-Ding für 39 oder 29, das hätte ich eher mitgenommen. Also Rayman ist jetzt ein schwieriger Fall, weil da muss ich echt sagen, das finde ich überragend gut. Das habe ich gestern Nacht erst wieder gespielt. Da wäre ich jetzt eh noch auch drauf zu sprechen gekommen, weil es jetzt so von der Frische der Eindrücke her, weil ich mich ja an so Sachen wie Dead Space 2, das ist so gefühlt gar nicht mehr dieses Jahr, obwohl es in diesem Jahr auch war. Ja. Das Rayman halt noch sehr präsent und es ist verdammt, verdammt gut. Also es ist so schön inszeniert, es hat eine wunderschöne Grafik, der Sound ist toll, alle Objekte und Gegner und wenn es nur kleine Herzchen sind, die auch Augen haben, das ist so schön gemacht, alles, es spielt sich super, das ist echt auf so einem Level mit irgendwie Donkey Kong Country Returns, was es letztes Jahr für Wii gab und glaube ich auch echt einer der drei besten 2D-Plattformer der letzten Jahre, da lasse ich echt gar nichts drauf kommen und dafür würde ich auch irgendwie 60 oder 70 Euro auf den Tisch legen. Die Leute sollten 60 oder 70 Euro rausgeben, weil Ubisoft hat auch gesagt, wenn ihr das Spiel nicht kauft, dann gibt es kein Beyond Good and Evil 2. Was natürlich wieder ein bisschen albern ist, das zu sagen. Das ist ja Quatsch. Ja, es ist schon, ne, aber Rayman ist es natürlich auch selbst wert, dann dementsprechend also dort gespielt so zu werden. Also es ist so fantastisches Spiel. Ich habe es auch gespielt, ich fand es super. Also ich habe nur ein paar Level gespielt, als wir es hier hatten für die Sendung und dann saß ich halt am Abend vor der Sendung noch oben und habe mit Tran zusammen ein bisschen was gespielt. Willst du nicht mal nach Hause? Nein, ich wollte weiterspielen, genau das. Ich fand das so schön, das war so die Leichtigkeit des Seins. Ich habe das auch mal mit Wolf und Chris, haben wir das in einer Stunde mitgemacht dazu. Das habe ich auch gesehen, das war sehr lustig. Vielleicht auch nochmal anschauen, weil da kommt es glaube ich auch ganz gut rüber, da muss man echt nur 2-3 Levels sehen und sieht gleich, wow, die haben echt viel Liebe für ihr Spiel übrig gehabt und wollten das auch schön machen und das hält es auch echt bis zum Ende durch und ja, super. Perfekt, könnte echt fast nichts besser dran sein. Sehr schön. Ede, hast du noch ein paar Sachen, über die du dich gerne auslassen würdest? Du musst schon konkret fragen. Ich habe doch erzähl mir. Batman Arkham City. Ja. Habe ich ja nur angefangen bislang. Das spare ich mir noch so ein bisschen aus. Allerdings kann ich noch sagen, genau, zweites Spiel, was ich sehr gerne gezockt habe und noch nicht durch habe, war Xenoblade Chronicles. Sehr schön, ein guter Mann. Für die Wii. Ja, der Kumpel. Dann erzähl mal. Überraschend, dass ein Wii-Spiel nochmal kommt, was einen nochmal wirklich, also da von wegen positiv überraschen. Wieder, ne? Ja. Ja, also ich bin eh kein großer Wii-Spieler, außer Super Mario Galaxy, ein bisschen Monster Hunter und ja klar, als alter eigentlich Japan-RPG-Fan und nach der herben Enttäuschung, die ich nicht unerwähnt lassen kann, in jeder Situation. Da haben wir uns schon zu Genüge. Ja, Final Fantasy, kam halt mit Xenoblade Chronicles eigentlich das, was ein Final Fantasy hätte sein müssen, meiner Meinung nach, und hat eigentlich im Prinzip all das auch befriedigt, was ich mir von so einem Spiel erwarte. Ein fantastisches Japan-Rollenspiel mit einer unfassbar riesengroßen Welt, die aber so super zusammengestellt ist, also nicht nur super aussieht für Wii-Verhältnisse, wunderschön ist. Klar, es sind halt keine High-Res-Texturen, das ist halt irgendwie dann schon scheiße, wenn man gerade Dark Souls gespielt hat und dann das sich anguckt, das sieht dann irgendwie nicht so super aus. Aber, ja, aber der Stil fand ich immer. Der Stil ist, also da gibt es eine Stadt, wo die ist so ein bisschen wie bei den Ewoks, so im Wald, also die, wo die ganzen Viecher, wie heißen sie die? Ewoks? Fluffies, da Fluppos, Fluppies, also kleine süße Viecher sind es halt. Egal, ist auch wurscht, das sind so kleine süße Viecher auf jeden Fall, nennen wir sie Fluffies. Und die wohnen, und die wohnen halt in so einem riesengroßen Baum, in so einer Baumstadt wie bei den Ewoks. Und der Baum ist so groß und geht so hoch und du kannst immer weiter hochgehen und guckst dann über diesen gesamten Dschungel hinweg und siehst teilweise am Horizont riesengroße Monster entlanglaufen, wo über deren Kopf steht dann die Zahl 98, wo du weißt, Level 98, so ein bisschen wie bei World of Warcraft, wo halt, du im Prinzip kannst du überall hingehen, aber manche Gebiete sind halt besiedelt von extrem hochleveligen Kreaturen, die dich dann halt angreifen. Ja, und deshalb, oder je nachdem angreifen oder nicht angreifen. Meine, genau, sind, manche die sind auch friedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind auch zum Beispiel friedlich und machen gar nichts und warten darauf, dass du sie angreifst. Auf jeden Fall, das ist zum Beispiel so geil an dem Spiel, im Gegensatz zum Beispiel zu Skyrim, wo egal, ob du im äußersten Westen oder im äußersten Osten bist, ist scheißegal, es ist immer gleich schwer. Es ist immer gleich schwer, jeder Kampf läuft gleich ab und es gibt die gleichen Sachen zu entdecken, weil das gesamte System von der Elder Scrolls-Reihe so ist, dass sich alles nach deinem Level richtet. Und das ist halt in Xenoblade ganz anders. Du siehst schon direkt am Anfang einen riesen Bison oder einen riesen Zwergen Level 98 und du denkst dir nur, oh, wenn ich den irgendwie schaffen würde, würde der ein Item droppen, mit dem ich jetzt den restlichen 40 Stunden würde 40 Level wäre. Aufsteigen mindestens. Ja, wenn so ich ungefähr, weißt du? Aber du schaffst ihn halt natürlich nicht, weil alles, was irgendwie mehr als 3 oder 4 Level über dir ist, ist zu schwer. Ja, egal. Also es ist eine riesengroße Spielewelt, sieht für Wii-Verhältnisse fantastisch aus. Es gibt so viel zu entdecken. Dann ist was eine richtig geile Story auch einfach in dem Spiel ist, dass du hast quasi die Welt, auf der du spielst, sind zwei Giganten, die miteinander gekämpft haben vor tausenden von Jahren, quasi der Gute und der Schlechte, und die haben gegeneinander gekämpft, dann sind sie irgendwie, ich weiß nicht. Ja, sie sind gestorben, sie haben sich verkeilt, genau, und sind verkeilt, dann in ihrer Todespose. Die Klinge haben sich getroffen, zwei Götter im Prinzip waren es, die sich getroffen haben, und dann wurde aus diesen Göttern eine besiedelte Welt. Und das eine ist Mekonis, wo die ganzen, die mechanischen Wesen sind, da bin ich aber jetzt quasi auch noch nicht. Und das andere ist, du fängst quasi am Fuß des Guten an und du läufst dann quasi die Welt, der ist dann unten am Fuß ist Wiese und in seinem Hintern ist dann, weiß ich nicht, die Eis- oder Feuerwelt oder so. Also du läufst halt quasi seinen Körper hoch. Das riecht noch ein bisschen komisch. Und du siehst am Horizont immer so diese Brücke, die zwei Waffen bilden, wo die sich getroffen haben und wo sie dann gefreezed sind. Du weißt, eines Tages wirst du über diese zwei Schwerter laufen in die andere Welt von dem anderen Bösen und weißt aber noch nicht, wie sie aussieht. Also siehst du direkt im Vorspann, da gibt es ja große Kampfhandlungen, genau. Weil das die Grenze sozusagen ist, wo sich die Schwerter dann kreuzen. Und das ist einfach eine super geile Story, und wenn du das erstmal so realisierst, du kommst in ein neues Gebiet, dann wird dir angezeigt, du bist jetzt auf dem Schulterblatt des einen, und das ist irgendwie total geil, dann sich so auszumalen, wie du dich immer weiter nach oben kämpfst und immer näher an die böse Welt kommst. Also es ist eine super Story, nicht zu kitschig, nicht zu sehr. Klar gibt's so typische Japan-RPG-Elemente, aber es ist alles im wirklich erträglichen Maße. Es ist nicht zu viel Zucker und zu süß und zu klischeehaft. Und eine geile Sprachausgabe. Es gibt viele Items. Also für mich eigentlich nach Dark Souls so das zweite geile Spiel, wo man auch locker 100 Stunden, glaube ich, investieren Absolut. Kann. Absolut. Also sehr viele Leute gehen an die 100, 150 Stunden dort ran. Und ich finde es auch von den in dem Jahr, wo es nicht wirklich viele gute Japaner-Rollenspiele gegeben hat, die meisten befinden sich dann auf Handhelds, dann sowas wie Radiant Historia oder... Oh ja, das wollte ich auch noch sagen. Können wir gleich nochmal kurz, aber ich fand's auch, ich würde sagen, direkt positiv überrascht, weil ich habe mir schon einiges von dem Spiel erwartet, aber dass es doch so gut ist und so viel Spaß macht. Hast du Final Fantasy 12 mal gespielt, Eder? Ja. Weil ich fand, das nicht war... Nicht durch, so, es nee, durch, durch zum Kotzen. Ich, also das Kampfsystem ist zum Kotzen. Ja, ich finde, Xenoblade ist ein bisschen so die konsequente Weiterführung von den Sachen, die bei Final Fantasy 12 nicht funktioniert haben. Das hat die auch schon versucht, diese offene Welt zu machen. Mhm. Oder Gegner, die nicht wirklich gescaled sind sozusagen und dann dich kaputt gehauen haben. Aber Final Fantasy 12 wirkte einfach nur für mich, es hat nicht konsequent das zu Ende gedacht, wie es das zum Spaß machen konnte. Absolut. Und wie du da dich machen wirklich dann verwirklichen willst. Und ich habe einfach nur Bock gehabt, in der Gegend bei Xenoblade rumzulaufen und irgendwas zu entdecken und zu sehen, wo komme ich denn dort raus? Was kann ich für Gegner finden? Exakt. Und auch wieder dieses Belohnungsprinzip. Manchmal gehst du dann eben Gegner an, die wirklich weit über deinem Level sind, ne, und dann sagst, okay, scheiße, jetzt bin ich jetzt hier mal 25 Minuten und hack das Ding klein. Ja, mich hat es so ein bisschen erinnert als an so eine Mischung aus World of Warcraft und Secret of Mana irgendwie so. Ja, ich gucke mir gerade hier nochmal Bilder an vom Spiel und ich muss sagen, ey, es sieht echt fantastisch aus für ein Wii-Spiel. Also selbst eine HD-Version brauchst du eigentlich nur das Spiel haben und dann hochskalieren. Da müsst ihr auch nicht so viele neue Texturen und sowas bauen. Es sieht schon immer noch gut aus. Und es ist so riesengroß, ey. Ich sehe noch so viele Gebiete, wo ich noch nicht war oder wo ich nochmal zurück muss und so. Und das ist, es ist toll. Ja. Tolles Spiel. Ja, absolut. Also Leute von Nintendo offiziell rausgebracht. Ich habe es mit dem Classic-Controller, glaube ich, dann gespielt. Hauptsächlich kann man ja aber auch mit Wiimote und allem drum und dran. Aber Classic Controller wäre zu bevorzugen. Auf jeden Fall Japano-Rollenspiel, eines und wenn nicht sogar das Beste des Jahres. Hast du gerade kurz auch bei Radiant Historia, wenn wir schon kurz mal ein bisschen was über Handheld-Sachen dann reinschmeißen wollten. Wie heißt das? Radiant Historia? Radiant Historia ist, glaube ich, nur als US-Version für den Nintendo DS rausgekommen. Ich habe kurz reingeschaut. Mich hat es noch nicht so gepackt, muss ich sagen, am Anfang. Aber wahrscheinlich habe ich auch nicht genug gespielt. Weil ich weiß, es soll ein bisschen in Richtung von einem meiner Lieblingsspiele gehen, ne? Du musst das, glaube ich, ein bisschen länger spielen, bis sich das Ganze so entfaltet. Das ist im Grunde genommen ein sehr großes Tribut an Chrono Trigger, an eins der klassischen 16-Bit-Rollenspiele von Square. Und macht halt ganz viel mit Zeitreisegedöns. Ist das das, was wir im Flughafen gesehen haben? Ja, das, was ich dann nochmal kaufen wollte, als ich mit Anne jetzt auf eine Geschäftsreise war, und da lag das im Flughafen in Kanada. Und ich habe es fast überlegt, nochmal zu kaufen, aber ich habe es ja schon. Kannst es mir ja mal geben. Ich habe es nicht gekauft dann. Ja, du kannst dir gerne ausleihen, Ede. Ich habe es bei mir auch zu Hause. Okay, ich will das zocken. Ich guck's mir gerade an. Es sieht super aus. Um nochmal drauf zurückzukommen. Es gibt halt ganz viele verschiedene Zeitlinien, wo du hin und her springen kannst und musst, um Sachen zu verändern. Und es vermeidet ganz viele klassische so Rollenspiel-Nervgeschichten, wie zum Beispiel, nennen sich die Kämpfe? Random Encounters. Das heißt, du siehst immer die Gegner, gegen die du kämpfen musst, sind vorher sichtbar. Es hat nicht so Kämpfe, wo du nur so eine einfach die ganze Zeit am Klicken bist auf Attack und die Gegner alle wegspülst, sondern du musst wirklich nachdenken. Es hat so eine Art Grid-System. Das heißt, es gibt verschiedene Felder auf dem Battlefield, wo du dich positionieren kannst, wo die Gegner stehen. Die stehen dann auch teilweise in Reihen übereinander oder hintereinander. Du musst die Attacken entsprechend planen. Es hat einen echt schönen Soundtrack. Die Grafik ist relativ cool für DS-Verhältnisse. Es hat auch so 3D-Elemente in den Kämpfen. Der Soundtrack ist echt der Hammer. Und ich, ohne dass ich jetzt Xenoblade gespielt habe, kann ich mir kaum vorstellen, dass es für mich jetzt ein besseres JRPG war. Und ich glaube auch, dass wenn man mal so irgendwie jetzt, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahre in die Zukunft geht, dass Radiant Historia jetzt sowas aus der Generation sein wird, wo die Leute mal... oder was so einen Stellenwert hat, wie jetzt für uns ein Final Fantasy 3 oder auch ein Chrono Trigger vom Super Nintendo. Okay, das ist natürlich schön hochgegriffen, ne? Aber es hört sich auf jeden Fall, also so wie du es erzählst, attraktiv an, dass ich mich da nochmal ein bisschen mehr investieren soll. Ich habe am Anfang, wie gesagt, ich habe es nur kurz angespielt, so die erste eine Stunde, einfach um kurz das Gefühl zu bekommen, aber dann muss ich auch genug Bahnfahrten sozusagen vor mir haben, damit ich mich da auch in ein DS-Spiel dann mehr investieren kann. Ich musste gerade dran denken, weil ich habe es im anderen Cast auch nicht ausgeführt. Eines meiner Lieblingsspiele des Jahres, auch ein Handheld-RPG auf der PSP, Legend of Heroes Trails in the Sky, ist als Trails in the Sky, Legend of Heroes. Das ist eine Serie von, ich glaube, ist es Falcom, die E-Spiele gemacht haben. Ist so eine klassische Japano-RPG-Serie, die gibt es in Japan schon seit Urzeiten und da wurde jetzt der erste Teil sozusagen auf PSP umgesetzt. Ist doch sehr, sehr klassisch, hat ein bisschen so das Gefühl von Grandia mehr gehabt. Also jetzt rein von sehr schöne Charakterisierung der Leute, so eine Abenteuerstory mit schönem Mysterium drumherum, hat ein Kampfsystem jetzt nicht wie Grandia gehabt, mit so Echtzeit und gutes Aufwendiges, es war ein bisschen simpler, aber es war so ein Spiel, was ich bei mir in den Urlaub mitgenommen habe, ne? Und dann sitze ich dort in Holland und der Tag ist komplett verregnet und ich kann irgendwo hingehen und habe ich stattdessen Legend of Heroes gespielt, was auch ganz cool war. Und ich habe echt wirklich da 50, 60 Stunden. Ja, nicht im Urlaub jetzt insgesamt, aber ja, den einen Tag bloß verregnet, weil den anderen konnte ich ja nicht wieder raus. Aber ich habe da sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Es ist recht klassisch, es ist jetzt nichts zu Originelles, was dort abläuft, aber es war endlich mal wieder schön, so ein angenehmes, gutes 2,5D. Das war so isometrisch, sieht ein bisschen aus wie eben Grandia oder Breath of Fire früher von der PlayStation 1 und zählt zu einem meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Da ist die europäische Version, glaube ich, vor kurzem rausgekommen. Ich habe es als US-Version gespielt und mit etwas Glück kommt auch noch der zweite Teil dann davon als US-PSP-Game raus. Ist ja fast ein RPG-Cast hier schon. Fast schon. Ja, aber es muss ja auch die dementsprechend die Leute dabei sein, mit denen man über sowas überhaupt sprechen kann. Wie Anne, ne? Ja. Du magst auch Rollenspiele, Japano-Zeugs. Ja, nur eins. Nee. Nein, hast du noch mehr, was, Anne, bevor wir uns hier in Rage quatschen? Ich musste schon zum Ende kommen. Ich habe einen. Nein, ich meine nur, es soll kein Japano-RPG-Cast 2 werden. Das machen wir sowieso nochmal separat. Ja, warte mal ab. Es gab eine Sache, wo ich mich mega gefreut habe, und das war HD-Remake. Shadow of the Colossus und Ico. Stimmt, du hattest die ja damals nicht gespielt. Ich habe nämlich nie gespielt und ich habe diesen Film gesehen. Rain Over Me heißt er, mit Adam Sandler. Die einzig gute Rolle von Adam Sandler. Lass es nicht gut. Ich wollte so weinen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, du musst dieses Spiel spielen. Und dann habe ich Shadow of the Colossus tatsächlich gespielt. Aber nicht ganz durch, aber ich habe es wenigstens mal angefangen. Und es war so schön. Es war so herzzerreißend. Du tötest diese Viecher, obwohl die gar nichts getan haben. Ja, und um deine Freundin zu retten. Es tut dir dann gleich leid, wie sie dann umfallen und dann, wieso ich? Ja, genau. Aber es war gar nicht so leicht. Bei dem dritten, das weiß ich noch, bei dem dritten Koloss habe ich einfach nicht gewusst, wo ich da hochklettern muss. Ich bin auf dem Arm, glaube ich, genau, du musstest über das Schwert laufen. Der hat das Schwert auf den Boden gehauen und musste da hochklettern, hochlaufen und dann wusste ich nicht mehr weiter. Und dann habe ich alles ausprobiert. Ich bin fast ausgerastet, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, du musst an den Bauch. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, dass man direkt auf sein Schwert dann drauf, also bevor er, du musst ihn erstmal ein bisschen beackern, bevor er mit dem Schwert dann zuhaut. Und es gab eine andere Stelle, aber es ist interessant mal zu hören für jemanden, weil ich glaube, bei uns allen in der Runde, wir haben die damals zumindest gespielt oder durchgespielt in dem Original PS2-Fassung. Und heutzutage eben musst du schon zurechtkommen, wenn ich das PS2-Original nochmal hätte ausgepackt mit der Friend. Ich glaube, du hast es ja sogar noch, meine PS2-Version, Ede, wenn ich mich nicht irre. Habe ich auch noch. Ede leitet sich gerne Spiele. Ede leiht sich gerne Spiele. Ja, das war natürlich ein wertfreies Statement. Ede verleiht auch gerne Spiele. Aber euch kann man nichts verleihen, weil ihr alles schon habt. So sieht's aus. Außer den Sachen, richtig, die bei dir sind. Nein, aber Ede und Fabian, natürlich. Ja. Ich habe die jetzt ein bisschen gespielt, die Remakes von den beiden, von Ico und Shadow of the Colossus, weil meine super asiatische Special Edition irgendwo beim Zoll verschwunden ist. Geil. Oh nein. Toll. Und ich werde es mir jetzt nochmal dann so holen, aber. Ich bin ein großer Fan von Shadow of the Colossus, denke, also für mich ist es eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Finde Ico ein bisschen überschätzt. Auf jeden, vielen Dank. Ico ist ein gutes Spiel, ich finde nur, es hat nicht den Gott-Status. Also ganz ehrlich, um da nochmal drauf zu kommen, was Anne sagte, erstmal der Adam Sandler-Film ist ganz furchtbar, der ist total. Was? Der ist so kitschig. Was? Willst du mich verarschen? Fabian, wir zwei gehen gleich vor die Tür. Das Ende ist echt Bullshit und ich konnte es echt mir vor Fremdscham kaum angucken. Wie war nochmal das Ende? Ach, das ist mit der, wie, er kommt da mit der komischen Tussi zusammen und ach, ich weiß es gar nicht mehr. Das Ende ist ganz schlimm. Genau, nach der Gerichtsverhandlung. Und es wird so Hollywood-mäßig hingebogen, aber darum geht's jetzt nicht. Es und war so schön. Shadow ist ein super Spiel, aber Ico, ich habe das jetzt auch nochmal in HD gespielt und es ist leider immer noch meine Meinung, das Spiel ist einfach langweilig und deprimierend und keine Ahnung, also da, boah, nee, ja, aber sorry, also das langweilig. Ey, es ist auch spielerisch, nach heutigen Maßstäben, da gibt es Sprungstellen, die sind super ungenau und nervig. Und dann, oh, ich kann diese Atmosphäre von dem Spiel einfach nicht ab. Das zieht mich so dermaßen runter, da kann ich mir auch die letzten Sonnenblümchen irgendwie angucken. Ja, aber so soll es ja auch sein. Es ist für mich nicht. Ja, aber das ist so, du kannst doch nicht erwarten, dass alle Spiele immer gleich die gleiche Emotionsfarbe in dir auslösen. Doch. Es kann ja es auch muss mal, doch auch mal ein ja richtig mal deprimierendes Spiel geben. Call of Duty hat ja auch eine andere Emotionsfarbe als in Rayman. Und ich fand es ehrlich gesagt auch nicht wirklich deprimierend, oh, muss ich sagen. Ich finde es furchtbar. Ich finde es super. Ich mag das. Ey, wenn auch mal ein Spiel mal komplett eine andere Stimmung in einem erzeugt, das kann man doch. Ey, du willst immer den gleichen Scheiß. Nein, ich sag ja eben schon. Ey, in Super Mario Land ist was anderes als in Batman, als in Dead Space, als in Driver. Ja. Aber Ico ist einfach kein Spiel, was mir irgendwie Freude bereitet. Und Freude bereiten im Sinne von, es gibt mir einfach keine positiven Gefühle, Punkt. Da hast du Glück, dass da auf jeden Fall noch Shadow of the Colossus im Paket mit dabei ist. Das ist gut. Also sehr gut sogar. Das ist echt ein Klassiker, das ist ein cooles Spiel. Also Ede, du hast Ico damals auch schon gespielt oder jetzt erst mit dem Remake? Nee, ich kannte es von, also ich hatte es nie, mir war das zu hässlich damals, so doof es klingt, aber es war zu ruckelig und so. Aber ich finde, ich habe mich jetzt nochmal ausführlich für die Sendung dann damit auseinandergesetzt und fand es erstaunlich gut. Also es hat mich erstaunlich gefesselt, muss ich sagen. Ich fand es echt relativ spannend und auch gut gemacht und fand dieses mich hat die Stimmung halt total auch an Demon's Souls erinnert. Dieses komplett keine Musik, sondern es lebt nur von einer Atmosphäre und Wind, der da haucht und du bist komplett alleine und hast nur dieses Mädchen da irgendwie an deiner Hand und ich finde, das hat bei mir voll Emotionen ausgelöst, genauso wie das eben auch sein sollte. Also ich fand, das hat exakt das gemacht, was die auch, glaube ich, wollten. Dass der Fabian halt selber so ein leicht psychopathisch emotionsloser Mensch ist, kann man jetzt, finde ich, nicht dem Spiel irgendwie anlassen. Ich würde, glaube ich, man kann es gut zusammenfassen. Ich glaube, also Ico ist speziell ein Beispiel von so einem Spiel, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Nämlich, wenn du das für einzeln betrachtest, was ich damals im ganzen Hype oder der Hype, der überstrahlt ist damals, als das Spiel auf der PS2 rausgekommen ist, es kam für mich immer wie so ein leicht simplerer Zelda-Klon ein bisschen vor, wo die Kämpfe nicht ganz so toll gewesen sind und alles drum und dran und auch relativ kurz. Aber die Grundstimmung ist eben cool. Und eigentlich diese Idee, dass du deine Freundin respektive der Yorda an der Hand hast. Oh. Du hast echt keine Emotionen bei dir. Sorry, ich möchte jetzt nicht irgendwie dich unterbrechen, aber das Spiel finden alle Leute nur gut, weil sich niemand traut zu sagen, es ist nicht gut, weil er denkt, er hat es irgendwie nicht verstanden. Und auch dieses, wie oft ich schon gehört habe, es ist so eine tiefe emotionale Verbindung, weil man den Knopf drückt, um die an der Hand zu halten. Also sorry, das ist einfach nur, klar, es ist ein netter Kniff, aber ich möchte das nicht mehr hören. Was für eine bescheuerte Argumentation, Leuten zu sagen, sie finden das Spiel nur gut, weil sie sich nicht trauen zu sagen, dass sie es schlecht finden. Das ist ja das Allerschlechteste. Das habe ich das letzte Mal bei Readme gehabt, als einer gesagt hat, ey, du traust dich bestimmt nicht, die Mail vorzulesen. Was ist das für eine Argumentation von einem Sechsjährigen? Nein, weil man sich nicht traut irgendwie. Was soll ich mich nicht trauen? Alter, ich kann dir zu jedem Spiel sagen, ich find's scheiße und find's gut. Das finde ich halt gut, ja, was du für einen Schwachsinn erzählst. Für mich nachvollziehbar erklären, warum Ico irgendwie ein Klassiker ist. Ja, ja, ob es ein Klassiker ja ist, nicht. Das ist doch scheißegal. Es geht darum, ob es einem gefällt oder nicht. Ja. Kannst ja nicht sagen, dass jedes Spiel, was kein Klassiker ist, du versuchst nur irgendeine Anti-Hype-Kampagne hier zu führen. Ja, okay, dann nicht Klassiker, aber warum das wirklich ein cooles Spiel ist. Ja, haben wir ja gerade gesagt. Ich habe mir jetzt nicht zugehört die letzten 8 Minuten. Ja, dann werden wir es bestimmt nicht nochmal wiederholen für dich. Kannst ja den Podcast dann anhören. Okay. Es wird ein Spaß sein. Ich werde viel Spaß haben, wenn ich das wieder dann zusammenschneide nachher. Glaube ich auch. Schneid einfach einen Fabian raus. Das ist echt Quatsch, was der erzählt. Achso, ja, hier mit Ede und Anne. Gegenstimmen leben. Es ist ja legitim, dass man auch dementsprechend eine Meinung in der Richtung hat. Einfach, wenn ich sage, ich finde Ico oder Ico für überschätzt, ist es eben dieses automatische gleich in den Gottstatus erheben müssen, was meiner Meinung nach nicht unbedingt dann gerechtfertigt ist, weil ich finde, das Konzept ist cool und ich mag auch die Stimmung und ich habe es auch gern gespielt und ich werde es auch auf jeden Fall nochmal angehen, wenn ich irgendwann mal eine Version mit dem HD-Teil dann jetzt dann da habe. Nur im Zusammenhang, wenn du dann das Shadow of the Colossus daneben stellst, eben was wirklich ein Klassiker ist, ne, und auch für damals, für heute, speziell in heutigen Verhältnissen. Kaugummis, der Traum eines jeden Podcasters. Der absolute, ja. Fabian reicht einfach mal eine Packung Kaugummi und jeder nimmt, freut euch auf viel Geschmack. Aber die 3D-Version von Shadow of the Colossus geht teilweise in der Framerate noch weiter runter als die PS2-Version, wenn man das 3D einschaltet, was ich doch sehr schade finde. So, jetzt kommen wir mal, ich habe nämlich nicht mehr viel Zeit, ich muss gleich weg. Ede. Ich will noch eins einwerfen, ein Spiel. Das wir noch nicht gesprochen haben. Ja, Portal 2. Oh ja, das habe ich nicht mal aufgeschrieben. Ja, das war auch sehr gut. Wie geil ist das denn gewesen, oder? Ey, ich habe es nicht durchgezockt. Ich auch nicht, verraten. Aber ich bin irgendwo in der Mitte. Ich bin der Einzige, der ist. Oder hast du es durchgespielt? Nee, aber ich war jetzt kurz davor, so einen fetten Spoiler rauszuhauen. Spoiler nicht. Nein. Nee, aber was lustig ist, ist, dass jeder es geil findet, aber keiner es durchzockt. Ich hab's durchgespielt. Ich find's auch geil. Aber ich sag nur, das Verhältnis zumindest sind viele Leute. Also mir ging's auch so. Mir hat's von Anfang an Spaß gemacht. Und es war dann immer was. Ich saß so zu Hause vor der Konsole und dachte, was zockst du jetzt? Dann hatte ich mal so Portal. Ja, Portal ist geil. Aber jetzt habe ich irgendwie nicht so Bock. So ja, so genau, das hab ich auch. Irgendwie hab ich schon Bock, aber ich will jetzt nicht so, da muss ich so viel nachdenken. Genau, da muss man so viel denken und so. Aber ey, ich freue mich, dass ich das auch noch. Ich habe noch Batman Arkham City und Portal und ich habe noch so viele tolle Sachen zu zocken. Ja, das wird glaube ich ein ganz schönes, so viel Zeit ganz schöne Weihnachtspause nicht. Für viele von uns auf jeden Fall. Mir liegt auch noch Uncharted und Batman. Oh, Uncharted ist cool. Bis auf zwei Stellen. Nee, ist das gut? Ja, es ist gut. Zu Portal haben wir sowieso sehr, sehr ausführlich dann im großen Umfang des Casts mit den Leuten, die es auch durchgespielt haben. Aber ich kann es nachvollziehen, dieses ein bisschen abgeschreckt davon sein, vor allem, weil ich speziell verglichen mit Portal 1 finde, dass Portal 2 spielerisch einige Längen hatte. Einfach weil 4 Stunden Spiel hat geil gepasst. Das war auch das gute Pacing, um diesen Rätselfaktor zu haben. Portal 2 wirkt für mich mehr als zusammenhängendes Spiel, eher wie 3 Download-Episoden also 3 unterschiedliche Download-Episoden, die zusammengefasst wurden. Weil da ist das Spiel zu Ende, jetzt fängt auf einmal ein neues Spiel an oder ein neues Set von Levels, ohne da jetzt vorzugreifen, was da inhaltlich passiert oder nicht passiert. Letzten Endes macht es aber der Rätselgehalt, vor allem die Dialoge und das Writing, Steven Merchant. Das ist natürlich super. Das Problem ist aber, du kommst in einen Raum und der ist riesengroß und du siehst 20.000 Schaltern, Öffnungen und Türen und du denkst erstmal, ey, du fühlst dich wie bei so einer Mathe-Klausur, wo du erstmal das Gefühl hast, oh, hey, ich bin total überfordert, ich muss erstmal einen Überblick. Okay, der Schalter öffnet das, da die Kiste kommt runter, da ist Lava, das ist nicht gut. So, weißt du, du bist erstmal 20 Minuten dabei, den Raum zu evaluieren, bevor du loszocken kannst. Und das ist immer so ein bisschen... Ja, ich glaube, das haben doch schon einige Spiele an sich. Ich musste gerade an Zelda denken, warum auch immer. Du hast Zelda kurz angespielt, ne? Ja. Oder wie sieht's hier aus? Wer von euch allen hat Zelda gespielt? Ja, nur den Anfang. Ja. Gar nicht, ja, leider. Du hast den Anfang gespielt, Ede. Hast du schon mal Zeit gehabt, Fabian? Nee, leider nicht. Ich habe es so gut wie durchgespielt. Jetzt so knapp bei 43, 44 Stunden. Und ja, ich lasse mich ein bisschen mehr dazu aus, wenn es dann in den richtigen Cast geht. Schönes Zelda, aber leider sehr, sehr viel Leerlauf wieder zwischendrin. Man hätte locker 7, 8 Stunden rausschneiden können aus den 45. Das machen die irgendwie immer, also bei den neuen Teilen. Beim Super NES Zelda gab es keine einzige Langeweile oder auf den Gameboy-Teilen. Selbst wenn die diesen ganzen Leerlauf rausgeschnitten hätten, hätten sie so ein 20, 25 bis 30 Stunden wirklich sehr, sehr abwechslungsreiches. Ja, genau, aber so wird das Spiel eben wirklich auf. Und es ist nicht nur optional. Wenn es optional wäre, diese ganzen Sachen zu machen, geh nochmal hin und sammel ein, ist ja okay. Aber du kommst, was weiß ich, du kommst an dem Tempel an. Oh, du brauchst einen Schlüssel für den Tempel. Wo ist denn der Schlüssel? Oh, der Schlüssel wurde in 5 Teile aufgebrochen. Also musst du jetzt alle 5 Teile erstmal suchen, bevor du reinkommst. Und sowas ist da leider ständig. Ne? Und für mich ist es fast schon mit Game of the Year, wenn es diese ganzen Längen nicht geben würde, weil der Rest, der da ist, ich finde den Stil super, die Musik passt gut, die Story, wie sie erzählt wird, ist erstaunlicherweise mal echt, ja, also, dass die Story auch mal wirklich ein bisschen interessant sein kann bei dem Zelda, ist auch schon ganz cool. Und die Mechanik selbst mit dem Schwert funktioniert einigermaßen. Simon hat gerade was kaputt gemacht. Oh, oben. Ja. Die Mechanik funktioniert gut, aber diese Längen sind leider zwischendurch vorhanden. Wenn du dich durchkämpfen kannst, ich glaube, du wirst deinen Spaß aber haben. Ich werde es auf jeden Fall, ich habe es ja auch zu Hause noch, ich werde es auch noch zocken. Aber da habe ich halt auch Angst, dass das so ein Spiel ist, was mich dann, also weil das die letzten 2 Zelda, also Wind Waker und Twilight Princess, haben mir am Anfang auch Bock gemacht und dann gab es Stellen, die mich total genervt haben und ich gedacht habe, nö, da habe ich jetzt keinen Bock und nie wieder angerührt. Echt? Bei Twilight Princess? Ist mir da auch echt schlecht in Erinnerung geblieben. Was ich auch noch kurz ausführen wollte, wo du das sagst, dass die früher das nicht das Problem hatten. Ich glaube, da ist denen auch der technische Fortschritt, hat der Serie da nicht so unbedingt zum Vorteil verholfen, weil wenn man heute mal Zelda 3 anschaut oder vor allen Dingen auch ein Link's Awakening vom Game Boy, dann sind die eigentlich mega klein. Das sind quasi nur so ein quadratisches Raster aus verschiedenen Spielbildschirmen und da mussten die halt wohl oder übel ihr ganzes Spiel plus irgendwie die Dungeons reinquetschen und da konnten die nicht so viel Leerlauf oder so viel unsinnige Areale erzeugen, wie du das heute einfach hast in der riesigen 3D-Welt, wo du dem Spieler einfach viel mehr natürlich Möglichkeiten geben kannst, aber du musst sie auch sinnvoll befüllen können. Und damals waren sie gezwungen mit denen, okay, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, wie viel Megabit damals in Zelda 3 hatte, vielleicht 8 oder 16, okay, 12. Okay, dann das heißt, wir haben 1,5 Megabyte und da müssen wir dieses Spiel reinpacken. Und da musst du natürlich alles komprimieren und irgendwie alles auch klein und knackig halten. Ist jetzt nur eine Theorie, mag jetzt auch kompletter Schwachsinn sein, aber... Ich würde das auch sogar auf Ocarina of Time anwenden. Das gab es ja das Remake dieses Jahr auf dem 3DS, auch ein sehr gut gelungenes Remake. Du siehst, ich glaube, Ocarina of Time funktioniert teilweise besser eben als viele der neuen 3D-Teile von Zelda, weil dort hattest du diese eine zwar in der Mitte der Oberwelt, diese kleine, wo du ein bisschen Leerlauf hast, wo du ein bisschen reiten kannst, aber es war komprimiert genug, dass du noch sozusagen kurze Wege hattest zu dem Interessanten oder dass das Zeug immer noch sich wie eine Welt eingefühlt hat. Später haben die angefangen, alles einfach voll zu knallen mit überall. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Open-World-Ding, was auch generell bei mir immer noch für Probleme sorgt. Da hat der Fabian vollkommen recht. Das hatte ich auch bei Red Dead Redemption oder GTA oder bei all diesen Open-World-Spielen. Natürlich ist es eine super realistische, große, schöne Welt, aber eben auch viel Leerlauf. Du reitest von A nach B und da ist nicht viel zu sehen außer 20.000 Kaktussorten und so irgendwie. Ich finde, das ist gerade das Geilste. Ja, aber egal, auch nur bei am Anfang. Welchen. Irgendwann nervt mich das. Irgendwann, das ist zum Beispiel das, was mir bei Dark Souls gefallen hat. Da gibt's, das ist eher so wie Ocarina of Time. Es ist zwar eine frei begehbare Welt, aber irgendwie doch ein bisschen linear. Also du merkst schon recht schnell, wo du weiterkommst und wo nicht. Es, und es ist miteinander verwoben. Es ist miteinander verwoben und führt auch mal im Kreis. Also du gehst da raus, kommst in der anderen Welt raus, bist dann wieder am Eingang oder so. Aber es ist irgendwie, also da kommt keine, das ist knackig. Es geht jedes Mal, entdeckst du was Neues und es ist eine neue, interessante Welt und ganz viel zu entdecken. Also es ist eigentlich selten was, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt muss ich hier, wie bei Wind Waker, das Wasser oder so, weißt du, wo du einfach nur denkst, ey, ich bin zu alt, ich habe zu viele Spiele, ich habe zu wenig Zeit, ich bin nicht mehr 16 und bin um 13 Uhr nach der Schule zu Hause und habe nichts zu tun, sondern ich habe nur ein bisschen, ein paar Stunden Zeit, die wollen mit Serien, Filmen und Spielen bedient werden. Und ja, da kann ich mir nicht mehr erlauben, 5 Schlüsselteile in der Wüstenlandschaft zu suchen oder so ungefähr. Ja, ist ein bisschen übertrieben jetzt. Also dieses Eingeständnis, aber ich glaube, die kaufkräftigste Zielgruppe, das sind eben Leute wie wir, die aufgewachsen sind mit Videogames, die überproportional viel für ihr Hobby dann ausgeben, ja, und sich mehrere Spiele im Monat mitnehmen. Und ich finde, also ich bin auch, obwohl sowieso, weil ich arbeitstechnisch so sehr mit dem ganzen Zeug umgeben bin, ich habe eher Bock, ein Spiel durchzuspielen, was jetzt mal so ein 5-6 geile Stunden hat, oder auch von mir aus in Richtung 10 gehen, wenn du so ein Uncharted oder ein Batman oder was auch immer es sein kann, wo ich da jeden Abend für 1-2 Wochen echt voll fett Spaß habe, aber irgendwie nicht dann weiß, okay, du fängst das an und da bist du jetzt erstmal, wenn du musst jeden Monat konsequent weiterspielen, also monatlang oder 2, bis du mal dann einigermaßen weiterkommst. Es ist gar nicht so die Spielzeit selbst, sondern einfach, was in dieser Zeit passiert. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Monster Hunter, wo du halt, also ich persönlich, das macht Spaß und so, aber ey, die Zeit, ey, die kannst du nicht mehr aufbringen heutzutage. Ich kann nicht 5 Stunden spielen, um dann eine Rinde Dinosaurier-Ohr Läppchen zu finden, womit ich meine Waffe um 0,2% schärfer machen kann. Klar macht es irgendwo auch Spaß, aber das kann ich persönlich, mag das nicht mehr so. Das passt aber wirklich dann, deshalb funktioniert Monster Hunter auf Handheld so gut, ne? Wenn du dann mal 40 Minuten eine Bahnfahrt oder sowas killen kannst, dann ist okay, dann grindest du eben irgendetwas und hast du, ist okay. Das ist genau der Grund, warum ich auch so Sachen wie WoW oder jetzt auch Old Republic meide oder meiden werde, weil ich keinen Bock habe, auf solchen stumpfen Mechanismen irgendwie für Wochen und Monate hängen zu bleiben. Ich habe auch nie, das regt mich gerade tierisch auf, nie Bejeweled gespielt, weil ich genau wusste, das wird mich tierisch süchtig machen. Und jetzt habe ich mir die neueste Version fürs iPhone gekauft und das ist so schlimm, wie so beschissen einfach. Da fallen einfach nur Diamanten runter. Ja, das sagst du jetzt, aber ey, wie viel Spaß das macht. Da gibt es verschiedene Spielmodi, wo man verschiedene Ziele hat. Ich glaube, er ist trotzdem mit Trant verwandt. Die einfachsten Sachen hucken einen irgendwie echt am meisten. Das ist ganz schlimm und man weiß, es ist stupide. Und trotzdem drückst du jedes Mal nach der Spielmodus, den ich spiele, der nennt sich Diamond Mine. Der geht vielleicht immer so eine Minute oder 2 oder vielleicht auch mal 3. Und du machst jedes Mal wieder Retry. Obwohl du weißt, es ist Schwachsinn und du machst immer nur das Gleiche. Ja. Ist auch Pop-Cap. Das sind die Arschlöcher, die Plants and Zombies gemacht haben. Plants, also Zombies, die Robots, nee, nicht Robots, wie heißt es nochmal? Peggle meine ich. Robot Unicorn Attack waren die anderen. Das sind die Süchtig-Penner. Das ist echt krass. Das Schlimmste war ja, wo es, glaube ich, bei WoW einen Befehl gab, um Peggle zu spielen bei irgendwelchen Badezeiten. Ja. Das ist so süchtig machendes Spiel in dem süchtig machenden Spiel. Das ist wie Inception. Ja, wirklich. Blow your mind. So, ich muss jetzt leider mich, glaube ich, verabschieden. Dann aber Ede, ich bedanke mich für deine Zeit. Mir hat es Spaß gemacht, wie immer. Gerne wieder. Ich habe überlegt noch, ob ich noch irgendwas schnell sagen muss, was ich noch gezockt habe, aber es waren, glaube ich, die wichtigsten. Also komm, ein Spiel, was du noch spielen willst, du wolltest dich auch noch ernsthaft mit FIFA beschäftigen, oder? Wie schlecht ja, der Fabian. Da könnt ihr ja nochmal kurz ausführen, FIFA oder PS dieses Jahr besser? FIFA auf jeden Fall. Wobei ganz klar, ist übertrieben, aber also ich fand es im Vorfeld spannend, weil die Preview-Version war bei beiden Spielen cool. Mhm. Das Problem ist leider, FIFA musste nur irgendwie ein Stückchen besser sein und dann spielst du automatisch das bisschen bessere Spiel weiter. Und PES, ich habe es ganz ehrlich gesagt nie mehr angepackt dann. Und nee, bin mit FIFA echt auch voll zufrieden. Es macht echt Bock und jetzt auch ohne schlechten Diss oder so, es macht im Multiplayer Bock. Es macht super Bock. Es ist schon echt nah dran. Ja, also viel geiler kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Es ist schon, da merkt man das, weiß ich nicht, wie vielte FIFA ist es? Das 20. Mindestens. Ja, also dass die wirklich mittlerweile schon wissen, was sie tun und ja, solange das System gleich bleibt, also solange sie jetzt nicht eine neue Grafik-Engine komplett etablieren müssen und so, sondern sich wirklich auf spielerische Feinheiten konzentrieren können, da wird es eben auch immer besser. Also das ist halt Battlefield und FIFA sind halt, die nenne ich gar nicht, weil das sind Multiplayer-Spiele für mich, die ich eh dauernd und zwischendurch spiele, so. Mir fällt übrigens gerade ein, dass wir eine Preview-Version von FIFA Street bekommen haben. Lass uns die auch mal anspielen, wenn wir die Tage nochmal FIFA für zocken. Darf man nichts zu aufnehmen. Machen wir nicht für DE. Aber spielen wir so mal. Es ist nämlich von den gleichen Leuten jetzt gemacht, die FIFA 12. Und dann sagen wir euch nichts davon. Ja. So, ich muss. Tschüss und euch noch viel Spaß. Tschüss, Ede. Ja, danke dir, Ede. Wir kommen spätestens nächstes Jahr zusammen und dann machen wir den Super Nintendo Cast. Yeah. Wenn es soweit ist. Da bist du aber auch dann dabei. Auf jeden, ne? Das wird der allergeilste Podcast. Das machen wir beim Fabian zu Hause. Ich habe die ganzen Spiele bei meinen Eltern eingeladen. Bei Fabians Eltern zu Hause. Ja, meine Mutter wird es freuen, wenn sie es mal wieder sieht. Geil. Tschüss. Okay, danke dir, Ede. Sehr gut. Dann, ja, du kannst deiner Mama schon mal Bescheid sagen. Wir kommen dann vorbei, dass sie schon mal ein paar Getränke und Salzstangen. Tee, Plätzchen. Ja, knabbern, so wie früher, wenn die Kumpels kamen. Wir wollen ein bisschen Nintendo spielen. Machst du mal was? Ich bin immer Nintendo spielen gegangen. Also ich hatte ja nur ein Super Nintendo. Stimmt, und ich bin immer weggegangen für... Und N64. Das klingt immer ganz traurig, wenn du das so sagst. Ich hatte als Kind nur einen Super Nintendo. Ey, das ist volles Privileg, ich weiß. Und ich hatte auch einen normalen NES. Ein NES, siehst du zum Beispiel, ich hatte nie... Und Computer auch, hallo, ich hatte voll viel. Was du erzählt, dass du GTA gespielt hast damals und deine Eltern rein. Ja. Ich hatte nie ein NES unter Gamer-Geständnissen, nie ein eigenes NES gehabt. Ich bin ein, Fabian guckt dann abfällig dann, aber wenn ich sage, ich bin ein Master-System-Kind. Weiß. Hab so einen Sega-Podcast gehört. Ey, wollen wir noch ein bisschen was reden, oder? Ja, also ich... Wollen jetzt alle nach Hause gehen? Ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt schon, du hast ja schon diverse Leute interviewt für den besten Spiele-Podcast. Aber deine Ansicht habe ich natürlich noch nicht. Ja, ich weiß nicht, aber Batman ist wahrscheinlich schon alles gesagt, oder? Nee. Also Batman waren durchaus unterschiedlich, die Meinungen. Ja, wer fand es denn nicht gut, jetzt mal ein Interesse halber? Also Uke war nicht besonders davon angetan. Okay. Wolf fand es sehr, sehr gut in der Form und ich habe es jetzt erstmal angefangen. Für mich liegt es dann jetzt auf dem Haufen für die Weihnachtszeit. Ich muss auch sagen, ich fand es auch sehr, sehr gut. Ich habe allerdings auch sehr viel erwartet, deswegen ist es jetzt für mich nicht so ein Überraschungsding. Aber es hat genauso dieses verdammt hohe Niveau einfach geboten, was ich mir erhofft hatte. Das war von der Atmosphäre her super. Das hat viele coole Bösewichter wieder gehabt, viele coole Dialoge auch. Es hat wirklich die Vorlage ernst genommen, diese Comicwelt sehr cool inszeniert. Es hat auch mit der Open World irgendwie gewusst, was es damit anfangen soll. Da ist man nicht so durch so Leerlaufstrecken durchgerast. Ja, ja genau. Da hat man irgendwie immer was zu tun gehabt. Man ist schnell dahin gekommen, wo man hin wollte. Man hatte Freiheiten, was zu machen nebenbei, wenn man das wollte. Es war echt cool. Das Kampfsystem nach wie vor relativ simpel, was ich aber geil finde, was sie, glaube ich, auch genau wussten, dass es simpel ist, aber dass es auch genau deswegen so viel Bock macht. Würde ich auch sagen, muss man eigentlich schon mal fast gespielt haben. Ich musste es relativ schnell zocken, weil wir es in die Sendung packen wollten und ich sag mal, ich bereue es da aber auch nicht, weil es mich echt gefesselt hat und ich das Wochenende, glaube ich, 15 Stunden gespielt habe. Was man nicht mit jedem Spiel unbedingt gerne macht, dann aber da, boah, das ging echt die Zeit rum wie im Flug und ich war echt traurig, auch als es dann vorbei war. Oh. Also fantastisch. Das hört sich doch sehr ab. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Anne, möchtest du was hinzufügen? Zu Batman? Ja. Zu Batman. Ich kann nicht viel sagen zu Batman. Mein Mitbewohner hat sich das letztens erst gekauft. Glück für mich. Wir haben so ein bisschen gespielt, 2 Stunden oder so, aber es sah sehr gut aus, vor allem. Es hat auch Bock gemacht. Auf jeden Fall. Ich möchte noch eins zu Batman hinzufügen, und zwar, dass die Anne wahrscheinlich eines der besten Making-ofs gemacht hat dazu, was wir jemals bei Game On hatten, was man sich auch auf gameon.de anschauen kann. Das wird wieder Fabian. Auch, wenn das natürlich hier verlinkt ist. Ja, und das ist wirklich, gibt einen sehr schönen Einblick in die Arbeit, die wir hier machen. Da hat die Anne wirklich sich viel Mühe gegeben. Sehr schön. Ich werde rot. Ja, du bist rot. Ich werde rot. Ja, ich hasse sowas. Wir sind vor allem auch. Ich mache nur meinen Job, Leute. Das machen wir alle hier. Ja. Ja. Anne, hast du irgendwas, was nicht zu Batman ist, was du hinzufügen möchtest? Also irgendwas, wozu du nicht gezwungen wurdest mit Mädchenspielen, Telespiele und alles. Ich wurde zu gar nichts in diesem Haus gezwungen. Ja, außer wir spielen gleich alle das hier, was ich in der Hand habe. Dürfen wir das jetzt hier verraten? Ja, natürlich. Das ist der große Hammer dann. Das sind die Straßen des Glücks. Lustigerweise haben wir das heute Morgen im News-Podcast auch schon dezent gedisst, das Spiel. Obwohl wir gar nicht wissen, was das ist. Kennt ihr es nicht? Doch, es ist eine Art Monopoly und gab es schon Super Nintendo, PS1, PS2, ja, genau. PSP. Ist von dem Yuji Horii, der Dragon Quest gemacht hat, hat als ja nebenbei so eine Art Monopoly Spielereihe rausgebracht in Japan, was wirklich, wie du gesagt hast, auf verschiedenen Systemen gab. Der Urvater von Mario Party ist es essentiell. Müsst ihr euch wie Mario Party ohne Minigames vorstellen. Wollte ich gerade sagen, es hat halt leider nicht das, was Mario Party irgendwie ausmacht, sondern es hat, glaube ich, mehr so ein bisschen einen wirklichen Brettspielanspruch und ich weiß nicht, ob die Leute nicht da auch ein bisschen dumm aus der Wäsche schauen, wenn du das jetzt seinem 5-jährigen Sohn zu Weihnachten kaufst in der Hoffnung, das sind ein paar lustige Minispiele und dann steckt da eigentlich so eine Art Monopoly drin, wo man vielleicht doch eher mal ein bisschen denken und vielleicht auch dann doch schon mal des Lesens mächtig sein muss. Ich habe jetzt schon eine Lieblingsspielfigur, den Würfel. Ja, gerade auch durch das Cover, wo halt Mario super prominent drauf ist, finde ich das ein bisschen unglücklich vielleicht von Nintendo. Ich weiß nicht, ob sie da nicht Leute ein bisschen enttäuschen werden. Nee, ich glaube, es wird auch ein bisschen enttäuschen. Lies mal den Satz vor, der hinten auf der Packung ist, Anne, den ich dir gerade gezeigt habe. Da steht Folgendes. Um in den vollen Genuss des Spiels zu kommen, sind Lesekenntnisse erforderlich. Ja, schade, ich kann nach Hause gehen. Das packt Nintendo gerne mal drauf. Bei Another Code ist es auch mit dabei, dass Lesekenntnisse erforderlich sind, damit man spielen kann. Aber du hast absolut recht. Ich glaube, speziell, wo du an Mario Party gewöhnt bist, dass du sowas damit anstellen kannst. Hier ist der Faktor eben, vor allem Nintendo-Charaktere schön und gut, aber niemand hier in Europa kennt die Dragon Quest-Charaktere, die hier mit dabei sind. Ja. Außer den kleinen Slime hier unten, der auch bei mir in der Wohnung steht. Ja, der ist süß. Aber das ist mehr was für die Leute, die diese Crossover-Sachen machen. In Japan gibt es sogar Dragon Quest und Final Fantasy Crossover-Brettspiele, die rausgekommen sind von Square Enix. Also muss man sehen, ob das jetzt noch zündet oder nicht. Der Name finde ich, aber das hört sich eher an wie so eine Straßen des Glücks. Eine TV-Serie aus den 80ern, so mit Hotel und Straßen des Glücks. Klingt wie das Streben nach Glück. Heißt denn eigentlich, also ich glaube, es heißt ja Itadaki Street, heißt das auch Straßen des Glücks auf Deutsch? Weil in Englisch hat es ja nochmal ein aneinander. Fortune Street heißt es. Boom Street heißt es. Boom Street, ja. Guck mal auf die Disc drauf, da steht nämlich Boom Street drauf. Tatsächlich, da steht Boom Street drauf. Das ist der englische Name, den ich auch sehr seltsam finde. Ich recherchiere einmal. Ja. Aber das ist das, was wir über Weihnachten spielen werden, statt Batman und Uncharted. Anne? Ja, Batman. Nein, Anne. Nein, aber jetzt wirklich. Von wegen Kampfsystem. Ja. Das ist gut, tatsächlich. Was, super Überleitung. Achtung, was weniger gut ist, ist das Kampfsystem von Assassin's Creed. Ich kotze jedes Mal. Es tut mir leid. Achso, du hast schon, nicht Revelations, sondern Brotherhood, ne? Ja, ich bin leider noch bei Brotherhood, aber, ich kotze jedes Mal bei jedem Teil. Es geht mir so auf den Sack, wirklich. Das verstehe ich aber gar nicht. Doch. Okay. Ich finde das echt schlimm. Also, so ein Grusel von Leuten und ich krieg das irgendwie nie koordiniert. Du kannst zwar Leute anvisieren, ja, aber ich piekst dann den einen, visier dann jemanden anderen an, dann haut mich jemand von hinten und diese starken Typen, da musst du immer warten, bis sie ausholen und musst dann versuchen zu hauen. Ich krieg die nie hin. Und ich find's bei Batman ein bisschen besser, aber ich glaube, es funktioniert auch ganz gut, finde ich normalerweise. Der Trick ist normalerweise, dass du wartest auf einen Angriff, konterst den und dann kannst du so eine Art Combo-Serie starten, wo du alle nacheinander um die Ecke bringen kannst. Ja, das funktioniert bei mir, aber leider nicht oft. Gut, aber ist schön, dass wir das. Darf ich kurz nochmal auch zu Revelations kommen? Ja, genau, weil ich. Jemand, der das im TV-Beitrag noch recht verteidigt hat. Da hatte Tim uns vorab mal befragt zu unseren Einschätzungen. Da hatte ich das noch nicht gespielt und habe mir aber ziemlich das gleiche erhofft wie Brotherhood. Das ist es eigentlich auch, aber leider hat es eine Neuerung drin, die ich mega blöd finde und die mich echt nervt und wegen der ich es auch noch nicht zu Ende gespielt habe. Und zwar sind es diese beschissenen, ich muss leider beschissen sagen, Tower Defense-Einlagen. Weil das Problem nämlich ist, ich versuche das jetzt echt mal kurz zu fassen und mich nicht in Rage zu reden. finden. Man kann wieder solche Türme einnehmen, wie im Spiel vorher. Dadurch kontrolliert man den Bereich in der Stadt außenrum, kann dort Läden eröffnen und sowas und kann sich dort bewegen, ohne von Wachen irgendwie angegriffen zu werden. Das Problem ist, auf diese Türme werden jetzt wieder Angriffe verübt und ich muss dann dieses Tower Defense Spiel machen, wo ich so Wachen auf Dächern platziere und so eine Angriffswelle abwehre. Und dann kommt aber am Ende dieser Kämpfe immer so eine Art Dampframme angefahren vom Gegner, die mir ganz oft durch die Blockaden, die ich aufgebaut habe, durchfährt und ich verliere diesen Kampf und dadurch auch wieder diesen Turm, was zur Folge hat, ich muss wieder auf diesen Turm klettern, muss wieder den General des Bezirks töten und dann habe ich das wieder unter Kontrolle. In der Zwischenzeit kann es aber passieren, dass schon wieder zwei andere Türme an ganz anderen Stellen, 3 Kilometer weit weg, angegriffen werden und das macht für mich was ganz Wesentliches kaputt von Assassin's Creed und zwar dieses Gefühl, dass man nach und nach diese Stadt einnimmt, ja, immer mächtiger so wird, diese Stadt unter Kontrolle bringt, mehr Geld dadurch auch wieder verdient, dass man an anderen Stellen investieren kann und jetzt habe ich das Gefühl, ich baue mir da so ein Türmchen auf, aus kleinen Bauklötzchen, um mächtiger zu werden und zwischendurch kommt immer so ein Kind an und haut mir den Turm wieder kaputt und nimmt mir die ganzen Erfolge und das zerrt einfach und es streckt die Spieldauer und es ist unnötig und es ist leider schlicht auch nervig und da sie auf der anderen Seite leider keine großen Verbesserungen eingebaut haben, ist es für mich echt schlechter als der Vorgänger. Bomben bauen? Ja, das macht die Kämpfe, die ohnehin schon anspruchslos waren, leider noch anspruchsloser. Also ich finde es super. Leider nicht. Ohne zu weiter spoilen zu müssen, ich habe jetzt nicht extrem lange gespielt, ich habe es ein bisschen mehr für die Sendung angeschaut und ich habe jetzt den Zweier gespielt, aber jetzt nicht Brotherhood, war das Teil dazwischen? Das ist Teil 3, ja. Genau, so rein storymäßig scheint es mir auf jeden Fall interessant zu sein, dass es in Richtung dann Abschluss dorthin bewegt. Es hat neue Gameplay-Elemente drin, nicht nur das Tower-Defense-Ding, sondern auch so diese kleinen Puzzle-Level zwischendurch drin. Willst du verraten, mit welchem Charakter man die und so weiter dort spielt. Aber selbst für jemanden wie mich, der nicht wirklich verbandelt ist mit Assassin's Creed, mit der Reihe, diese Müdigkeit, die sich einstellt, dass da einfach ein Assassin's Creed nach dem anderen Jahr um Jahr um Jahr um Jahr kommt, obwohl wie gut die Spiele sind, ich glaube, bei den meisten, wenn du sagst, jetzt ist Assassin's Creed Revelations draußen, oh ja, schon wieder. Ohne das. Ja, ja, ich habe mich echt drauf gefreut. Ich auch. Ich habe auch den Teil davor 100% die Stadt wiederhergestellt. Mir hat jeder Laden gehört. Ich habe alles gemacht. Ja, habe ich beim zweiten auch gemacht. Das gleiche wollte ich da jetzt auch. Und sie machen es einem aber so unendlich schwer. Und es ist so, es wäre nicht mal so schlimm, wenn dieses Tower Defense Spiel ist per se super einfach. Und dann zieht sich immer ein paar Minuten hin. Und am Schluss kommt dieses beschissene Blockade. Brecher, Fahrzeug und fährt da durch. Und ich denke so, Alter, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe die ganzen Dächer voller Bogenschützen und Typen stehen, die das angreifen sollen. Ich kriege es einfach nicht kaputt, bevor sie mir nicht das Ding zerbombt haben. Und es ist einfach schlecht. Ich hoffe, sie sollen es rauspatchen oder einfacher machen oder irgendwas damit machen. Aber so werde ich es, glaube ich, nicht mehr zu Ende spielen. Das ist schade. Ich möchte noch eine Anekdote dazu erzählen. Bitte sehr. Und zwar hatten wir Redaktionskonferenz oben. Und Tim hat den Assassin's Creed Beitrag gemacht und wollte einen Einspieler haben, wie wir halt diesen Beitrag vergeben und keiner meldet sich. Ist das nicht die Mod geworden oder so? Ja, genau. Ja. Und genau, es ist die Mod geworden und es war so geil, weil so eine Diskussion ausgebrochen ist, die ist nie wieder erloschen an diesem Abend. Und zwar ist es die Diskussion gewesen, Assassin's Creed gegen Uncharted 3. Was ist besser? Ist es nicht eigentlich das Gleiche? Nein, bist du bekloppt? Das eine ist doch komplett was anderes. Ja, das ist aber wie Tomb Raider in Uncharted und dann ging's da ab. Es war so geil. Und dann Wolf ist dann aus dem Raum gegangen, weil er gesagt hat, nein. Genau, Fabian ist auch aus dem Raum gegangen, weil die nicht dabei sein wollten, wie keiner sich für den Assassin's Creed Beitrag meldet. Es wurde so absurd. Es war so lustig. Ich wollte einfach nur durchlachen. Das war der Hammer. Das war die beste Konferenz aller Zeiten. Danke dafür. Die beste und die ergebnisloseste. Ja. Am Ende muss es Tim trotzdem machen. Ja, eben. Und wir mussten 8-mal die Mod aufnehmen. Genau. Weil immer irgendwer Scheiße gemacht hat und dann Handys haben geklingelt. Genau. Ja, gut, okay. Wenn ihr auch dann eine Konferenz aufnimmt, wo 20 Leute dann auf einmal da sitzen. Es war so lustig, ey. Sehr gut. Habt ihr noch was ihr nachfolgen macht? Oder habt ihr euch dann ausgequatscht, was die Spiele 2011 angeht? Wollten wir noch über Uncharted reden, aber da gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen. Ne? Uncharted ist cool. Fertig. Uncharted ist gut. Es ist nicht perfekt. Ich finde, es hat auch ein paar Kritikpunkte. Es hat ein paar nervige Stellen. Es ist stellenweise für mich fühlt sich ein bisschen zu beengt alles an. Man hat wenig Freiheiten. Aber es ist natürlich überragend inszeniert und ist echt sehr, sehr cool. Ja, es ist immer auf hohem Niveau eben alles. Man hat bestimmt irgendwo wieder hier und da was zu meckern, findet man, denke ich mal, aber speziell die Uncharted-Teile sind einfach so gut geschliffen und so gut zusammengebaut. Aber dazu auch dann eben mehr im größeren Cast. Okay. Ja, ein Spiel. Ja, ein Spiel hast du noch. Ein hat er noch. An anderer Stelle besprochen, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es dann viele Leute gar nicht so geil fanden. Ich fand persönlich auch noch L.A. Noir gut. Echt? Ja. Ja, wir waren auf dieser, warst du da auch? Ja, ich hab's durchgespielt. Ich hab's. Wo denn? Auf der Preso. Wir waren noch auf dieser Preso in dem Hotel. Genau, und da dachte ich noch, ja, das ist ja voll cool, alles. Und als es dann rauskam, war es mir echt zu linear und zu langweilig und so. Ich kann da auch viel Kritik nachvollziehen. Da waren Sachen, das ganze Fahren durch die Stadt war zu weiten Teilen unnötig. Da wussten sie nicht, was sie mit der Spielwelt eigentlich sollen. Die Fahrphysik war auch völlig Banane stellenweise. Ja, das habe ich auch gemerkt. Da sind Unfälle passiert, die waren haarsträubend. Aber ich finde, es hat in anderer Hinsicht was geschafft, was ganz wenige Spiele schaffen, dass es so Alleinstellungsmerkmale hat, zum Beispiel eben diese Gesichts- Animationen, die sie hatten und wie Gesichter aussahen. Und das war einfach was ich in einem anderen Spiel nicht gesehen habe. Und das hat man heutzutage selten, dass einen wirklich sowas, so einen Wow-Effekt irgendwie mal mitgibt. Und es war jetzt auch nicht super tiefgründig, aber es war was ich schön irgendwie auch mit meiner Freundin mal zusammen so spielen konnte, eben weil es halt es nicht erfordert hat, dass man sich in 1000 Gameplay-Mechanismen einfuchst, sondern du konntest da zusammen sitzen und so ein bisschen rätseln und gucken, von wegen, ja, sagt er jetzt die Wahrheit oder nicht. Klar, das hat alles nicht so perfekt funktioniert, wie sie es angekündigt hatten. Aber als Erlebnis, so als Krimi zum Mitspielen, fand ich das schon echt cool. Also das Thema war das einzig Geile einfach. Dieses, das war, wann war das, in den 40er Jahren hat das gespielt oder so? Ja. Das Setting war absolut geil, das Thema ist geil, dass du so einen Detective spielst, der sich halt hocharbeitet quasi durch seine ganze Karriere, kann man ihn dann verfolgen. Ja? Und dann wieder runter. Ja, so weit war ich nicht, siehst du? Siehst du, Spoiler. Nee, ich werde es auch nicht nochmal spielen. Und das ist das einzig Geile an der Sache und halt das Modeling von den Gesichtern. Mhm. Das fand ich auch extrem gut. Aber das war das Wort, was ich eben gesucht habe. Modeling, Animation waren es nämlich gar nicht. Maja. Ja, das war das einzig Gute, finde ich. Aber das an sich, das war mir zu öde. Ja. Tut mir leid. Ja, ich hab mich selbst schon zur Genüge geäußert zu L.A. Noir in den anderen Teilen. Fandest du es nicht gut? Ja. Nee, ich bin Adventure-Fan, also mag ich eher dieses langsamere Pacing sozusagen. Ich brauche nicht überall Action und Open World gedünst. Und ich bin auch vollkommen okay damit, dass die Open World nicht als Sandbox benutzt wurde, also dass es nur sozusagen eine schöne Auskleidung für deine Geschichten ist, die drin erzählt werden. Das Einzige, was ich da einkrallen würde, wäre, ich bin Fan der Phoenix Wright-Spiele und da mag ich dieses Hin und Her und Leute dann ausloten und über Dialoge dann herausfinden, was die Beweise sind oder wer da irgendwie der Verbrecher ist. Und das hat für mich ein bisschen, es hat nicht so gut funktioniert von den Dialogen her, ne? Wenn du dann so ein Verhör hast und dann, okay, der hat jetzt irgendwas gesagt, wie soll ich das interpretieren? Mhm. Ne? Manchmal schlägt er dann noch die Augen auf, okay, schlägt er die Augen jetzt auf, weil er gerade erzählt hat, dass seine Frau umgebracht wurde, oder lügt er? Oder Und auf einmal, und mein Typ hat nie reagiert, wie ich es gehofft habe, dass er reagiert, ja? Leicht nachfragen, fängt er an zu schreien wie ein Berserker, erzähl jetzt die Wahrheit! So, das hat mich ein bisschen abgeturnt, ne? Weil das bin ich auf eine andere Art von Weise gewohnt von den Phoenix Wright Sachen. Das hat nicht dazu gepackt, aber ich fand das Setting cool. Die Gesichter sind super gut und das hatte ich, wie gesagt, auch im anderen Cast nochmal gesagt. Ich finde, für jemanden wie mich, der schon so viel in Sachen Videogames gesehen hat, der viel auch abgestumpft ist gegen neuen Sachen, dass ich da nochmal technisch was Neues sehe, wo ich sage, wow, das ist cool, ne? Das haben wir ja mittlerweile in unserem Berufszweig besonders selten einfach, dass dich mal wieder ein bisschen was einfach technisch flasht oder inhaltlich flasht. Ne? Das ist wie damals, dass wir mal Dreamcast sehen oder in der Automatenhalle an dem Sega Rally oder sowas sitzen. Ne? Dass du diese Gesichter siehst und du sagst, hey, es geht ja doch noch was. Und das kreide ich dem Titel, oder das rechne ich besser gesagt dem Titel dann hoch an. Inhaltlich, ich bin auch noch nicht ganz durch mit dem Ende. Also ich weiß noch nicht, in welche Richtung das storymäßig geht. Ich werde es dann noch weitermachen, nur zwischendurch gibt es dann manchmal Sachen, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, das ist jetzt alles scheiße, jetzt mache ich nochmal das Verhör und das nervt mich immer ein bisschen mehr ab. Es gibt einen Fall, das hat mich leider ein bisschen enttäuscht, weil es so eine Art übergeordnete Story gibt, die hast du wahrscheinlich auch schon aufgelöst, ja, über so eine Person. Man muss sich einmal vorher bewusst zwischen zwei Personen als Täter entscheiden, die es beide nicht sind, aber das Spiel sieht nur eine Person als die vor, für die du dich entscheiden sollst. Dann kriegst du nämlich, wenn du dich für die falsche entscheidest, also für die falsche, dann kriegst du so einen Rüffel von deinem Vorgesetzten und kriegst ein schlechtes Ranking, dann spielst du es nochmal, nimmst die andere Person, die wissentlich auch falsch ist, und kriegst dafür dann Lob und eine Beförderung. Oder ja, er sagt halt irgendwie, hast du cool gemacht, super, dass der jetzt im Knast ist. Und sowas lässt einfach natürlich so ein Gefühl der Unbefriedigung zu. Gerade wenn das Spiel einem später auch noch offenbart, hey, du hättest es nicht richtig machen können, es war beides falsch, dann ist es ein bisschen unglücklich gewesen. Ja, das Writing stand da eben mehr im Mittelpunkt, und ich denke, da haben sie geguckt, wie sie spielemäßig machen können. Ein bisschen hat es mir verleidet, eben, habe ich dann auch weiter gesagt, durch die ganzen Umstände, wie das Spiel jetzt, wie rausgekommen ist, wie das Spiel entstanden ist bei Team Bondi, dass sie teilweise da unter Sklavenzuständen die Leute haben gegen Ende hin arbeiten lassen, um das Spiel fertig zu machen. Und wie gesagt, es verleidet mir ein bisschen dann noch so die Freude am Spiel, wenn ich weiß, unter wie viel Blut und Schweiß das sozusagen entstanden ist. Hier Rockstar hat Team Bondi ja auch zerschlagen sozusagen danach. Und wenn mal ein Sequel kommt, und ich hoffe auf jeden Fall drauf, dass da speziell mit der Technik nochmal was gemacht wird, weil ich glaube, da ist jetzt so, auch wenn es super aufwendig war, ich habe mir die ganzen Making-ofs angeguckt, und Uke war noch zusammen mit Ede und Wolf dann im Studio dort gewesen. Super aufwendig, das zu machen, aber ich glaube, der Erfahrungswert kann mitgenommen werden, speziell unter der Leitung von Rockstar selbst jetzt, dass die auf jeden Fall was Cooles machen können. Ich glaube, so eine 50er-Jahre-Serie, es wäre cool, dass wir auch sowas mal haben. Ne? Besonders, wenn GTA immer auf aktuelle Zeitperioden hingeht, ne, und Red Dead Redemption. Das wäre mal geil, so ein Retro-GTA. Mal sehen, ne? Oder ich Zukunft. Ich liebe Retro, das wäre so schön. Aber erstmal kommt GTA 5 nächstes Jahr. Ja, ach ja. Über das wir bestimmt in einem Jahr an der Stelle hier auch sprechen werden. Ne? Wir werden auf jeden Fall, wenn es denn raus ist. Ich denke schon. Ja, also die haben leider noch nichts gesagt. Ich hätte ein bisschen in Richtung Mai gehofft, dass GTA dann dort rauskommt, weil so es mit dem letzten gewesen ist. Ich hoffe, das wird dieses Jahr noch was. Ich weiß, worüber ich auf jeden Fall nächstes Jahr an dieser Stelle sprechen werde, und das ist Mass Effect 3. Bitches. Oh, das wird weiß ich aber auch schon, das wird mein Spiel des Jahres. Ja, ich glaube auch. Es ist fucking Mass Effect 3. Ich habe mal 1 und 2 gespielt. Ich liebe Mass Effect, es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Schade, Fabian, du verpasst was. Ja, es ist komisch, es ist wie, weiß ich nicht. Ich kenne auch manche bekannten Filme nicht. Das ist mir auch, er gehört nicht dazu in manchen Situationen. Ich guck aber auch sehr viele Filme einfach nicht, nur weil man sie aus Protest haben. Oder aus Protest, ja. Um mal anti zu sein, einfach ja, so. Was habe ich denn noch nie gesehen, worüber sich alle aufregen? Ich weiß es gerade nicht. Du hast Terminator 2 nie gesehen? Nee. Ich auch nicht. Alter, damit ist der Podcast hier zu Ende. Ey, das Beste ist Timo. Timo hat gar nichts gesehen. Ich glaube, alle abgeschaltet, nachdem wir das gesagt haben. Alter, bei mir. Timo hat noch nicht mal Forrest Gump gesehen, Leute. Aber dafür hat er Twilight gesehen, habe ich gehört. Wow, ja. An dieser Stelle sollte der Podcast zu Ende sein. Nein, aber wenn ihr jetzt nichts mehr habt, worüber ihr groß sprechen wollt, dann würde ich sagen. Mir fällt nichts mehr ein. Ja, ich glaube, wir sind da auch schon anderthalb Stunden jetzt wieder fast dran. Ja, kurz mal sagen, bei Simon und Ede war es genau das Gleiche. Gebt mir mal 20 Minuten kurz mal. Ja, Otto und Gregor gerade eben, bevor wir angefangen haben, es geht nur 25 Minuten. Genau. Tut mir leid für die Arbeit, die du hast, aber auch an der Stelle mal vielen Dank, Gregor, dafür, dass du immer diese Arbeit machst. Denn das muss man jetzt zum Abschluss des Jahres, glaube ich, auch mal sagen, dass ihr alle diese Podcasts nicht hören würdet und Gregor nicht immer Tage, Nächte und wahrscheinlich Wochen an einzelnen Podcasts sitzen würde und die schneiden würde. Ja, das und der wird cool. Ganz besonders heftig, ey. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Ja. Danke, ich weiß es sehr wertzuschätzen. Ich mache das ja auch gerne und ich finde es auch immer erstaunlich, wie lange sich die Leute auch mit mir dann zusammensetzen. Wir sprechen einfach gerne mit dir, Gregor. Das ist sehr nett. Das macht auch echt Spaß. Außerdem, mit mir wird ja sonst keiner sprechen, wenn ich die nicht vors Mikro zwingen würde. Ja, genau. Nein, aber speziell in dem Fall, ich glaube, wir haben sehr viel Spaß dran, die Sachen aufzunehmen. Ich habe eine gewisse Art von Spaß, die zu editieren, aber es ist auch viel Arbeit dann im Nachhinein. Teilweise für so einen 2-Stunden-Cast brauche ich nur mal einen Tag extra an Schnitt und Aufwand. Der insgesamt mit den allen Teilen, die wir aufgenommen haben, zu spielen 2011, es wird, wie gesagt, noch gegen Ende des Jahres dann die komplette Übersicht, die kompletten plus 6,5 Stunden kommen, die wir schon aufgenommen haben. Zusätzlich mit den insgesamt, ich glaube, wir sind jetzt so bei 3 Stunden mit den allen anderen, die wir aufgenommen haben. Das heißt, 10 gequatschte Stunden über das Spielejahr 2011, da kann sich keiner beschweren. Das ist aber auch wert. Es ist es auch wert, absolut. Es war ein schönes Jahr. Es ist für mich vielleicht nicht das beste Spielejahr aller Zeiten, weil ich da in anderen Jahren ein paar mehr Highlights hatte, die mich angesprochen haben. Und vor allem, weil wir uns jetzt gefühlt eigentlich beim Ende einer Konsolenperiode sozusagen befinden, weil du hast viele Teil 3, Teil 4, die sozusagen kommen. Das dieses ein bisschen Jahr die, war wohl das Jahr von Teil 3. Das war das Jahr der 3, diesmal sozusagen. Es war alles irgendwas 3. Es war das Spieljahr 2011 3. Sozusagen. Aber es war es wert, darüber lang zu quatschen. Und wie gesagt, danke, dass ihr beide euch mit mir hingesetzt habt. Danke und an Ede. Danke an Ede. Danke an Simon und Daniel, die im Teil vorher noch zu hören waren. Im Namen von allen wünschen wir euch hier frohes Fest, fröhliche Weihnachten und der gute Rutsch wird dann im nächsten Cast gewünscht, weil der kommt noch vor Silvester. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Thank you very much. Merry Christmas.